Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game One Plauschangriffes. Mein Name ist Gregor. Meiner ist Marc. Ja, und, warte mal, ich hätte mir vielleicht was ausdenken sollen, womit ich da... womit ich dem dann folgen kann, aber ich habe das schon ein bisschen länger nicht mehr gemacht, merke ich gerade. Ist aus der Übung, ich merke das schon. Ich bin ein kleines wenig aus der Übung. Ist aber auch tatsächlich schon ein kleines wenig länger her, dass ich einen Plauschangriff aufgenommen habe im klassischen Sinn. Ich glaube, fast schon so 1,5 Monate oder so. Da hatte ich noch genug Restfutter. Aber auch gerade, ja, ihr habt ja gehört, der werte Marc sitzt bei mir. Wir haben ja auch das letzte Mal in der Runde, ist ja auch schon fast 1,5 Jährchen oder sowas her zusammengesessen damals, ne? Was? Nein. Zu zweit. Achso, zu zweit, ja, zu zweit, stimmt. Ja. Da war unser Haus nicht fertig und jetzt ist es auch nicht fertig. Jetzt ist es auch nicht fertig. Vielleicht war es zwischendurch fertig. Wir haben damals zusammengesessen zu den japanischen, nee, nicht Rollenspielen, sondern Adventures. Die japanischen Rollenspiele kamen nochmal später. Genau, Novels und sowas war das. Novels und so weiter. Und wenn Marc und ich dann in dieser Kombination zusammensitzen, weiß man ja, es wird dann wieder was ganz, ganz Klassisches werden. Ego-Shooter im Wandel der Zeit. Ja. Richtig. Quatsch! Japano-Shit! Ist doch klar. Nee, aber freut mich, dass ich endlich mal wieder einen Plauschangriff jetzt aufnehmen kann, jetzt wo ich bald mal wieder 1 oder 2 Stunden am Tag Zeit habe zwischendurch und dass du extra dir die Zeit genommen hast, hier vorbeizukommen in meiner heimischen Japano-Butze. Ja, ich musste erst mal ein paar Geishas von der Matte fegen. Pff, ja, ist, man tut, was man kann. Mit der Womanizer. Ja, ey. Aber zum Glück ist das hier ja nur ein Podcast und kein Video, wo das bei rumkommt. Nee, aber die Leute, die jetzt vor 2 Wochen noch einen Podcast hätten hören wollen und vermisst haben, ich bin jetzt wieder einigermaßen bei Kräften. Ich war ja 2 Monate für ein anderes Projekt abgestellt. Ich hoffe mal, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, werde ich wahrscheinlich leicht angeschwipst in des Nächtens in Berlin dann dort sein und gerade nach dem Deutschen Computerspielpreis-Event in Ruhe irgendwo in der Ecke versinken. Ja, weil da habe ich jetzt sehr konsequent die letzten 2 Monate dran gearbeitet und ich hatte wenig Zeit gehabt, Zeug aufzunehmen. Und da war ja auch noch dieser kleine Trip nach New York, der eigentlich mehr Arbeit als Urlaub gewesen ist, speziell wenn du mit Uke unterwegs bist. Ja, das stimmt natürlich. Ich dachte eigentlich, dass du auch Bauer sucht Frau machst und nicht den Deutschen Computerspielpreis, aber das ist anscheinend nur ein Gerücht gewesen. Ich mache Bowser sucht Frau. Ja. Schuppige grüne Typen. Ja, das Problem ist, die Verlierer dann bei der jeweiligen Folge werden dann verbrannt von Bowser. Ja, einfach so mit dem Feuerstoß. Aber leider hat die Pitch-Session dann nicht dann geklappt. Nee, aber ich hatte es ja vor einiger Zeit auch schon mal angemerkt, Deutscher Computerspielpreis, ich hatte ja auch letztes Jahr nochmal mit dran gearbeitet und das nimmt dich sehr für 2 Monate ein und nicht nur mich, sondern auch so komplett die andere Redaktion, die parallel noch TV-Sendungen produzieren muss, Content für die Webseite und natürlich auch den Computerspielpreis selbst. Deshalb, ich hoffe, da haben einige bei zugeguckt. Der soll ja auch als Stream laufen, unter anderem bei diversen Formaten. Aber wahrscheinlich ist es jetzt eh schon vorbei, wenn ihr den Podcast hört. Je nachdem, wenn er dann direkt danach online geht. Bild.de, glaube ich, soll es gelaufen sein. War bestimmt ein toller Event, da bin ich mir absolut sicher. Aber gut, wir steigen wieder mit dem Podcast ein. Ich hoffe, dass ich jetzt in der Zeit ein bisschen Gelegenheit haben werde, ein paar mehr Sachen aufzunehmen in Richtung Sommerpause dann dorthin, dass wir nochmal ein paar Casts nachholen und dann vernünftig dann zur E3 dann wieder ausklingen. Aber heute ist eben, wie gesagt, angesagt Japanisch-Shit und das ist so ein Cast, den habe ich lange Zeit im Gedächtnis gehabt, speziell wo sozusagen im letzten Jahr bei mir irgendwie die Liebe zu dieser Serie, der Spaß an dieser Serie so konsequent exponentiell nach oben gegangen ist, obwohl ich die eigentlich schon seit vielen Jahren mag. Ja, also ich bin, kann man sagen, ein Yakuza-Junkie geworden im letzten Jahr. Hm? Wodurch kommt's? Also ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es lag auch am Deutschen Computerspielpreis im letzten Jahr, weil anstatt damals, okay, du hast 3 Wochen Zeit, du musst diese Videos vorbereiten, habe ich gesagt, ach, was könnte ich denn noch spielen? Oh, da liegt Yakuza 4. Habe ich es reingelegt und da habe ich das 3 Wochen lang gespielt, anstatt die Videos vorzubereiten und das alles in der Harakiri-Aktion am Ende zusammengebaut, aber da habe ich gemerkt, dass ich sehr, sehr viel Spaß an diesem ja, großen Adventure, Open World, Action, Beat'em Up-Klatsch-Spaß dann haben kann. Und seitdem habe ich sehr viele Sachen nachgeholt und ey, selten hat es mir eine Serie sozusagen einige Jahre nachher so angetan, dass ich auch richtig Bock auf alle Spiele bekommen habe. Und ja, man sieht hier gerade die, okay, ihr nicht, aber das können wir nachher nochmal fotografieren, die Stapel, die wir hier hingelegt haben mit den eigenen Yakuza-Spielen, dass ich auf jeden Fall nochmal darüber Redebedarf hatte und mir natürlich den Yakuza-Experten 1 zumindest hier im Umfeld dann wieder zugeholt habe. Ja, Yakuza-Experte ist gut, da bin ich mal gespannt, was ich noch alles weiß von der Serie. Ach, das ist doch total easy zum Merken oder so. Du weißt genau, dann mit Jingu und nicht vergessen, dann mit der Intrige vor 700 Jahren und die 10 Billionen Yen, die verschwunden sind, ist doch total easy. Ja, doch, das mit den Yen kriege ich auch noch zusammen, aber ansonsten wird das, glaube ich, ziemlich... Lass doch erstmal erzählen, für die Leute, die sich mit Yakuza nicht auskennen, kannst du zusammenfassen, was Yakuza für ein Genre ist? Und bevor ich dann einsteige und mein Redeschwall sich nicht zu enden neigt. Ja, die Geschichte darfst du dann zusammenfassen. Ja. Also ich würde sagen, das ist ein Action-Adventure mit ein bisschen Open World, aber nicht komplett Open World, also nicht wie GTA Open World, sondern ein limitierterer Bereich, sage ich mal. Und ist ein bisschen Prügelspiel auch mit bei? Ein bisschen ist gut. Ein bisschen näher. Also alle Auseinandersetzungen mit anderen Figuren, wenn nicht mit denen geredet wird, gibt es ordentlich auf die Mütze. Das hört sich dann fast an, das ist so die politisch korrekte Umschreibung für, es gibt ordentlich auf die Fresse. Ich probiere den irgendwie ein bisschen jugendfreundlicher zu machen. Ja, genau. Ich meine, wenn ich diese ganzen ab 18 Sticker hier mir auf den Spielen angucke, das kann man bestimmt alles... Ich auch immer noch, wie das reinkommt, aber ich glaube, da kommen wir nachher. Obwohl, ich kann schon nachvollziehen, warum die ab 18 sind, die Spiele. Ja, also speziell, wenn wir dann auf die Prügelsachen dort eingehen. Nee, du hast recht, es ist so ein ziemlicher Mix bei den Sachen aus. Es wird ja ganz gerne oder früher zumindest immer verglichen mit Shenmue. Ich wollte den Vergleich eben nicht bringen, aber das wäre das Erste gewesen, was ich gesagt hätte. Aber ich weiß, dann sind wir schon praktisch bei der Diskussion, ob es nun wirklich ein Spiritual Successor zu Shenmue ist oder nicht. Ja, da kommen wir gleich nochmal dazu. Also meine Ansicht ist, ich muss mir auch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ich bin ja Open-World-Fan und mag allgemein entweder diese Superhelden-Open-World-Spiele wie die Crackdown 2s, andere Titel jetzt nicht genannt, oder Infamous oder wie die alle heißen, wo du mit einem Charakter unterwegs bist und du quasi Superhelden-Style dich dann aufleveln kannst, aber auch die klassischen GTAs mit Autos, Missionen, Crime lösen, vom Polizei weglaufen. Ich mag das alles ganz gerne und natürlich ist Yakuza da ein anderer Ansatz dran oder besser gesagt, naja, es ist ja schon ein paar Jährchen nach GTA 3 rausgekommen, hat aber eben auch andere Versatzstücke mitgenommen. Für mich ist Yakuza mehr so die moderne Form der Beat'em-Ups von damals. Es ist so das Streets of Rage der Neuzeit, für mich eher. Na, und da reingemixt aber eben viele neue Elemente, so wie du es ja bei vielen Genres hast, die gerne mal ein bisschen was von dem Rollenspiel nehmen. Jeder Shooter hat jetzt auf einmal Experience und Perks und sowas, die man aufnehmen kann. Da hat eben das Streets of Rage-Genre sich was aus der Open World geholt, mit einer Welt, die du wirklich dann durchlaufen kannst, viele Minigames machen kannst, ordentlich Zeug erleben kannst und da oben drauf gepfropft eben noch eine ziemlich fette und krass durchdachte Crime-Story. Genau, wieder. Das ist irgendwie das, was ich eben noch vergessen hatte zu sagen, dass die Storys eigentlich relativ umfangreich und komplex und ich finde, also ich bin jetzt nicht der super GTA-Experte, aber ich finde die Storys fesseln mich persönlich einfach ein bisschen mehr, weil sie interessanter erzählt werden. Ja, es ist ein ziemlicher Unterschied zwischen der Story von dem GTA und von dem Yakuza. Wenn jemand neu an die Yakuza-Serie rankommt und speziell, ich habe mit Trant diese Diskussion gehabt vor einiger Zeit, als Yakuza Dead Souls rausgekommen ist, was ein Spin-off ist, was den Wahnsinn in der Serie nochmal ein bisschen hoch gedreht hat, dass für die vielen Leute ist da nur visibel, guck mal, das ist das total verrückte Spiel von dem Typen mit der Gatling-Gun als Arm und wo ein riesiges Octopus-Monster dann dort herumläuft und so weiter, die sehen nur die Parts, aber selbst in Dead Souls und insbesondere die richtigen Teile, die sich auf diese Crime-Story dann dort beziehen, ich finde, ich habe selten in Spielen so gut durchdachte Stories, die klar Klischees entsprechen und dementsprechend auch ziemlich wild gestylt und so weiter, aber ich finde, die Yakuza-Stories sind besser erzählt als beispielsweise die Metal Gears, ne? Weil die Metal Gears sind kompletter Wahnsinn und du weißt gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Der Kojima hat sich ganz bestimmt was gedacht bei den ganzen Sachen, die er gemacht hat, aber die Yakuza-Dinger sind eben wie so gute Crime-Filme, Crime-Novels, so Gangster-Geschichten und eben mit viel Japano-Pathos mit dazu gepackt, aber dann auch im richtigen Moment wissen sie, wann sie so ein bisschen schwach sind, ein bisschen Lustiges dann und so weiter machen können und die haben mich richtig reingezogen von der Geschichte her. Ja? Ich spiele nicht nur, um Leuten auf die Fresse zu hauen, sondern irgendwann interessiert mich der Klumpquatsch tatsächlich dort mit diesen ganzen politischen Intrigen und Mafia-Ehre und so weiter. Ich mag Mafia ja allgemein ganz gerne als Thematik. Ne? So Der Pate, Superfilme und so weiter. Goodfellas haben wir ja alle gesehen. Ich habe auch sehr viele Dokus zu dem Ding geschaut. Mafia, die Spiele selbst, ne? Mafia 1 und Mafia 2 habe ich sehr gerne gespielt. Und da die japanische Art zu sehen, die vor allem dann auch gut erzählt wird und was sich da abholt, ist für mich wirklich einer der Selling Points an der ganzen Serie. Das ist bei mir ähnlich. Jetzt nicht, was Open World oder jetzt auch die ganzen Mafia-Sachen angeht. Ich weiß zum Beispiel auch bei Serien, dass Sopranos super, super gut ist, aber ich mag Mafia-Serien nicht. Auch Der Pate und sowas. Ich weiß auch, dass es gute Filme sind, aber es ist nicht mein Genre. Und deswegen ist es umso verwunderlicher, dass ich Yakuza so gerne mag. Aber ich glaube, das liegt auch einfach am Setting. Mir. Ich meine, wir beide sind ja auf die eine oder andere Art ein bisschen Japan-affin, was das Zeug angeht. Du bist ja auch schon dort gewesen. Ich hatte bisher leider nicht das Vergnügen, mich dort mal persönlich zugegen zu sein. Aber diese Faszination am Setting, was vor allem sehr, sehr detailliert eingefangen wurde. Ne? Wir kommen gleich wieder zu Shenmue dann nochmal dort, aber da hat es ja angefangen, dass so ein Mikrokosmos sehr detailliert in einem Videospiel eingefangen wird. Und der Grad, was für ein Aufwand reingeht, diese Locations nachzustellen, dieses Gefühl zu vermitteln, wie es ist, dort im Nachtleben herumzulaufen. Klar, eine romantisierte Fassung, ein bisschen videogamiger dargestellt, aber es fühlt sich für mich ziemlich akkurat einfach an, wie du dich ungefähr dort fühlen könntest. Ne? Und das finde ich sehr faszinierend, einfach dort mal zu sein, wo du eigentlich nicht sein kannst. Ja, wir hatten ja damals bei der einen Play-Folge, die dann sozusagen ausgefallen ist, weil in Japan halt das große Unglück war. Genau. Da hatte ich ja den Beitrag auch gemacht zu Yakuza 4, war das. Zu Yakuza 4 war das, ja. Ich werde das dementsprechend nochmal verlinken jetzt hier im Nachhinein, ja, damit die Leute da mal reinschauen können. Weil ich finde, dass natürlich ist das irgendwie übertrieben oder romantisiert, wie du es eben gesagt hast, aber es ist eigentlich eine relativ reale Abbildung, wie da auch Gebäude aussehen. Wir hatten das ja auch dann im Vergleich, wie die realen Torbögen jetzt da sind. Den Bereich, den Kabukicho? Oh Gott, ich weiß jetzt Kabuki, auch. Kabukicho ist, glaube ich, der echte Name, Dass es die Straßenzüge teilweise identisch sind vom realen Stadtteil von Tokio und dem Spielbereich und dass man ganz viele Sehenswürdigkeiten wieder erkennt und dass auch Speisen und so weiter und so fort sehr, sehr realistisch abgebildet werden und auch so Lebensarten, bestimmte Gefühle und jetzt, na gut, die Hostessenclubs sind jetzt vielleicht nicht ganz so extrem, aber man merkt halt schon, wenn man die Spiele gespielt hat, versteht man, glaube ich, einige Sachen über japanische Gesellschaft und Verhaltensformen der Japaner besser. Ich glaube, als Gamer kannst du tatsächlich ableiten, was jetzt überspitzt dargestellt ist im Spiel und was weniger. Ne? Klar, es wirkt vielleicht ein wenig fremd für jemanden, der komplett in diese Spiele reinkommt und kein Gefühl für japanische Kultur oder Umgangs oder japanischen Umgang und so weiter und Begebenheiten dort hat. Da wird viel natürlich auf die Schippe genommen in den Spielen, speziell in den ganzen Side-Stories, die vorhanden sind, wo kleine Aspekte der japanischen Kultur dann nochmal ein bisschen verballhornt werden. Der berühmte Kerl, der sich nicht traut, sich seine Hentai-Mangas zu kaufen und deshalb andere Leute vorschickt und dann musst du das als Kasuma machen. Oder, da wird eine Frau dann von einem Unterhosendieb dann belagert oder sowas. Diese Parts sind auch drin vorhanden, aber ich glaube, als Videogamer und belesener Mensch von heute, dann wirst du erkennen, dass es eben bespitzte Sachen sind und die zusammen mit dieser super realistisch umgesetzten Stadt, ne, angepasst, damit es natürlich immer noch ein bisschen fiktional rüberkommt und da das Crime-Drama obendrauf ergibt für mich wirklich echt so eine schöne Kombination, die ich glaube, wenn da kein solcher Aufwand drin wäre in der Stadt, sich nicht für mich erschließen würde. Ich habe ja Mafia vorhin erwähnt, das Mafia-PC-Spiel und die gehen ein bisschen einen ähnlichen Ansatz wie die Yakuza-Dinger, dass du eben eine Location hast. Ich glaube, dort ist es New York in den meisten Fällen, so das New York der 30er und 40er Jahre. Dort dann bist und deine Mission machst und so weiter. Aber die Location ist zwar realistisch abgebildet, wird aber so gut für wie nichts genutzt. Mhm. Ne? Und ich habe keinen Anreiz, da rumzugehen und mal in ein Restaurant zu gehen und dort was zu essen oder irgendein Minigame mitzunehmen oder mal irgendwo zum Angeln hinzugehen und so weiter. Und ich fühle mich wesentlich mehr angesprochen von diesem Yakuza-Zeug, weil es dir einfach wesentlich mehr bietet als die meisten Open-World-Sachen. Ja, bei Mafia 2 war das hatte ich damals auch irgendwie bei Player gemacht. Mhm, und die Stadt fühlte sich halt schon schön an und war auch toll, irgendwie diese Abbildung davon, aber sie wirkte irgendwie leblos. Also du hast da ein paar Leute rumrennen, aber bei Yakuza ist es halt ganz anders. Sieht aus, als ob da Leute wirklich so ihren Tagesrhythmen nachgehen. Oh ja, Mafia ist mehr eine, das Open World ist einfach nur Background. Mhm. Ne? Die hätten kein Open World machen müssen, weil du kannst das Ding auch wirklich ganz normal nach der Mission spielen oder deine Wege erfahren und so weiter. L.A. Noire ist auch ein sehr gutes Beispiel, ja, ne, wo eine sehr aufwendig nachgestellte Stadt dann dort ist, aber das eigentlich nur Makulatur ein wenig dafür ist, um deine Mission und dein Adventure-Gameplay oder was auch immer dort stattfindet, drin zu verpacken. Und bei Yakuza hast du eben wirklich das komplette Paket, vor allem, weil, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, dass über so viele Spiele mittlerweile hinweg ist, dass ich kenne mich zum Beispiel sehr gut aus in Kamurocho mittlerweile und ich weiß, okay, da bei dem großen Millennium Tower rechts davon, da war ja noch die Bar mit dem Dart und so weiter, kann ich dorthin. Oh, Pink Street, wenn ich dort weitergehe, komme ich noch am Popo irgendwie vorbei und kann mir da noch ein paar Chips holen und so weiter. Und Don Quixote ist dann ganz unten direkt über dem großen Neon-Sign oder so. Man kennt sich dann irgendwann damit aus. Und die Progression, dass du die Charaktere kennst, dass du die Stadt, die Location kennst und das über quasi, ja, wie lange existiert die Serie schon? Mindestens so fast 8 Jahre oder sowas. Doch länger, oder? Ich glaube, 2005 müsste das erste Echt? Gewesen sein, ja. Ich hätte, ach ja, okay, das kommt vielleicht. Ja, ich kann das ja mal kurz nachchecken, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich das erste Mal das Ding 2005, 2006 gesehen habe. Und mal gucken, wo es ist. Ja, das erste Yakuza ist rausgekommen in Japan, 8. Dezember 2005. Ja? Und September 2006 war es dann in Amerika und Europa. Also ist gar nicht mal so lange her, aber ich habe das Gefühl, dass die Yakuza-Serie schon wirklich lang existiert. Teilweise so 15 bis 20 Jahre. Ja, deswegen hätte ich jetzt auch einfach so ganz stumpf gesagt, ohne drüber nachzudenken, weil es auch schon viele Teile sind und die kommen ja auch nicht irgendwie jetzt unbedingt jährlich raus. Fast schon. Naja, Yakuza ist ja auch eine der wirklich erfolgreichsten Serien von Sega in Japan überhaupt. Ja? Also ich glaube, es gibt nur sehr, sehr wenige Serien, die allgemein so an die 500.000 bis 1 Million Exemplare dann verkaufen in Japan. Und Yakuza ist dann immer automatisch dort auch für lange Zeit ganz oben in den Charts, bekommt die Top-Wertungen dann ab. Das neue Yakuza 5 oder Rygagotoku 5 hat 40 von 40 in der Famitsu bekommen, ja, oder? Ne? Und alle anderen Teile so mindestens 38 von 40 oder 37 bis 39 oder so ist dazwischen. Also das Ding ist gut bewertet, es wird gut angenommen, steckt echt viel dahinter und das ist quasi wirklich einer der Eckpfeiler, was so das Gaming dort angeht in Japan. Ja, du hast dann auch ganz viele, erstmal das Budget, was da aufgefahren wird, wie viel Sprecher da drin sind, dann die ganzen Models, die dann irgendwie mal mitspielen, auch bei irgendwie Veranstaltungen dann da mit abgefeiert werden, irgendwelche Idols und so. Das ist echt schon eine ziemlich große Marke und ich glaube, die ersten Teile, ich weiß gar nicht, ob der erste in Deutschland rauskam? Der erste kam in Deutschland raus, da können wir, glaube ich, auch gleich dann mal rumgehen und ein wenig über die einzelnen Teile jetzt dort quatschen. Ich hatte meinen ersten Kontakt mit Yakuza auf der Games Convention seinerzeit. Das war die erste Convention, auf die ich hingefahren bin. So ein Kumpel hatte mich damals angerufen, so, ich glaube, so 2-3 Stunden davor. Hey, wir fahren diesen Samstag zur Games Convention. Hast du Bock mitzukommen? Okay, machen Leipzig wir mal. Leipzig, genau. Die Games Convention in Leipzig, das müsste dann die 2006er, glaube ich, gewesen sein. Oder die war ja dann eher so im Sommer, oder? War das immer noch August? War das immer noch August? Auf jeden Fall, oder es kann vielleicht die 2005er gewesen sein, weil ich glaube, ich habe es noch gespielt. Zwei Sachen kann ich mich erinnern bei dieser Games Convention. Das eine, ich stand für 40 Minuten an. Heutzutage ist es natürlich ein Klacks, aber ich habe 40 Minuten für Twilight Princess angestanden, damit ich dann das spielen kann auf dem GameCube damals. War das die auch, wo Resident Evil 4 gezeigt wurde? Es kann sein. Ich habe natürlich als normaler Nerd, der dort unterwegs ist und keinerlei Zugang zu vielen Sachen hat und sich einfach dort mit der Menge dann treiben lässt, nicht allzu viel mitbekommen, aber ich wusste, Twilight Princess ist dort und da habe ich mich angestellt und das geguckt und es gab den separierten 18er-Bereich bei Sega und die hatten Yakuza dort gehabt. Und ich glaube, es muss tatsächlich 2005 gewesen sein, weil 2006 kurz nachher war ja dann die Wii draußen mit Twilight Princess oder so weiter. Ich glaube, dann hätte ich nicht 40 Minuten für angestanden für ein Spiel, was bald rauskommt. Ja, das macht keinen Sinn. Ja. Und da war mein erster Kontakt eben mit gewesen in dieser separierten ab 18er Abteilung von Sega und ich habe es in den anderen Casts ja schon ausgeführt, aber ich bin natürlich sehr, sehr großer Fan von Shenmue, allgemein von diesem ganzen Japano-Zeugs, wie es zusammenkommt und wenn du das erste Mal Yakuza siehst, deshalb waren auch diese ganzen Vergleiche eben damals dort gewesen. Oh, es sieht aus wie Shenmue, ein großes Adventure in einer japanischen Stadt mit Prügelanlagen und ich glaube Quicktime-Events gab es damals noch nicht bei Yakuza, aber später sind die. Ich dachte, das sind so kleine, sind immer irgendwie doch da drin. Ich kann mittlerweile nicht mehr so richtig unterscheiden, in welchem Spiel die richtig angefangen haben, weil ich glaube, speziell im dritten und vierten haben sie sehr, sehr viel Überhand genommen, mit den ganzen Heat-Actions meinst du, ne? Dass sie dann zwischendurch dann kommen. Aber oberflächlich sah es sehr nach Shenmue aus, aber da eben noch Gangster dann dazu gehabt. Ich glaube, ich habe so 20, 25 Minuten gespielt und da gewusst, hey, das ist cool, das behalte ich auf dem Radar, wenn es dann draußen ist. Und ich habe hier gerade in der Hand die US-Version von Yakuza 1, damals von Sega eben lokalisiert, rausgekommen im September 2006 in Europa und den USA. Du hast die japanische dann dort. Finde ich ein ziemlich cooleres Cover, vor allem auch. Ne? Also ich habe hier das... Werden wir gleich, glaube ich, nochmal im Teaserbild oder sowas zeigen, wenn wir die mal dann fotografieren. Aber das US-Yakuza-Cover hat man auch eigentlich ganz okay. Man sieht Kazuma, den Hauptcharakter, mit seinem dicken Drachentattoo auf dem Rücken drauf und der dicken Schrift. Du hast mehr so ein stilisiertes Silhouette oder sowas mit dem dicken Kick und so weiter drauf. Ja, die japanischen sind halt immer sehr stilisiert, eigentlich nur in schwarz-weiß gehalten mit so Grautönen und dann hat man so leichte Elemente von Rot und so Kalligrafie. Geschwurbel um ja, man, den man, Titel. Man hat sich, glaube ich, eben seit dem ersten Teil darauf geeinigt, dass es der Stil, den wir bei den Covern, beim Look dann durchziehen und der setzt sich dann über alle Spiele dann durch, ein bisschen wie die Final Fantasies in Japan eben, die dann auch hauptsächlich aus Logos und Weiß dann bestehen und es ist schön ikonisch. Was ich ein bisschen schade im Nachhinein fand, Yakuza heißt die Serie natürlich in Europa und in den USA und es ist ein bisschen so der uneinfallsreichste Name, den man wählen kann und so weiter. Ne? Es aber es ist ja ein guter Claim, weil das Problem ist, glaube ich, dass der japanische Name Like a Dragon würde halt nicht funktionieren irgendwie so richtig bei uns. Ja, genau, also ausgesprochen Ryuga Gotoku oder Diu, glaube ich. Ryuga Gotoku. Ja, wie spricht man es korrekt aus? Ryuga Gotoku würde ich sagen. Diu, sagt man doch. Diu ga Gotoku. Gotoku, ja, irgendwie so sowas. Wie ein Drache eben und es klingt natürlich ein bisschen anders, vielleicht hätte man sich noch was anderes ausdenken, du hast schon recht, aber man weiß, was drin ist, wenn da Yakuza draufsteht. Ist einfacher auch, weil die meisten Leute zu dem Zeitpunkt, ich glaube, deswegen sieht das Cover auch ein bisschen so aus, so ein bisschen filmischer, weißt du, so nach Action, Yakuza-Geschnetzel und das würde, glaube ich, die Leute im Laden eher ansprechen, als wenn du so ein abstraktes Bild hast und nicht weißt, was dahinter steckt dann. Ja, auf jeden Fall und Sega hat damals wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, das Ding eben als das nächste große Ding im Westen zu positionieren. In Japan, wissen wir ja, hat es ja gut geklappt und da hast du fast jedes oder jedes zweite Jahr einen neuen Teil, der Hunderttausende von Exemplaren verkauft und diverse Spin-Offs, die dann noch mit rumkommen. Im Westen gab es einmal eben mit dem ersten Teil den großen Push. Da wurde sehr, sehr viel Geld reingesteckt in die Lokalisation. Sega hat sich, glaube ich, einen ziemlichen All-Star-Cast an Sprechern geholt. Ich mache mal kurz das Handbuch auf und da sind teilweise Leute mit dabei. Mark Hamill. Mark Hamill spricht Goro Majima zum Beispiel im ersten Teil, einer der meiner Lieblingscharaktere aus der gesamten Serie. Michael Madsen hast du dort, der Rollen spricht Eliza Dushku, sehe ich hier, die Faith gewesen ist bei Buffy beispielsweise. Hier, Kage wird gesprochen von Dwight Schultz, von Murdoch, ne, dem originalen Sprecher. Und du hast einfach wirklich, oh, und hier, oh, Additional Voices, Bender, John DiMaggio von Futurama hat da auch was dann gesprochen. Auf jeden Fall, die haben sehr, sehr viel Geld investiert. Oh, Werbung für Phantasy Star Universe hinten noch, guck mal, wie alt das ist. Die haben sehr, sehr viel Geld in die Lokalisation spendiert und dabei auch, weil es ja noch auf einer DVD rausgekommen ist, aber dafür den japanischen Soundtrack oder besser gesagt die japanischen Stimmen daraus getilgt und gesagt, hey, wir möchten das so gut und so aufwendig wie möglich machen. Das Spiel, wissen wir, dass es gut designt ist, es sieht dann cool aus. Du hast eine sehr aufwendig geschriebene Crime-Story, die von dem richtigen Buchautor gemacht wurde. Ich kann nochmal gucken, wer der... Ja, ich muss mal bei den ganzen japanischen Namen muss ich nochmal ein bisschen dann durchforsten. Sag einfach, wie du es liest. Es ist ein japanischer Buchautor auf jeden Fall und irgendwann stolper ich über den Namen, der extra die Story dafür gemacht hat. Und ja, man könnte es dann gleichsetzen, es ist eben wie so ein Mafia-Film, japanischer Mafia-Film, nur in Videospielform gepresst. Ne? Sega hat echt viel große Stücke da drauf gesetzt und leider hat es letzten Endes aber nicht ganz so gut für die funktioniert, weil wegen der japanischen Thematik so Leute wie wir, die ein bisschen Affinität für das Ganze haben, die können sich richtig drin versinken lassen, ne? Und richtig dann Spaß mit da haben. Und ich habe ja nicht umsonst gesagt, eine meiner Lieblingsserien. Aber es war doch im Endeffekt, trotz der ganzen Lokalisation, trotz des ganzen Geldes, des Werbegeldes, was reingeflossen ist und der englischen Stimmen, nicht gut angekommen im Westen. Ne? Die Verkäufe sind selbst in den aktuellen Zahlen immer im Bereich von so 30 oder 40.000, unter 100.000 irgendwie weltweit geblieben. Im Westen verglichen eben mit den teilweise Millionen, die davon in Japan verkauft werden. Und das hat Sega ein bisschen, glaube ich, abgeschreckt davor, später ein bisschen mehr dort zu machen. Ich muss aber sagen, es war eines der letzten Spiele, nachdem ich das eben bei dieser Games Convention dort gesehen habe, kurz bevor dieser ganze Game One Shit angefangen hat. Ende 2006 war es eine der letzten Sachen, die ich so groß durchgespielt habe. Das und Okami auf der PS2. waren die beiden Sachen, wo ich noch beruhigt und unbeleckt mich dann dem habe ergeben können. Und ich habe damals schon echt viel Spaß gehabt. Ich habe es aber auch so empfunden, dass das Spiel sehr, sehr schwer gewesen ist damals. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war ich dann noch ein bisschen ungelenkt, was das Kämpfen angeht. Weiß ich gar nicht, ist es wirklich so schwer gewesen? Die Kämpfe meinst du jetzt oder? Wegen der Kämpfe speziell, ja. Ich habe es ein bisschen damit verglichen. Das Gefühl ist natürlich da, dass es so ein bisschen diese Beat'em-ups von damals ist, so Streets of Rage, und du gehst hin und klopfst einem auf die Fresse und machst sowas. Aber Yakuza hat ja noch mal ein bisschen mehr was dazu. Im Gegensatz zu Shenmue hast du noch mal extra wirklich mehr Blockoptionen und Ausweichen und Kontermoves und so weiter. Und speziell spätere Gegner nach den ersten 4-5 Stunden, wenn du dort deine Kontermoves nicht vernünftig beherrschst und weißt, wann du blocken kannst, dann bist du schnell mal Moose. Da bist du schnell mal, wird schnell mal Essig dann sozusagen draus. Und ich musste mich wirklich taktisch auf jeden neuen Gegner neu einstellen. Und das empfand ich damals ein bisschen als anstrengend. Heute finde ich das ganz cool. Na, und ich ergebe mich auch sehr gern der Engine, weil vor allem, wenn du schon quasi 6-7 Spiele, die ähnlich aufgebaut sind, gespielt hast und die ganzen Kombos teilweise in- und auswendig kennst und die ganzen Special Moves, die du machen kannst, dann freust du dich über jede kleine Abwechslung, die nochmal dazukommt. Aber damals empfand ich das ein bisschen sperrig. Und ich glaube, das sind vielleicht zwei der Gründe, dass es zu japanisch gewesen ist und dass der Schwierigkeitsgrad als hoch empfunden werden kann, dass einige Leute davon abgeschreckt hat. Damit wir aber ganz kurz mal, falls jemand die Serie nicht kennt, weshalb Gregor eben von vielen Kämpfen geredet hat. Das funktioniert eigentlich so, dass man in dieser offenen Welt rumrennt oder in diesem Stadtteil und teilweise von irgendwelchen Leuten angequatscht wird, irgendwelchen Gangmitgliedern oder so. Ist das so, wenn du da in Japan zu unterwegs bist, alle 5 Sekunden kommt einer und will Geld von dir und dem haust du dann auf die Fresse? Ja, es ist meistens eher so, dass die einem irgendwie helfen wollen, die Leute, so in den Geschäften. Das ist man auch ähnlich penetrant wie in Japan, wie in Amerika, dass jemand ankommt, einem die ganze Zeit irgendwie blabert. Übertrieben freundlich, also Gewalt eher weniger. Und in dem Spiel ist es so, dass man halt von irgendwelchen Leuten immer aufgemischt werden will. Immer, die ganze Zeit. Ne? Es sind wie Random Encounters ein bisschen bei Rollenspielen. Genau. Du bist in dieser Welt dort unterwegs und ich weiß nicht, ob die im ersten Teil so aus der Luft noch auftauchen. In den späteren Spielen kann man die schon erkennen, dass die da an der Ecke stehen und ganz böse gucken. Ja. Ne? Du kannst auch weglaufen, ja. Oder dir, das fand ich bei dem Dreier ganz bequem, ich habe mir so ganz leise Sohlen in die Schuhe gesteckt, womit man meine Schritte nicht mehr hören konnte und ich konnte an denen vorbeilaufen. Es gibt auch so Medaillons, glaube ich, oder so in einem Teil. Es gibt auch einen Schrott. Ja, aber du musst das, glaube ich, entweder du musst ganz viel Geld im Casino gewinnen, damit du dieses Item kaufen kannst oder zweimal durchspielen oder irgendwie sonst was. Aber es sind für die Leute, die so Platinum-Trophies dann holen und dann 400 Stunden gespielt haben. So weit bin ich noch nicht abgeglitten. Und also die normalen Straßenkämpfe, sag ich jetzt einfach mal so, die sind nicht so schlimm. Also die kann man meistens auch bewältigen und man kann auch verschiedene Gegenstände, die auf der Straße dann rumliegen, irgendwie von Mülltonnen bis in den späteren Teilen dann ganze Vespa-Roller oder ja, wenn mit den späteren Teilen, wo noch neue Charaktere dazukommen, wie der Seijima, der ein großer, bemuskelter Sträfling sozusagen ist, der kann richtige so Yamaha-Motorbikes hochnehmen und dir über die Fresse zimmern. Ja. Also, mich wundert es nicht, wenn demnächst mal irgendein Spiel kommt, wo der eine einfach so einen Tanker greift, am Rohr hochhebt und dich dann damit vermöbelt. Das kommt wahrscheinlich im nächsten Metal Gear dann. Wahrscheinlich. Oh, nee, das war in Rising, glaube ich. Ja, das Schwierige sind dann halt die Kämpfe, die story-relevant sind, wo man dann gegen irgendwelche Yakuza-Bosse oder andere Gegner antreten muss. Das sind wirklich dann die Kämpfe, wo man auch sehr, sehr viel blocken muss oder die auch sehr schlau sind, wenn sie ausweichen und so eine Sache machen. Ja, die haben immer so bei solchen Beat'em-ups, wo jetzt natürlich eine Story mit verbaut ist, aber so eine Sache, wo ich weiß, es ist nötig, damit der Kampf dann lange dann anhält, aber ich hasse Gegner mit so 4- oder 5-facher Energieleiste, ne? Wo du eine Energieleiste erstmal wegmachst, erst ist sie rot, dann wird sie orange, dann wird sie gelb und dann geht sie erstmal runter. Ja. Und da musst du echt viel dann Arbeit dann investieren. Und ja, du hast schon gesagt, es sind ja so wie Random Encounters dann aufgelegt. Wenn du dort herumläufst und so ein Kampf sich entwickelt, dann wird sozusagen die Straße abgesperrt von Zuschauern. Ne? In den ersten Teilen kam noch ein Ladebildschirm und jetzt switcht er um auf das Gebiet. Aber du kämpfst genau an der Stelle, wo dich die Leute dann wirklich dann angreifen, dass du gucken kannst, okay, steht da ein Fahrrad, steht da ein Schild, was ich greifen kann, kann ich das irgendwie jemanden rüberziehen, oder du kannst eben auch frei herumlaufen, hast normal deine Kombos, ich glaube Viereck, mehrere Hits hintereinander mit Dreieck kannst du dann Kicks machen, hast noch Auflademoves, die du dann anstellen kannst, du kannst den Gegner wie bei Zelda fokussieren, dass du drum läufst. Greifen. Du kannst greifen, du kannst kontern, wenn du dann entsprechend Moves dann gemacht hast. Du kannst deinen Charakter natürlich dann auch aufwerten, ne? Damit du nicht immer dann alles von Anfang an kannst. In jedem Spiel musst du eben so rollenspielmäßig die Erfahrungspunkte dazu holen und dann kannst du Medaillons gegen Fähigkeiten austauschen. Das wird eh sehr, sehr auf die Spitze getrieben in den späteren Teilen, wo du quasi nach jedem Kampf irgendeine neue Fähigkeit dann freigeschaltet bekommst, damit du so ein Progressionsgefühl hast. Und ja, in den normalen Kämpfen ist es tatsächlich, dass du manchmal auch nur einfach mit Button-Mashing ein bisschen durchkommst. Und du weißt, wo steht der Gegner, wo kann ich das machen. Aber wenn du dann in die Endgegner eben kommst, dann wird die Engine richtig abgefragt. Ne? Das hatte ich vielleicht zuletzt bei Metal Gear Rising ein bisschen das Gefühl. Ne? Das ist ja eh ein Spiel, wo man, hast du es gespielt mal? Ja. Metal Gear Rising? Eben, was ein sehr defensiv aufgebautes Spiel ist, wo du aus den Blocken erstmal in den Angriff gehen musst. Aber dort gilt genauso, die Endgegner fragen ab, ob du die Steuerung auch richtig kapiert hast oder nicht. Ja, und irgendwann kommst du nicht mehr mit dem normalen Button-Mashing da durch. Und im ersten Moment ist es schwierig, aber wenn man sich dann dran gewöhnt hat, dann finde ich, ist es auch, es fühlt sich sehr gut an, einfach Leuten richtig die Fresse dort zu vermöbeln. Wenn du richtig weißt, okay, ich schwinge mich jetzt links um den Gegner, dann kann ich ihn greifen, dann bin ich in der Nähe von der Wand und habe gerade meine super Special Energieleiste aufgebaut, dass ich ihn quasi hochheben kann und mit dem Kopf in das Autofenster dann reinschlamme und so weiter. Und es bockt einfach richtig, sich mit der Steuerung auszukennen, wenn die Gegner da ankommen. Ich merke es immer wieder, ich packe die Yakuza-Teile einfach, wenn ich sie mal nicht gespielt habe, einmal irgendwann habe ich Bock, ne? Okay, das letzte Mal habe ich vor 4 Wochen gespielt, ich packe einfach rein und spiele mal eine Stunde oder sowas. Und dann merke ich im ersten Moment, oh, Moment, ich habe ein bisschen vergessen, wie die Kämpfe gehen, aber dann kommt es wieder zurück in Fleisch und Blut und dann weißt du wieder, wie dann alles funktioniert. Und das empfand ich als großen Spaß und ist auch vielleicht insgesamt das Lieblingsding an den Yakuza-Spielen. Ich kann in wenigen Spielen so gut auf die Fresse kloppen wie dort. Ja, es ist ein recht präzises Prügelspiel eigentlich. Also man merkt da schon, dass da so ein bisschen auch so Arcade-Feeling zwar hinter ist, aber es ist viel präziser als bei anderen Spielen. Ja, jetzt und auch bei Shenmue auf jeden Fall. Ne? Shenmue hatte zwar eine nette Engine gehabt, die von Witcher weiter inspiriert war, von Yu Suzuki, dem Entwickler der beiden Spiele damals, aber sie fühlte sich ein bisschen wischiwaschi an. Also Shenmue waren die Kämpfe rein steuerungstechnisch nicht das Highlight. Ne? Also da habe ich mich nie da so gefühlt, als ob ich wirklich Herr der Lage dort bin, wenn ich die Steuerung einmal kann. Bei Yakuza ist es eben ein anderer Fall. Der Chefentwickler der Serie oder der Produzent, das ist ein netter Kollege, der heißt Nagoshi. Ne? Und wenn man den heutzutage anguckt, der sieht auch fast so aus, als ob er aus den Yakuza-Spielen rauskommt. Hat irgendwie, er ist der braun gebrannteste Japaner, den ich je gesehen habe. Noch brauner als der Itagaki von Team Ninja dann früher und hat so eine hinten gegelte Frisur. Sieht aus, als ob er gerade irgendwie als Zuhälter aus Kamurocho dort entstiegen ist. Und der hat auch an Virtua Fighter unter anderem mitgearbeitet und hat, glaube ich, eine ein bisschen andere Sensibilität dort an die Kämpfe rangebracht. Ja, und auf jeden Fall kenne ich wenige der modernen Prügelspiele, wo mir das von Haus aus so viel Spaß macht. Du hast ja mehr diese Slasher heutzutage. Du hast die God of Wars, du hast die Devil May Cry's und wie sie alle heißen, aber die haben dann meist entweder Schusswaffen oder Schwerter und so weiter. Die gibt es in Yakuza natürlich auch, aber die haben nicht die Präferenz. Es ist eben Mano y Mano oder Mano y viele Manos mit der Faust ins Gesicht oder dann mit diversen anderen Gegenständen, die drumherum machen, plus ein wenig Schwert und ein wenig Schusswaffen. Und ein wenig Bordstein. Ja, wir haben ein bisschen über die Heat Actions vorhin gesprochen. Heat Action stellt dem Spiel sozusagen Special Moves dar. Du kannst natürlich analog wie bei einem Beat'em Up eine Energieleiste aufbauen, wenn du die Gegner haust und die dann entladen in kontextsensitiven Kills will ich es jetzt mal nicht nennen. Aber Finisher. Es sind Finisher quasi, aber man muss trotz des immensen Schmerzes, den du dort verursachst, sind die Gegner aber manchmal trotzdem nicht fertig. Die stehen dann wieder auf, bis ihre Energieleiste dann sozusagen unten ist. Die Japaner haben halt stabile Zähne. Haben sie anscheinend. Also wer einen schwachen Magen hat, der muss sich wirklich erstmal ein bisschen daran gewöhnen, wie explizit Yakuza das dort darstellt. Gerade die neuen Teile finde ich nämlich auch. Ich hatte das gar nicht mehr so extrem in Erinnerung seit dem ersten und zweiten Teil, aber da geht es echt ganz ordentlich zur Sache. Also deswegen die 18er-Wertung, wenn man so drüber nachdenkt, ist sie doch schon mal... Es ist schon auf jeden Fall sehr gerecht. rechtfertigt einfach so, innerhalb von dem Spiel ist so ein Curbstomp einer unter vielen Moves, ne? Aber wenn du dir nur den dann separat anguckst und was da teilweise der Kasuma einfach für Leute, die ihn angesprochen haben auf der Straße, hey, gib mir dein Geld, und er schlägt die krankenhausreif, ja, als ob die dann Glück hatten, dann irgendwann mal wieder gehen zu können. Natürlich ist es wieder vorbei und die können dann stehen und wischen sich den Schweiß von der Stirn nach dem Kampf. Die geben dir auch Kohle danach. Die geben dir dann Geld danach. Das ist auch sehr, sehr schön. Oder irgendwelche Gegenstände. Oder hier ist mein Pornoheft, was ich gerade nicht mehr brauche. Ich klicke ein bisschen, aber es ist immer noch gut. Kannst im Casino damit dann dich dann austun, aber es wirkt teilweise extrem brutal, aber da kommt auch ein bisschen der Spaß eben dahinter. Du kannst ausloten, wo kann ich überall Special Move machen, was kann ich dann anstellen. Es werden auch mehr freigeschaltet und du bist immer ein bisschen am Ausloten und Probieren, sodass die Kämpfe nie langweilig werden. Selbst wenn du das x-fach nochmal den gleichen Kampf gefühlt machst, weil du wieder an der gleichen Ecke in irgendwelche Gangster dort reingelaufen bist, aber du kannst jeden Kampf variabel und anders gestalten. Wenn da ein Auto in der Nähe ist, warum den Typen am Curb unten mit dem Kopf eine drauftreten, warum bringst du ihn nicht ans Auto, dass er ihn ins Fenster reinrammt mit dem Kopf, ne? Das ist auch wirklich das, wenn man jetzt das Spiel, weil wir davon geredet haben, dass es halt ein relativ reales Abbild von Japan ja. ist. Das ist halt wirklich der Punkt, wo man sagen muss, so, okay, da trifft es jetzt mal überhaupt gar nicht zu. Weil Japan, glaube ich, irgendwie für mich gefühlt das sicherste Land auf der Erde ist. Und selbst in Tokio, wenn du nachts irgendwie am Bahnhof stehst, da wirst du halt nicht von irgendwelchen Rocker-Gangs oder sowas da angemacht, sondern das ist echt alles total harmlos. Und da ist das Spiel natürlich, also nicht unbedingt ein Werbevideo für Japan als Reiseland. Nee, aber ey, Videospiele sind ja so Wish-Fulfillment. Wird man auf Englisch sagen. Sie sollen ja die Sachen ermöglichen, wie du im echten Leben nicht dort machen kannst. Und es ist eine überspitzte Gangstergeschichte, eine Gangsterballade, die dargestellt wird. Und in dieser Welt, wenn du ein bisschen nach krassen Typen ausschaust, wirst du eben reihenweise von Gangs, aus denen anscheinend nur dann Tokio besteht. Also ich glaube, es gibt ein paar Leute, die dort kurz von ihrer Arbeit zurückgehen und ein paar junge Teenager, aber ansonsten sind nur Gangster auf den Straßen gefühlt unterwegs. Wirst du angegriffen und drangehauen, und es funktioniert im Kontext des Spieles. Ne? Vor allem, du hast ja gesagt, man kann ja auch vorbeilaufen an den Leuten, ja. Wenn man ein bisschen clever ist und das dann absehen kann. So kannst du auch, wenn du mal keinen Bock aufs Kämpfen hast, das überspringen, und die haben zum Glück auch nicht diesen extremen Effekt, dass dir dann Experience fehlt, wie bei vielen Rollenspielen. Ne? Ja. Es gibt bei manchen Rollenspielen, wo du dann dem Kampf ausweichen kannst, dann weißt du ganz genau, der nächste Endgegner wird super scheiße, weil dann fehlt mir die ganze Experience, aber die Experience verdienst du zwar auch durch die Kämpfe, aber primär mehr durch storyrelevante Sachen und Sidequests, die du dann löst. Dann, also bist du eigentlich relativ frei in deinen normalen Kämpfen, wie du sie machen kannst oder nicht machen kannst, und kannst dich dann darauf konzentrieren, die wichtigen story-relevanten Fights dann durchzumachen. Und da gibt es auch kompletten Wahnsinn. Dann sind eben nicht nur Gangster dran. In Yakuza 2 punchst du mit der Faust einen Tiger kaputt. Ja, in Yakuza 3 kämpfst du, glaube ich, gegen Bullen. In 5 gegen Bären. In 5 gegen einen... Das oder Schießen, ne? Das, ja, Schießen kannst du da natürlich auch, ne? Ja, das, aber nachher vermöbelt ihn dann. Das finde ich ja super. Das hatten wir in der Sendung. Bären catchen, geil. Hast du das schon gesehen? Oder? Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Ich war bei euch kurz, als ihr eingespielt habt dafür. Achso, gut, da sieht man halt die Szene, wo man durch den Schnee stampft einen Charakter, und da trifft man auf einen Bären und kommt ein Bär, ich hau dich! Und dann gibt's Klopperei mit Bären. Aber das ist sehr schön. Die Serie nimmt sich da echt nicht zurück, mal auch ein bisschen wirklich überspitzte Sachen zu machen. Wenn es eine Szene gibt, wo Kasuma, der Hauptcharakter, einem Tiger in die Fresse dann einfach direkt haut mit dem Finisher, dann sitze ich nicht vor dem Fernseher und denke, ach, das ist aber jetzt nicht realistisch oder so weiter, sondern ich denke, fuck yeah, hau dem Tiger die Zähne kaputt. Yes! Na? Das hat echt dieses Gefühl des Adrenalin rauscht da echt gut durch. Und ich habe wenige andere Serien, wo das dann tatsächlich passieren kann als dort. Gehen wir mal auf die einzelnen Teile. Ich habe ja erzählt, wie ich zu dem hier dort gekommen bin. Ganz kurz nur, damit jetzt nicht alle Leute denken, dass das eine gewaltverherrlichende Serie ist. Doch, und bin das ich. Nur, nein. Nur Gekloppe ist die ganze Zeit, sondern die Anzahl an Dialogen und Rumgelaber ist extrem hoch bei Yakuza, weshalb die Lokalisation auch so schwierig ist bei den Teilen, weil halt sehr, sehr viel zu lesen ist und sehr, sehr viel Geschichte. Ja, es wird mit jedem Teil immer mehr und mehr und mehr Text, und nicht nur eben in der Geschichte selbst, sondern in der ganzen Welt, die drumherum gemacht wird. Jeder hat dann noch so kleine Mini-Stories und kleine Nebensachen, und jeder Dialog im Restaurant muss getextet werden. Die sind jetzt nicht ganz den Schritt gegangen als bei Shenmue, dass jeder Dialog vertont wird. Du hast aber auch exponentiell mehr Menschen dort, die unterwegs sind. Und du hast bei Yakuza so einen Mix zwischen, heutzutage sind es dann aber damals dann auch so hochqualitativ gerenderte Szenen, ne, die komplett dann vertont sind. Dann hast du in der Spielegrafik vertonte Gespräche, die wichtig sind, aber auch viel eben diesen normalen Nintendo-Text. ne, wo es dann dort abläuft. Und es ist, ja, man darf es nicht verwechseln. Eben, ich habe das jetzt bei dem Fünfer gemerkt, den ich auf Japanisch momentan spiele. Ich verstehe natürlich nichts von der Story. Ich schaue mir die Cutscenes an und versuche ein bisschen mir zusammenzureimen. Ich habe dein Let's Play von der Demo gesehen. Ich musste echt ganz schön nachlassen, was für eine geile Geschichte, die du zusammengestrickt hast. Unfassbar. War das nicht akkurat? Ja, war schon dicht dran. Ja, ja. War schon dicht dran. Ey, wenn er dort steht und sich gerade so eine Suppe reinpfeift und die anderen beiden sich über Haruka lustig machen und er dann so, guck, dann weiß ich doch, was gemeint ist. Bestimmt. Nein, aber genau das ist es. Ne? Ich merke, wenn ich die Geschichte nicht dort verstehe, macht mir das auf jeden Fall nicht so viel Spaß, als wenn ich sie verstehen würde. Für mich geht das tatsächlich einher. Und wenn man nur prügeln will, ist es vielleicht nicht ganz das richtige Spiel dafür ein, weil man muss auch auf diesen ganzen Story-Part und das ganze Pathos dort abfahren, wie das funktioniert. Sonst wäre man falsch. Deshalb wollte ich auch, wo ich auf den ersten Teil gegangen, ich wollte ein bisschen was zur Story selbst erzählen. Bitte. Ich habe recherchiert vorab. Ja? Ich bin zwar einigermaßen gut vertraut mit der Serie, aber da gibt es so enorm viele Charaktere, die alle ähnlich heißen und ähnlich aussehen, dass du dann sehr leicht durcheinander kommen kannst im Umfeld von 7, 8 Spielen plus Spin-offs insgesamt darum gekommen sind. Ich glaube, das ist auch nicht, wenn wir jetzt alle Geschichten komplett nacherzählen. Erstmal spoilern wir dann in einigen Sachen, ja, weil es gibt doch mal ein paar Story-Twists. Es wird, also ich versuche das möglichst spoilerfrei hier zu machen, was es angeht, aber ich glaube auch, selbst wenn jemand diesen Cast gehört hat, hat er 5 Sekunden, nachdem ich diesen Fact erzählt habe, komplett vergessen, worum es ging, weil der Name dann so genauso klingt wie 1000 andere, die dann dort gewesen sind. Aber einige Sachen musst du natürlich hier erklären, damit ein bisschen klar wird, was die einzelnen Spiele so für einen Hintergrund dann dort haben. Also wichtig, am Anfang, wir haben Kazuma erwähnt, das ist der Hauptcharakter der Yakuza-Serie. Kazuma Kiryu ist ein, ja, ich weiß nicht, man kann ihn am ehesten als Ex-Yakuza oder sowas bezeichnen. Er war zwar immer wieder mal dort dabei, sozusagen wieder zurückgekommen, aber eigentlich ist es jemand, der sich der Mafia entsagt hat, war eines der aufstrebenden Talente dort gewesen. Da gab es einige Irrungen und Wirrungen in seinem Leben. Und man muss sich jetzt eher vorstellen, ist jetzt so der große Boss oder sowas, der aber nicht zur Mafia gehört, aber dort auf den Straßen von Tokio rumläuft und immer die Probleme von allen anderen lösen muss, obwohl er eigentlich keinen Bock drauf hat. Er gehört zu einem bestimmten Clan auch. Genau. Als Kind ist er zusammen mit seinen besten Freunden sozusagen aufgewachsen im Waisenhaus, in das Sunflower Orphanage, das Sonnenblumen-Waisenhaus. Und das wurde geleitet von dem Typen, der hieß Shintaro Fuma, glaube ich, hieß er. Oder Shintaro Kazama hieß er in Japanisch und Fuma haben sie ihn umbenannt. Ach, siehst du, wie gut ich mir das merken kann? Wieso haben sie den denn umbenannt? Also weißt du, wenn sie jetzt einen englischen Namen genommen hätten, hätte ich das verstanden, aber wieso tauscht man einen japanischen gegen einen anderen japanischen Namen aus? Ich kann mir sehr gut vorstellen, weil der Typ, der das Waisenhaus geleitet hat, hieß Shintaro Kazama, aber der andere heißt Kazuma mit einem U. Und ich glaube, rein aus Verwechslungsgefahr hat man die englische Lokalisation in den ersten 3 Teilen das umgeändert. Dieser Shintaro Kazama, wie er auch ab dem 4. Teil im Westen dann heißt, ist ein Yakuza gewesen, ein Mitglied der japanischen Mafia und im Speziellen des Tojo-Clans. Mhm. Einer der größten Clans überhaupt in Tokio, glaube ich, 30.000 Mitglieder und so weiter, mit Dutzend von Unterfamilien und so weiter. Genau, also so vergleichbar mit italienischen Mafia-Familien, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, genau. Also, ja, exakt. Ne? Und wie man es von Mafia-Sachen dann doch hingeht, da hat so einzelne Familien, die dann so die bestimmte Bereiche dort bearbeiten oder beackern, aber dann... Bearbeiten? Naja, wie wirst du das Giovanni. Dann... Giovanni, du bist zuständig jetzt für den Pornoladen, Giovanni. Also, ja, jeder hat sein eigenes Gebiet, aber natürlich ist da eine große Administration drüber, die dann alle leitet. Ne? Der Chairman, der Vorsitzende dann immer des Tojo-Clans, der alle dann eint und versucht, die unterm eigenen für dich zu bringen. Es gibt auch Konkurrenz, nicht Vereine, wie heißt es nochmal genannt? Clans. Ne? Die Omi Alliance aus Kansai? Aus Osaka. Ist genau der Punkt, weil wir vorhin ja auch hatten, warum die Spiele vielleicht im Westen nicht funktionieren. Alleine schon, wie viele verschiedene Clans es gibt und die Verstrebungen, wie das dann auch politisch und so ist. Das ist halt sehr, sehr umfangreich bei den Spielen. Ja, das Beknackte ist aber, irgendwann habe ich es verstanden, nachdem ich das so viel geguckt habe. Du hast so viel Freizeit. Ich mache ja auch Arbeit jetzt damit. Ne? Ja. Ich habe recherchiert. Ich habe nicht gezockt und meine Freizeit verschwendet dafür. Ich habe recherchiert. Aber der Tojo-Clan dort im Speziellen war eben Okay, wie war der Shintaro Fuma? Nee, Shintaro Kazama, ne? Ein Mitglied dieses Tojo-Clans und in diesem Waisenhaus, das stellt sich im Laufe des ersten Spieles heraus, sind die Kinder von Leuten, die Kazama umgebracht hat im, ja, in seiner Tätigkeit. Ne? Also hat ein schlechtes Gewissen gehabt und wollte keine Waisen dort überlassen und hat die alle versammelt in dieser Sunflower Orphanage. Und dort haben sich eben Kazuma Kiryu und seine beiden besten Freunde Nishiki und Yumi, ein junges, zartes Mädchen, dort kennengelernt und waren quasi als Clique dort unterwegs. Ne? Und wie es so wird, von den Kids, die dann aufschauen auf ihren Ziehvater, der dort die Sunflower Orphanage leitet, sind natürlich auch zumindest dann Nishiki und sein bester Freund Kazuma eben in die Mafia eingestiegen, in den Tojo-Clan, als sie dann ein bisschen älter geworden sind. Und dann ist ein tragisches Ereignis passiert. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege das jetzt alles noch gerade durcheinander. Also, Nishiki hat einen anderen Mafioso des Tojo-Clans umgebracht. Ja, der wollte sich an Yumi vergreifen, die natürlich für beide die beste Freundin sozusagen gewesen ist, aber mit der beide auch noch insgeheim verliebt waren, ne? Aber es ihr nicht sagen konnten, wieder tausend Irrungen und Wirrungen. Aber Nishiki hat einen umgebracht und weil der sich an Yumi vergreifen wollte, sie vergewaltigen wollte und dann ist die Polizei gekommen und dann hat Kazuma gesagt, du, deine Schwester ist gerade sehr, sehr krank, ja, und sie wird bald sterben. Und ich sag, ich hab's gemacht. Ne? Also man sieht, was das für ein sehr aufopfernder Kerl ist. Ne? Und hat da quasi für Nishiki, der eigentlich das nicht machen wollte, aber hat dann Kazuma taken the fall. Kazuma hat gesagt, ich bin schuld und ist dann 10 Jahre im Knast gelandet. Ne? Während dann draußen das normale Leben weitergegangen ist. Und Yakuza 1 geht damit los. Das ist so der erste Tag, wo Kazuma nach 10 Jahren im Knast, ich glaube, der ist dann so 35, 36, 37 gewesen, als er wieder rauskommt, kommt raus in den 2000ern und weiß erstmal gar nicht, was hier los ist. Ne? Und wenn du dran zurückdenkst, der ganze Wechsel zwischen Mitte der 90er und Mitte der 2000er, was da alles passiert ist mit Handys und Technik überall und alles drum, dann wirkt ein bisschen so, als ob so Fish out of water ist. Ne? Bisschen so. Austin Powers in besser. Ein bisschen, ja. Austin Powers, wo du nochmal... Mit besseren 10. Ja, oder na, wenn er mal richtig dann gehauen hat, dann wahrscheinlich nicht mehr, oder die Gegner. Dieser Kazuma ist dann wieder aus dem Knast gekommen und ist mal sehen, okay, was ist in den 10 Jahren mit meinem Clan passiert? Und er findet dann dort raus, oh, dieser Nishiki, mein bester Freund von damals, den ich geholfen habe, der ist jetzt anscheinend ein richtig böser Bube geworden und will mir ans Leder. Yumi ist irgendwie verschwunden, keine Ahnung, wo sie ist. Hier, mein Ziehvater kann ich auch nicht mehr finden. Und auf einmal wollen alle Mitglieder des Tojo-Clans ihm auf die Fresse hauen, weil es sind 10 Billionen Yen verschwunden aus den Kassen der Mafia. Umgerechnet 200 Millionen, nee, wie viel? 1 Milliarde Dollar, keine Ahnung, wie viel das ist. 200. Viel Geld auf jeden Fall. 200 Millionen, also ganz viel, ganz, ganz viel Geld. Und die denken alle, Kazuma hat was damit zu tun. Und für dich als Spieler und für Kazuma gilt es jetzt rausfinden, okay, was ist in diesen 10 Jahren passiert? Wer hat das Geld an sich genommen? Wer versucht mir was in die Schuhe zu schieben? Und das ist der Startpunkt sozusagen des Spieles und eigentlich auch des ganzen Franchises, wo du Kazuma über 10+ Jahre dann dort begleitest und siehst, was mit ihm dort passiert. Und ich habe ja schon gesagt, das wurde geschrieben eben von einem richtigen Mafia-Buchautor, ne? Und man merkt, die Geschichte ist schön verzahnt, schön verdrahtet, es gibt sehr, sehr viele Twists dann dort mit dabei, wo man Sachen rausgehört, eine riesige Anzahl an Nebencharakteren, neben hier Kazuma und Nishiki und alle, die hauptsächlich damit zu tun haben. Date, der Inspektor von der Polizei, der etwas Glücklose, der von seiner Frau verlassen wurde und jetzt sich an Kazuma dann dranhängt, um dort irgendwie zu lösen, was mit diesen 10 Billionen Yen ist. Diverse Chefs von anderen Unterfamilien des Tojo-Clans. Goro Majima habe ich gerade erwähnt, vielleicht einer meiner Lieblingscharaktere dort, zusammen mit Akiyama dann später. Ein wahnsinniger Mafioso mit Schlangenlederjacke, mit einem Eyepatch drüber, mit einer Augenklappe und einem Baseballschläger, womit er Leute zerhaut und komplett wirklich wahnsinnig dort. Ne? Und du triffst wirklich im Laufe der Geschichte auf diese ganzen Charaktere und löst nach und nach das Geheimnis dann oder wie es bei einem Spiel dort sein sollte. Und ich muss sagen, ich habe das wirklich echt in dieser Kombination mit dem Prügeln und die Story auflösen, trotz der doch sehr, sehr vielen japanischen. Guck dir das hintere Teil der Box an. Da stehen einfach so 6, 7 japanische Leute nebeneinander, wo du nicht weißt, welcher ist, wenn du keine Ahnung hast, ne? Und es hat mir echt viel Bock gebracht, damals auf der PlayStation 2. Ja, da ist Majima auch noch gar nicht drauf zu sehen. Majima ist gar nicht drauf zu sehen, ne? Obwohl der so einen zentralen Punkt später eingenommen hat, ist er hinten auf der Packung, die OS-Packung noch nicht drauf, aber da sind eben Kazuma, Nishiki, Date sehe ich dort, Shintaro Fuma, Goda war später, das war aus dem zweiten Teil, der Dragon of, nee, war kein Dragon, der Koi-Karpfen aus Osaka. ist er dann gewesen, sein Gegenspieler. Nee, mir hat es Spaß gemacht. Ich habe es ein bisschen als schwer eben empfunden. Ich fand es sehr interessant, diese Welt dort zu durchwandern. Ich habe vielleicht nicht die ganzen klassischen Sachen dann dort gemacht. Du konntest auch so Mahjong spielen, glaube ich, wenn du dann hingegangen bist. Aber ich war nie so ein großer Fan von Mahjong. Habe aber dafür so die ganzen anderen Minigames ein bisschen genommen. Du konntest in die Spielhalle reingehen und so UFO-Catcher und kleine Tierchen, die da rausgreifen. Du konntest hingehen in Läden und Zeug essen. Und ich habe mich gerne dort fallen gelassen in die Welt vom ersten Yakuza. Ist ja auch, glaube ich, schon wieder ein Punkt, wo man sagen kann, da sind gewisse Ähnlichkeiten zu der Shenmue-Serie auf jeden Fall vorhanden, ja, wo man halt die Gashapon-Figuren und sowas alles aus den Automaten ziehen konnte oder halt auch Arcade-Sachen spielen konnte im zweiten Teil, ich glaube Afterburner oder sowas war da sogar, ja, oder G-Log, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ist es hier genauso, du hast halt nebenbei, obwohl es kein richtiges Open World ist, relativ viel Zeitvertreib einfach mit kleinen Nebenquests und zusätzlichen Sachen wie nachher später Baseball spielen, Tischtennis, ja, und hast du nicht gesehen und das ist schon recht umfangreich. Also selbst wenn man die Story oder der Story jetzt nicht unbedingt direkt folgen will, hat man eigentlich ziemlich viele Sachen, wo man hingehen kann und sich die Zeit zu vertreiben. Also genau, wer sich bei einem Yakuza-Spiel langweilt, der hat wahrscheinlich nicht so viel Talent bei Spielen oder weiß nicht richtig, wie man damit umgehen kann, weil man findet immer irgendetwas, womit man, ja, sich beschäftigen kann. Und ich finde, es ist auch eine sehr kluge Entscheidung gewesen, wirklich dieses Open World und diese Option dir zu geben, weil wenn du nur stur Kampf und Story-Cutscene und Kampf und Story-Cutscene, ja, gehabt hättest, dann wäre es sehr schnell sehr ermüdend gewesen. Und manchmal eben die Möglichkeit zu haben, wirklich ein wenig loszulassen, ein wenig mal sich einfach irgendwo hinzusetzen, sich die Stadt anzugucken und wie das alles aufgebaut wird und detailliert und wirklich auch damals in schöner PS2-Grafik umgesetzt, das machen zu können, das war echt cool gewesen. Für mich war da, oder für alle natürlich, war es klar eine neue Stadt, die dort dargestellt wurde und ich fand es auch sehr faszinierend, diese einzelnen Stadtteile dorthin zu gehen. Ne? Mhm. Der Champion District, das ist, glaube ich, so ein Bar Stadtteil, ne, wo dann viele kleine Bars aufeinander geteilt sind. In den neueren Teilen ist es ein bisschen weniger gefährlich, aber ich glaube, im ersten Teil war das noch so Hochheitsgebiet von einer Gangs von hier Landstreichern oder sowas, die aber eigentlich wieder so ein geheimes Netzwerk von anderen Leuten dann gewesen und dort wurden dann Straßenkämpfe ausgetragen und das fand ich sehr interessant. Oh, da traue ich mich noch nicht hin, aber da kann ich später hin und sowas. Mhm. War sehr schön, einmal die Stadt dann dort kennenzulernen zum ersten Mal. Das hat echt viel Spaß bereitet. Ich überlege gerade, ist das dieser, wo man durch die Toilette durchgeht oder das im dritten Teil? Nee, der Toilette durch ist dann hinten, wo das Gebäude gebaut wird, wo Majima dann da ist. Ich meine dort diese ganz rechts auf der Karte, diese kleinen Minigassen, wo auch die Bar mit den Transen ist. Ah, okay, ja doch, ich weiß, was du meinst, ja. So bei dem Wort Transen, ja, ich weiß, was ja, du das meinst. Das ist so, wenn man das auf der Map sieht, ist das so ein kleiner Bereich, wo man sich am Anfang überlegt, wie komme ich da eigentlich rein? Genau, wie komme ich rein, wie komme ich raus? Und da ist dann noch die kleine Ecke, wo später dann der Professor aus Zurück in die Zukunft steht mit seiner Maschine, wo du dann im Cyberspace Kämpfe abhalten kannst und alles. Also wieder so kleine Details, die einfach dann so hochschießen. Ja, es ist halt wirklich sehr, sehr detailverliebt, die Spiele, auch an Gegenstände, die man kaufen kann und irgendwelche Waffen, Messer oder so, die man dann dazu benutzen kann. Ja. Ich weiß nicht, wie ausgeprägt das im ersten Teil schon gewesen ist, aber nicht nur eben, dass man so Minigames machen kann, sich die Stadt angucken kann, aber für mich auch eins der liebsten Merkmale, ich bin eh so ein Sidequest-Junkie, diese ganzen Minigeschichten oder Mini-Stories, die man dort haben kann. Also speziell im dritten Teil gibt es über so 100 kleine Mini-Sidequests, die abgesehen von der Hauptstory quasi so klein, ja, wie so kleine Sidequests dann beackern kannst. Ne? Du läufst irgendwo über die Straße, eigentlich musst du hin und hast gleich das große Meeting mit den Mafiosi und damit du die Story weiter treibst, aber dann siehst du, oh, dem kleinen Kind ist die Katze weggelaufen. Und du kannst dich dann frei entscheiden, schaue ich mir das an oder schaue ich das nicht an. Ne? Und das hat nicht nur zur Folge, dass du vielleicht irgendwas kurz Gameplay-mäßig dort machen kannst, sondern eben auch ein bisschen mehr Story, ein bisschen was über die Charaktere und über die Stadt dort erfährst. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Das ist eine meiner Lieblingssachen, die ich in Yakuza-Spielen mache, diese ganzen Sidequests dann durchzuarbeiten. Hat bestimmt mehr Zeit gekostet in den Sidequests als am eigentlichen Spiel. Hauptstory, ja, das stimmt. Und was mir an den Spielen auch auffällt, ist, dass die Geschichten eigentlich schöner erzählt sind. Also die Sidequests sind halt richtige Geschichten, wo irgendwas vertieft wird noch zusätzlich. Wohingegen bei anderen mir es manchmal in dummes Fetch-Questing ausartet. Ja, das ist natürlich alles, was das rein spielerische angeht. Du hast oft diese typischen Rollenspiel- oder Open-World-Sachen. Gehe zu Punkt A, damit du was holst, dass du da Punkt B vorbeibringen kannst. Ne? Nur, dass du hier in dem Sinne dann nicht selbst mit dem Auto fährst, wie bei GTA, sondern entweder das Taxi nimmst oder durchläufst und ein paar Kämpfe noch erlebst und was nebenbei machst. Aber manchmal sind auch wirklich ein paar interessante Sachen dabei. Ne? Und manchmal auch wirklich kleine Stories, die dir wirklich ein bisschen nahe gehen oder ans Herz gehen, wenn dann so mehr Parter oder sowas dabei sind. Ja, manche Sidequests dann erstrecken sich über 7, 8 kleine Sidequests eine ganze Story. Oder auch eine meiner Lieblings-Sidequests aus dem Dreier, da ist so quasi so ein Detective Conan Murder Mystery, die du lösen musst. Ne? Da ist so ein Café, Café Alps heißt es, wo dann viele Sachen, manchmal so kleine Story-Sequenzen drin sind. Und dann gibt es dort auf einmal einen Sidequest, wo es darum geht, einen Mord aufzulösen, der vor 10 Jahren begangen wurde. Ne? Und das auf einmal hast du dann so 30, 45 Minuten so richtig Detektivarbeit, die du machen kannst. Und durch die Stadt gehen und Leute ausfragen und am Ende die dann so richtig Detective Conan-Style, ich weiß, wer der Mörder ist, weil hier ist mein Diagramm und ich zeige euch das und das. Und das ist so eine coole Sache, damit rechnest du nicht, aber das saugt dich dann richtig rein. Ich überlege gerade, ob es in irgendeinem Yakuza-Teil vielleicht mal wirklich den Satz gab, have you seen some sailors oder have you seen a black car around here? Es bestimmt. Das wäre halt richtig geil, aber ist mir noch nie aufgefallen. Das kann man sich nicht dann dort mal... Ich finde es schade, dass du natürlich in der Echtzeit oder in der, wenn die Spiele rausgekommen sind, dann haben sie auch ungefähr in dem Jahr gespielt. Ne? Du hast natürlich auch eine Timeline innerhalb des Spieles. Du bist im Jahr 2006, im Jahr 2010, je nachdem, wann die Spiele rausgekommen sind. Wenn da irgend so ein kleines Mini-Crossover, ein kleiner Mini-Gag gewesen wäre, weil die Shenmue-Teile spielen natürlich 86, 87, ne? Was wäre, wenn du da irgendwo mal einen alten Ryu oder einen alten Ryu Hazuki oder sowas dann dort siehst, ne? Oder irgend so ein Hazuki-Nachfahren, was weiß ich, ne? Wo einfach mal so ein kleiner Mini-Gag mit aufgebaut ist, aber da habe ich vielleicht auch noch nicht zu genau geguckt nachher. Ich hätte nicht, dass Landi dir irgendwie Embleme verkauft. Du kämpfst ja auch gegen die chinesische Mafia später und die Koreaner und allem drum und dran. Warum kann das nicht Landi sein? Stimmt, ja? Die Triaden sind nachher noch wieder mit dabei. Lao Kulong und wie die da alle heißen, mit der chinesischen Mafia, die dann drum herkommen. Im ersten Teil selbst, ich habe den jetzt schon längere Zeit nicht mehr gespielt. Ich habe ein bisschen reingeschaut, als ich meinen neuen PC zusammengebaut habe und mal probiert habe, wie gut die jetzt mit dem Emulator ausschauen, die Grafik. Aber verglichen natürlich mit den sehr detaillierten neuen Spielen stinkt es ein wenig ab. Für die damalige Zeit sah es gut aus. Und du hast hier, ich sehe es hier auch gerade, die HD-Neuauflage, die geholt, die natürlich bisher leider nur Japan-exklusiv ist. Genau, ich habe aber auch nicht wirklich großartig reingespielt bisher, weil ich auch keine Zeit hatte. Die auch noch relativ neu ist. Die kam, glaube ich, letzten... Dezember ist es gewesen. Dezember, glaube ich. Anfang Dezember und kurz danach kam Yakuza 5 raus. Ja, genau. Habe ich mir einfach nochmal geholt, weil ich zwar die anderen beiden Teile schon habe, aber ich wollte halt wirklich alle Teile auf der PS3 haben und dann doch mal dekadent zugeschlagen. Ja, ich find's schade, dass Sega zumindest jetzt nicht diese Edition hier rübergebracht hat. Ich hätte es auch als Download-Spiel gerne ausgeben, weil ich es einfach spielen will, egal wie es dann umherkommt. Die alten PlayStation 2-Dinge haben eben nur 4:3 Grafik, zumindest der erste. Den zweiten konnte man zumindest auf 16:9 schalten. Aber in heutigen Zeiten, wo du noch in eine höhere Auflösung schalten kannst und ich finde es auch angenehmer, mit dem DualShock 3 zu spielen als mit den alten Kabel-Controllern auf der PlayStation 2. Die Ladezeiten sind schneller. Ja. Die waren übrigens relativ lang noch beim ersten, ne, zwischen innen und aus den Kämpfen raus. Und einfach, das ist eine HD-Edition, auf die ich sehr, sehr viel Bock gehabt hätte. Es gibt ja auch die Übersetzung schon, ne? Also im besten Fall hätte Sega nur die Texte austauschen müssen, aber leider haben sie sich bisher nicht dazu durchgerungen, daraus eine westliche Fassung zu machen. Finde ich ein bisschen schade. Ja, so hat man die Sammlung dann sozusagen komplett. Ja, du hast ja alle Sachen auf Japanisch hier, mit Ausnahme von einem, sehe ich dort, ne? Wieso? Welches fehlt denn? Achso, oder ist Dead Souls, ist es auch japanisch? Das untere? Also ich meine, du hast eine westliche Fassung. Achso, eine westliche Fassung habe ich nur, genau. Ich habe Dead Souls habe ich als japanische und als deutsche Fassung. Ja. Sag mal so, vom Aufwand her, das Ding ist ja, wie du gesagt hast, manchmal textlastiger als so Rollenspiele. Ja. Bist du mit deinen japanischen Kenntnissen da gut durchgekommen, vor allem bei dieser verworrenen Story, die manchmal richtig... Ja, und der einzige Nachteil ist, dass ich auch nicht so super gerne lese, also egal in welchen Spielen. Ja. Das Gute ist, wenn das gleichzeitig noch vertont wird. Also immer, wenn man Sprache plus Schrift hat, dann ist es am einfachsten, dem zu folgen. Also in den Zwischensequenzen und sowas, wenn es halt wirklich relevant wird. Mhm. Und viele andere Sachen, da skippe ich dann auch mal irgendwie durch, wenn das zu viel Text ist. ist oder wenn ich gleich sehe, worauf es hinausläuft. Oder meistens sind dann ja auch Sachen markiert, wenn ich mich richtig dran erinnere, die halt wichtig sind für den späteren Spielverlauf. Du kannst dir auch Sachen immer angucken, wenn du die anklickst, dann später in den Menüs. Mhm, deswegen so funktioniert das eigentlich. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Da gibt es auf jeden Fall andere Spiele, die auf Japanisch deutlich schwerer sind als die Serie. Gerade weil es ja in der Gegenwart spielt und dementsprechend dann auch die Sprache nicht so altertümlich ist oder so. Ja, ich glaube, also ich hole mir eventuell dann auch mal die HD-Edition, wenn die nicht jetzt im Westen kommt, auf Japanisch, weil ich die anderen Spiele ja schon kenne. Also muss ich mir die Story nicht mehr zusammenreimen im Groben. Man kann sich rein spielerisch, selbst ohne Japanisch-Kenntnisse, ganz gut durchwursten, weil du immer so angezeigt bekommst auf der Karte, da ist dein nächstes Ziel, wo du hin müsstest, in den meisten Fällen jedenfalls. Ich glaube, es gibt so ein, zwei Ausnahmen, wo du, glaube ich, Mahjong dann spielen musst und du musst erstmal genug Geld verdienen, damit die Story weitergeht. Genau, da musste ich auch, ich war halt nie so ein großer Fan von, ich weiß gar nicht, ob es Mahjong oder Shogi oder Go oder irgend so ein Spiel ist. Eins von beiden. Im zweiten Teil gibt es so eine Sequenz, wo du Geld erspielen musst. Und da saß ich nämlich auch dran, dachte so, okay, habe ich jetzt verloren? Okay, worum geht's denn? Da musste ich wirklich erstmal selber recherchieren, so, okay, wie funktioniert das blöde Spiel? Und bei einem anderen Teil, da hing ich auch fest, weil man da bestimmte Zutaten für was holen muss, damit die Story weitergeht. Mhm. Das ist Kensan gewesen. Ah, okay. Und da sind nämlich ein paar echt knackige Punkte bei. Da erinnere ich mich noch dran, weil ich da wirklich länger dran saß und nicht gerafft habe, was sie von mir direkt wollen. Aber das war, weil es halt eine untypische Sache war, weil es so eine Rezeptur war mit irgendwelchen Heilkräutern und sowas und das jetzt nicht so unbedingt die gängigen Kanji sind, die man so kennt. Ja, mit Ausnahme des ganz neuen Fünfers, wo immer noch keine Lösung oder Übersetzung im Netz dort ist und ich versuche das immer ein bisschen nach hinten zu ziehen bei mir, weil ich hoffe, dass endlich mal so eine Story-Übersetzung zumindest kommt. Ich wäre dafür, dass du einfach deine eigene machst, über dem anderen auch so. Also ich kann dir ja gleich, wenn wir zum Fünfer kommen, kann ich dir ein bisschen erzählen, was ich mir zusammengereimt habe, weil ich verstehe überhaupt gar nicht, was im Moment passiert ist. Ey, ich habe den Fünfer noch gar nicht jetzt aus Zeitgründen so super weit gespielt. Ja. Deswegen. Aber du bist schon bei Haruka gewesen oder so? Du meinst, das ist ja dann die Geschichte. Also das mit dem Bären hast du schon gespielt. Ich bin noch nicht beim Bären angelangt, aber ich bin gerade an der Stelle, wo ich auf einmal im Cyberspace bin oder so. Wo bist du denn damit eben? Ich bin gerade im Knast angekommen mit Seijima oder sowas. Dann wurde ich Knast angekommen, ist auch ja, gut. Ja, ey. Ich wurde verprügelt von einem Typen mit nur einem Auge. Und dann saß ich mit einem alten Mann in der Gefängniszelle. Und auf einmal stand ich mit dem in einer Stadt, die ich noch nicht kenne. Aber es sieht aus, als ob ich im Cyberspace bin. Alles ist blau und ich muss irgendwo hinlaufen. Ich kann dir das gerne gleich mal zeigen, wenn ich die PS3 anmache. Seijima hat sich die Haare ja abrasiert, hat so einen Glatzenkopf für seinen Knastauftritt. Und wenn ich in dieses Cyberspace komme, wachsen ihm auch wieder auf einmal Locken. Und er läuft dann mit seiner alten Lockenpracht rum. Es ergibt keinerlei Sinn. Entweder habe ich das im Delirium gespielt, aber ich zeig dir das gleich nach. Okay. Ich zeig dir das dann gleich dort im Anschluss. Ich würde für heutige Sachen speziell auch nochmal, wenn jemand jetzt Yakuza anfangen will und keine Aversion gegenüber hat, dass PS2-Grafik ein bisschen betagter ausschaut. Ich mag ja die Storys dann ganz gerne und man sollte auf jeden Fall mit dem ersten dann anfangen, damit man wirklich diese Story dann hintereinander erlebt, weil... Man skippt die ersten beiden Teile und guckt sich die Zusammenfassung am Anfang von Teil 3 an. Bei jedem Spiel gibt es diese Zusammenfassung. Bei 4 auch noch? Bei 4 und bei 5 auch. Dann habe ich die bei 4 auch geskippt. Nein, das stimmt, weil die Story so aufwendig ist und Sega Leuten, die neu dazukommen bei jedem Teil, nicht zumuten wollte, dass sie nicht verstehen, wo das gerade passiert. Klar, die Storys sind selbst ein bisschen abgeschlossen, aber es hilft dir enorm mehr weiter zu wissen, welcher Charakter da ist, weil du einfach wesentlich mehr emotional investiert bist. Und es gibt immer ein sehr umfangreiches Recap Die Storylines sind halt, weil gerade viele Charaktere sind, die immer wieder auftauchen in den Geschichten. Und dass man dann wenigstens weiß, ist das Freund, ist das Feind, was habe ich eigentlich für eine Beziehung zu dem als Hauptcharakter? Oder was haben die ganzen Hauptcharaktere später für eine Beziehung untereinander? Ich finde das immer sehr lustig, das ist ja auch symptomatisch der Art des Spieles geschuldet, dass diese Recaps meist auf Friedhöfen dann stattfinden. Ja, wo du hingehst, um die ganzen Leute, die verstorben sind im letzten Teil, derer zu gedenken. Und dabei, ach, ich erinnere mich ja noch damals, ne, sagt dann Kasum, dann kannst du dir ein Video angucken, was dann damals passiert ist und wo du zusammengefasst wird. Im ersten Teil ist das, im zweiten das, im dritten das, im vierten das und so weiter. Immer auf Friedhöfen findet das statt. Ja, wie bei Metal Gear, man. Wie bei Metal Gear ungefähr. Dann aber nicht spoilern hier, was da dementsprechend rumkommt. Ja gut, wenn man das Alte nicht mehr spielen will, aber es ist ein bisschen was anderes, ob man jetzt so ein 10 Minuten Recap der Story anschaut oder ob man wirklich die Geschichte auf sich wirken lässt. Es gibt ja auch eine Verfilmung von Takashi Miike aus dem Jahr 2007, die ungefähr die Story des ersten Teils nacherzählt, aber ich habe da jetzt kürzlich nochmal rangeschaut, die hält sich nicht ganz genau an die Story des ersten Teils, sondern nimmt auch noch Versatzstücke vom zweiten dort mit rein und trifft das auch charakterlich, finde ich, nicht so besonders gut. Also so diese gute Mischung aus Charakterisierung und Wahnsinn und wie das zusammenkommt bei den Yakuza-Spielen, habe ich beim Film nicht so empfunden. Ich würde nicht sagen, guckt euch den Film an und dann wisst ihr Bescheid. Wenn es geht, versucht Yakuza 1 zu spielen, weil dann seid ihr gut drauf vorbereitet und habt eventuell Bock auch gleich das nächste und nächste und nochmal das nächste. Ja, weil auch eine Entwicklung der Charaktere einfach stattfindet oder man kann der Lebensgeschichte so ein bisschen folgen. Ja, ey, ich fühle mich so, speziell weil Kazuma natürlich in jedem Spiel vorkommt und mittlerweile nicht nur im Mittelpunkt steht bei vielen der neuen Sachen, aber ich kenne ihn ganz gut und ich weiß, wie er als Figur funktioniert, als Charakter funktioniert. Deshalb, weil ich jetzt in Vorbereitung für den Cast nochmal in den Film reingeschaut habe, hat sich der für mich sehr blutleer angefühlt, weil dieser Kazuma, den sie da als Filmcharakter genommen haben, das ist nicht die Person, die ich kenne, die ich über 6-7 Spiele dann kennengelernt habe. Und ich weiß, wie diese Person denkt, ne? Weil ich so oft dann Situationen mit der erlebt habe und so weiter. Und ich weiß auch, wie die anderen Leute denken. Und es fühlte sich für mich einfach so ein bisschen nebendran an, wie der Film das dargestellt hat. Und es ist nur so ein Gefühl, das man kriegen kann, wenn man die Spiele tatsächlich auch gezockt hat und gemacht hat. Aber man muss jetzt nicht so hardcore sein und sagen, ja, ich muss das jetzt mit dem PS2-Ding machen. Das machen, glaube ich, nur solche Spacken wie ich. Ja, aber wie gesagt, wenn man das Ganze erleben will, du fängst ja auch nicht bei Harry Potter oder bei irgendwelchen anderen Sachen irgendwie bei Teil 3 an und liest dir dann das Reklamheftchen, die Zusammenfassung durch. Ja, also, wenn es sowas wäre wie Twilight, wird es wahrscheinlich besser, dass man das Reklamheftchen... Ja, da brauchst du nur die Rückseite lesen, hast ja die Geschichte schon zusammen. Oder? Vampir-Sex, tot, fertig, aus. Ja. Das erste Yakuza kam raus 2006 und ich kann mich noch erinnern, ich habe sehr, sehr lange auf den zweiten Teil damals gewartet. Na, ich hatte es ja schon anerwähnt, der Teil selber war nicht besonders erfolgreich gewesen im Westen und Sega heute natürlich umso mehr als damals, aber die versuchen natürlich, wenn es irgendwo kein Geld abwirft, lass uns lieber mal diese Spiele nicht rausbringen. Ja, in Japan sind sie erfolgreich, aber hier im Westen klappt es eh nicht. Deshalb war ich umso mehr überrascht, als auf einmal dann von Sega es so hieß, ey ja, wir bringen den zweiten Teil doch in den Westen. Zwar mit einer ziemlichen Verspätung. Ich glaube, warte mal, ich guck mal kurz nach, wann denn Yakuza 2 rausgekommen ist. Das war nämlich, also der erste Teil kam hier im Westen September 2006. Im Dezember 2006 kam in Japan schon der zweite Teil, ein paar Monate später. Der kam erst hier im September 2008, also fast 2 Jährchen. Dann später. Ja, und es ist nicht so, dass Sega dann sich nochmal extra lange Zeit gelassen hat, um dort aufwendig neue Stimmen aufzunehmen, sondern man merkte schon, okay, das ganze Geld, was wir in den ersten investiert haben, das haben wir nicht ganz so zurückbekommen. Lass uns den Aufwand mal ein klein wenig runterfahren. Und da war auch Sony ein bisschen kulanter, was so Spiele mit nur japanischer Sprachausgabe angeht. Das hat Sony vorher gern oft mal abgewürgt als Lokalisation, wenn du nur japanische Sprache und englische Texte hast. Yakuza 2 war so aufgebaut. Ne? Mhm. Du hattest dann statt der Synchro hattest du die japanischen Texte dort und alles war nur im Text übersetzt. Was ich letzten Endes aber auch als positiver empfunden habe, muss ich da sagen. Das wird ja heutzutage auch wirklich so beworben. Also wenn man sich jetzt mal die Naruto-Spiele anguckt oder verschiedene Sachen, dann wird das immer als Positives dargestellt, so inklusive japanischer Originalsprachausgabe. Ja. Weil so eine Sachen für viele Fans gerade von japanischen Serien, es wirkt erstmal authentischer und es gehört einfach zu diesem Gesamterlebnis dazu, dass du dann wirklich auch die Sprache hast. Und ob du nun irgendwie, was nicht, Englisch nicht verstehst oder Japanisch nicht verstehst, macht bei vielen Leuten vielleicht einfach keinen Unterschied. Das stimmt, speziell hier in Deutschland aus. Ich bin da ein bisschen gespalten, was es angeht. Ich habe natürlich auch, oder ich bin auch Anime-Fan und gucke mir solche Sachen gerne im originalen Ton dann an und mit Untertiteln, weil einfach es authentischer und emotionaler ist eben, wie die Leute dort sprechen. Aber ich habe im Umfeld, speziell was Videogames angeht und auch bei Animes in Deutsch, kein Problem damit, die synchronisiert zu gucken. Was jetzt Rollenspiele angeht, zum Beispiel. Mir ist es ziemlich Wumpe, ob die dort in Englisch oder Japanisch sind. Viel lieber habe ich es tatsächlich schon, wenn die einen schönen, aufwendigen englischen Synchro dort haben, weil die sind mittlerweile auch ziemlich gut geworden. Ne? Ja, aber die sind teuer. Das ist halt wirklich ein extrem, gerade bei solchen Spielen, extrem hoher Kostenfaktor. Es ja? sei denn, du synchronisierst alle. Es sei denn, ich synchronisiere alle. Hallo, ich bin Kazuma, ich hau dir in die Fresse. Hallo, ich bin Kazumi. Hi. Ah nee, das müsste Trant dann machen mit ja, Kazumi. Ja. Ich mach dann einfach die Otakus, die dort herumlaufen. Was ist hier los? Oh, ich kaufe diese Actionfigur. Ja, dann würde ich das machen. Ah Mann, da gehen wir fast schon zu in die Tiefe dort rein. Manchmal ist es auch günstiger, neu zu synchronisieren. Weißt du warum? Weil die ganzen Synchronsprecher dort, die haben so ganz, ganz komische Knebelverträge und mit diesen Agenturen, die dort umgehen, dass die Lizenzkosten für eine neue Synchro oder die Lizenzkosten, die japanische Synchro in einem westlichen Spiel zu benutzen, höher wären, als wenn du selbst synchronisierst heutzutage teilweise. Oh, das erklärt, warum da Michael Madsen und Mark Hamill mitsprechen im ersten Teil. Oder waren sie da noch teuer? Ich glaube, Michael Madsen, der hat ja auch dann kurz Zeit darauf bei Blood Rain oder sowas mitgespielt hat, der muss nicht viel gekostet haben und Mark Hamill spricht eh alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, dann gefühlt. Na gut, im damaligen Kontext war es wahrscheinlich nicht so, weil Sega natürlich alles selbst aufgenommen hat, ist es für sie wesentlich günstiger gewesen, dort nicht zu synchronisieren. Und da es kein Fantasy-Land ist oder keine Fantasy-Umgebung wie bei den Rollenspielen, finde ich, da ist die japanische Sprache einfach authentischer. Wenn du dort herumläufst und in Japan bist und in Sachen dort erledigst, dann mach's einfach, der Charme ist dann wesentlich höher, als wenn du dann diese englischen, zwar ganz okay gemachten Stimmen mit dem All-Star-Cast dann hörst, aber es fühlt sich sehr, sehr befremdlich an, wenn ich jetzt Material von dem ersten Teil sehe, wenn die anfangen auf Englisch zu parlieren, weil es wirkt sehr unnatürlich dann dort. Ich habe mich auch sehr an die japanischen Stimmen gewöhnt dort. Ne? Ich glaube, der Typ, der Kazuma spricht, macht es ja eh schon von Anfang an und Goro Majima, so, ich kenne die Stimmen sofort wieder. Ja, der Wiedererkennungswert ist halt dann extrem höher, als wenn du andauernd wechselst zwischen richtiger Lokalisation und dann wieder japanischen. Ja, ja. Ich habe es nicht als Negatives empfunden, dass da jetzt umzugehen. Natürlich storytechnisch hat es dort weitergemacht, wo der erste Teil aufgehört hat. Ich will das jetzt nicht alles spoilen, was dort passiert hat, aber Kazuma überlebt den ersten Teil, zumindest. Na, eine Sache, die wir nicht erwähnt haben, weil es natürlich auch ein durchgehendes Element ist, rein storymäßig, aber Kazuma hat ja auch eine Ziehtochter, die über dem seit dem ersten Teil an ihm dran ist. Das ist Haruka Sawamura, die Tochter von Yumi, die sozusagen nach den Ereignissen des ersten Teils zu Kazuma kommt. Ja. Was ist da wohl passiert? Was auch immer dort passiert ist. Ich könnte sagen, was dort passiert ist, aber dann sind wir erst in 4 Stunden fertig. Und ich habe wahrscheinlich dann 20 Sachen durcheinander bekommen, wo andere Leute denen die Hände auf dem Kopf dann zusammenschlagen. Aber Haruka ist neben Kazuma das eine wiederkehrende Element. Ne? Sie ist im ersten Teil, glaube ich, 10 Jahre alt gewesen und kommt quasi als Ziehtochter an ihn zusammen. Und sie sind wie Vater und Stieftochter gespannt, ungefähr so. Auch wenn das nicht durch irgendwelche andere Verwandtschaftsverhältnisse oder offizielle Adoption oder irgendwie so dort gemacht ist. Aber die beiden gehören zusammen, sind so ein untrennbares Paket. Bisschen wie bei Leon der Profi vielleicht. Es hat tatsächlich nicht, was, ein bisschen was von Leon der Profi. Aber weißt du, ich meine so diese Zusammenstellung, so von wie erstmal so ein bisschen griesgrämig und so, aber sie bedeutet ihm ja doch was und... Ja, als so ein Ex-Yakuza, der oder als jemand, der 10 Jahre im Knast gewesen ist und sich damit konfrontiert, sieht ein 10-jähriges Kind... Oh, wo kommt das dann? Es deutet nicht das an, wie sie es gerade angehört hat. Ja? Ja, das ist wahrscheinlich anders als bei hier The Rock, in dem Film, wo er auf Kinder aufpassen muss. Ja, ne, oder die Zahnfee kommt dann. Ja, die noch, meine ich, genau. Die Zahnfee, nee, es gab doch noch mehr. Oder nee, Vin Diesel musste ja auch noch aufpassen auf Kinder mal. Vielleicht verwechsel ich die, sind beide... Nein, aber es ist quasi für Kazuma als auch für Haruka eine Situation, mit der beide zurechtkommen müssen, weil die eigentlich nicht gedacht hätten, dass die beide dort dann so sind. Ich glaube, Haruka hat, bevor sie auf Kazuma getroffen ist, auch im Waisenhaus gelebt und nicht gewusst dann, wer ihre Mutter ist und so weiter und so fort. Und es entwickelt sich eben so Ziehvater oder Stiefvater und Stieftochter dann quasi so ein Gefühl dafür. Und wer später mit den Spielen einsteigt, der wird wahrscheinlich denken, das sind Vater und Tochter. Mhm. Ja, wenn es dann nicht dann konkret angesprochen wird. Und ich meine, selbst wenn ich dann Kazuma spiele, ich finde so Haruka als Charakter, es gibt besser geschriebene Kindcharaktere in Spielen. Ne? Also nimm sowas wie Walking Dead mit, wie ist hier nochmal, Chloe, wollte ich sagen. Clem. Mit Clem, Walking Dead. Oder auch, ich bin großer Fan bei Phoenix Wright von Pearl, dem kleinen Mädel. Das sind so gut geschriebene Kindscharaktere für mich. Haruka ist ein bisschen so dann oft ein Grund, dass Kazuma in Kapitel 10 des Spieles, weil sie mal wieder entführt wurde, kurz hingeht und Leuten in die Fresse haut. Ne? Aber zum Glück hält sie sich dann meist so aus der Story raus, dass sie jetzt nicht so nervig wird oder du entwickelst natürlich trotzdem dann irgendwelche so Vatergefühle dann für sie, weil sie dann beschützt werden muss, klar. Aber es gehört dann mit dazu, die beiden fangen auch im zweiten Teil gemeinsam an und Kazuma hat sich eigentlich dem ganzen entsagt, ne, ist, will mit der Mafia wieder nichts mehr zu tun haben, aber im Tojo-Clan ist wieder Unruhe und die Leute aus Osaka greifen diesmal, glaube ich, die Omi-Allianz kommt dann und will irgendwas dann übernehmen und da sind auch noch Koreaner mit Explosionen im Millennium Tower, also wieder eine ganz verworrene Crime-Story und Kazuma wird reingezogen und muss für den Tojo-Clan dann wieder Sachen erledigen und dabei puncht er unter anderem einen Tiger ins Gesicht, ne? Und kämpft gegen ein Heer von FBI-Agenten, glaube ich, irgendwie dort. Nee, es waren japanische Agenten, die er dann direkt vor dem japanischen Ministerium behaut, kann ich mich noch erinnern. Du kommst auch in eine andere Stadt, glaube ich, dort im zweiten Teil, oder nicht? Das ist der einzige, den ich nicht beendet habe dort, ne? Weil ich glaube, du bist auch in Osaka unterwegs im zweiten Teil später mal. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist der Teil, den ersten habe ich auch noch mal wieder irgendwann reingepackt und den zweiten habe ich irgendwie damals gespielt, aber noch nicht wieder seitdem. Ich hatte überlegt lange Zeit, ob ich den zweiten anlege, bei der Wartezeit, nachdem ich den dritten das zweite Mal durchgespielt habe und bevor der fünfte rausgekommen ist, dann, ach, du hättest noch 2 Monate Zeit, fang doch mal Yakuza 2 an, aber da war die Aussicht auf die HD-Edition noch mal da. Und ich gesagt, oh, wenn die rauskommt, dann wirst du es lieber in HD spielen und deshalb, das ist der einzige, den ich noch nicht so komplett durchgespielt habe von Hast du Kensan gespielt? Ich habe es versucht bisher, aber ich bin da noch nicht so richtig reingekommen. Also ich habe Kensan angefangen, so 4-5 Stunden gespielt, aber es ist sehr viel storylastiger eben, als dass ich mein Vergnügen da erstmal rausziehen konnte. Ist auch schwieriger, weil halt die Zusammenhänge noch anders, weil das ja, da kommen wir gleich zu dann. Ja, Yakuza 2 selbst fühlt sich sehr wie der erste Teil an, hast eben japanische Sprachausgabe dort gehabt. Die Story wird noch ein bisschen wahnsinniger, die Kämpfe wurden, glaube ich, ganz leicht überarbeitet. Ich kann dir jetzt nicht genau die Details nennen, was die dort geändert haben. Na, ich glaube, die Ladezeiten sind ein bisschen besser geworden und du hast ein bisschen mehr Heat-Actions oder Moves, die du dann ablaufen lassen kannst, aber es fühlt sich auf jeden Fall immer so an, du hast die alte Engine, hast vom ersten Teil, die wird immer konsequent bei jedem Teil weiterentwickelt und der zweite war auf jeden Fall ein guter Schritt dann dort gewesen und ja, wenn ich es dann nochmal wieder spielen werde, ich werde es auch wahrscheinlich dann auf dem PC machen, dass ich mir selbst auf HD oder sowas drehen kann, im besten Fall. Zumindest hat es einigermaßen gut funktioniert, wo ich das zuletzt ausprobiert habe. Da ist es vielleicht nah dran an der HD-Edition. Jetzt lasse ich schon alles runterfallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du noch was zu Yakuza 2? Nee. Ich habe hier die EU-Fassung, nicht mehr die US-Fassung geholt. Aber man merkt auch schon, alles ein bisschen billiger dann. Ne? Das Handbuch ist ein bisschen dünner, ein bisschen schwarz-weißiger. Oh, eine Sache, die gewesen ist, ich weiß nicht, bei manchen Leuten, ob die PS2 dann mitspielt oder nicht. Deine japanische Version hat 2 Discs. Ja. Ne? Meine hat 1 Disc, die EU-Fassung. Das Ding ist, manche PS2s haben Probleme mit Double-Layer-DVDs. Ne? DVD 9. Genau, DVD 9 ist ja manche, eine DVD an sich, für die Leute, die nicht darüber Bescheid wissen, die fasst ja so knapp 4,5 GB oder 4,7, effektiv 4,3. Mhm. Aber du kannst ja noch eine zweite Schicht da drauf brennen lassen und da muss der Laser ein bisschen stärker reingehen, sozusagen, dass du die doppelte Kapazität machen kannst. Merkt man bei Filmen manchmal, wenn man auf einmal einen ganz kleinen Stocker hat. Genau, dann ist das DVD 19. Das ist dann der Layerwechsel nach so einer Stunde, wo du merkst, also neue DVD-Player gleichen das, glaube ich, ganz gut aus. Aber früher bei meinem alten Yamakawa oder wie der dort hieß, muss ich dann so 2-3 Sekunden. Ja, den habe ich selbst auf Region Free noch geflasht. Dann doch ist mit der Fernbedienung und Codes und sowas. Der erste Yamakawa, ach, das war ein toller DVD-Player. Es hört sich ein bisschen an, als ob wir gerade, wenn wir von Layern und DVDs reden, so für manche Leute ist es so, als wenn wir von Schallplatten, glaube ich, reden. Die kennen, glaube ich, nur noch Blu-Rays und Downloads. Wahrscheinlich. Ey, du musst auch mal dran denken, in unserem Alterssegment hier, für uns ist es hier quasi so ein Katzensprung her gewesen. Na, ich habe ein Video im Internet gesehen, wo so kleinen 10-Jährigen Medien und Technikgeräte von vor 20 Jahren in die Hand gegeben worden sind. Kassetten. Wenn du ein Kind siehst, was eine Floppy-Disk, eine 5,25 Zoll Floppy-Disk in der Hand hat und nicht weiß, was es damit anstellt, soll. Ja? Oder die 3,5 Zoll Diskette alleine. Ne? Heutzutage denken ja mehr die Leute, die wissen ja gar nicht mehr, was eine Diskette ist, sondern es ist das Icon zum Abspeichern. Wissen nicht, wofür es steht. Das kleine Kind nimmt diese 3,5 Zoll Diskette, macht unten die Klappe auf und sagt, oh, eine Fotokamera. Klack, klack, klack. Und guckt mit dem Auge da oben durch. Ne? Oder nimmt so einen alten Gameboy und versucht, eine Atari-Kassette reinzustecken. Und was, also das fühlt sich vielleicht ein bisschen so an mit den Lernen. Aber ich erkläre es eben nochmal hier für die Leute, die dann nicht so alt und vernördet sind wie wir. Das PS2-Laufwerk hat Probleme, oder viele der Laufwerke haben Probleme, so eine DVD 9 abzuspielen. Es gibt eine Handvoll Sachen wie Yakuza 2 hier. Ich glaube, Xenosaga, das erste, war auf einer DVD 9. Eine Handvoll andere Spiele. Ist komisch, weil die Wii hat auch Probleme mit einigen Spielen. Hat sie auch? Ja, hier, Smash Bros. Hatte das auf jeden Fall. und ein paar andere auch, und das waren auch mit DVD-9, dann zeigt er mal an, dass die Disc verschmutzt ist. Also scheint ein gängiges Problem mit DVD-Laufwerken zu sein. Ich kann mir gut vorstellen, bei einer Konsole anders als bei einem DVD-Laufwerk, wenn du bei einem DVD-Player, dort schaltest du ja den Film an und das bleibt konsequent und die Linse bewegt sich nur langsam, aber nimm mal so eine Videospiellinse, die die ganze Zeit sich hin und her bewegen muss, da hast du bestimmt einen wesentlich stärkeren Verschleiß. Tja, hätte Sony vielleicht mal die Geräte von Yamakawa aufkaufen sollen. Hätte sie mal da was für ein Yamakawa geben sollen. Yakuza 2 in der EU-Fassung war auch, warum auch immer, liegt in so einer DVD 9 vor. Und es kann durchaus sein, dass manche alte PS2-Laufwerke das eben nicht so gut abspielen oder es dabei stockt. Ich weiß nicht, da zu sagen, spielt über die japanische, weil es auf 2 Discs ist, kann man natürlich nicht wirklich sagen, weil da sind auch keine Texte dann eben dort mit dabei. Aber es sollte sich niemand dann ärgern, wenn er das für 4 oder 5 Euro bei Amazon oder so nachgekauft hat. Wenn es nicht läuft, dann versucht mal die Linse zu reinigen oder nochmal zu eichen oder zu justieren. Vielleicht klappt es dann damit besser. Wenn ich schon lange Zeit auf den zweiten Teil gewartet habe, habe ich noch viel länger auf diesen Teil hier gewartet. Auf den dritten? Obwohl, nee, das, eigentlich ist der ja jetzt gar nicht... Jetzt die falsche Reihenfolge. Es ist die falsche Reihenfolge, es tut mir leid. Es gab nämlich, nachdem die ersten zwei im modernen Japan eine Gangsterballade gewesen sind, gab es ein Spin-off, das ich hier in der Hand habe und du hast es auch dort. Du hast die Originalfassung, ich habe die PlayStation The Best Billo-Fassung mir noch nachgeholt. Mit dem gelben Strich. Mit dem gelben Strich. Obwohl, die finde ich schicker mit dem gelben Strich. Sieht irgendwie cooler aus, wenn du es in den Schrank packst, als die Essentials oder wie die dann hierzulande heißen. Es gab ein Spin-off, das erste Spin-off von der Yakuza-Serie namens Ryuga Gotoku Kensan. Was heißt Kensan? Gibt es da irgendeine Übersetzung dafür? Bestimmt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf. Natürlich, du musst es doch wissen. Oh, verdammt, immer diese schwierigen Fragen. Das wurde damals trotzdem überall in den Medien als Yakuza 3 komischerweise angekündigt. Ich dachte auch, es wäre Yakuza 3 für lange Zeit, weil es eben das dritte Spiel in der Reihe ist, auch wenn nicht konkret dann eben die 3 im Namen gewesen ist. Spielt im feudalen Japan, wird praktisch mit einem geschichtlichen Hintergrund belegt. Da spielt man eigentlich auch Kazuma Kiryu. Aber erst in dem Fall, oh Gott, ey, das ist auch schon länger her, dass ich das gespielt habe. Ich kann es dir ein bisschen, glaube ich, sagen zumindest. Also er ist auf jeden Fall dieser Schwertmeister. Das hat mit dieser Schlacht bei, Sekigahara zu tun. Das war's, ne? Auf jeden Fall. Also ist wirklich geschichtlicher Hintergrund. Ja, man muss sich das ein bisschen vorstellen, glaube ich. Wenn die Figuren aus den alten Yakuza spielen, wenn es digitale Schauspieler wären. Ne? Stell dir mal vor, es gibt Klaus-Dieter Wollitz, ne? Der spielt die Rolle des Kazuma Kiryus in den ersten. Stell dir mal vor, wenn dieser Schauspieler jetzt oder die gleiche Cast an Leuten und diese Schauspieler nochmal zusammenkommen und ein Historiendrama drehen. Ne? Mhm. Und der Kazuma Kiryu, der Schauspieler, spielt jetzt Miyamoto Musashi, den bekannten... Ja, Musashi, Oder Musashi Miyamoto, je nachdem, worum man es dann aussprechen will. Einer der größte Schwertkämpfer Japans aus dem 15. und 16. Jahrhundert oder sowas, gibt es ja ganz bekannte Geschichten, wurde auch des Öfteren mal in Videospielen verbaut, die Sage von Miyamoto Musashi, Brave Fencer Musashi auf der PlayStation 1, auch komplett anderer Ansatz. Und ja, man kann sich eben vorstellen, als ob man die ganze Cast aus Yakuza transplantiert hätte in das feudale Japan und jeder andere Rollen bekommen hat. Dann ist Kazuma Miyamoto Musashi und Haruka ist irgendwie eine Konkubine, die verkauft wurde in irgendein Harem und er will sie daraus retten und so weiter. Und zumindest das, was ich von dem Titel dort gespielt habe, ich habe irgendwie lange Zeit dem Irrglauben unterlegen, dass es so ein Schwertkampfspiel eher ist. Weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass du da einfach nur rumläufst und prügelst, sondern ich habe gedacht, das wäre jetzt mehr so wie diese Way of the Samurai oder diese Ronin Blade und wie diese ganzen anderen feudalen Samurai-Spiele dann abläuft. Aber dem ist ja nicht unbedingt so, ne? Doch, du hast ganz schön viele Schwerter. Du hast die aber... Die kannst du auch leveln. Du hast auch mit den verschiedenen Tasten hast du auch verschiedene Schwerter, die du wählen kannst. Mhm. Und doch, man hat eigentlich fast die ganze Zeit Schwerter dabei. Ja, also ich für die ersten 3-4 Stunden, die ich gespielt habe, konnte ich auf jeden Fall auch ganz normal noch meine Punches und meine Kombos machen. Es hat sich also angefühlt wie das alte Yakuza. Ich hätte gedacht eben, dass jetzt ein komplett neues Gameplay oder in Echtzeit oder sowas dann da dran ist, dass du eben nicht nur jetzt wieder deine random Encounters hast und dass du in einer abgesperrten Arena sozusagen 5 Leute dann haust, bevor du dann weitergehst, sondern wie ich es dann eben von den Onimushas und den ganzen anderen Sachen her kenne. Wie ist das nochmal? Genji zum Beispiel. Mhm. Na, es gibt ja sehr, sehr viele Spiele in der Art. Ich dachte, es geht in die Richtung hin, aber es ist ein Yakuza mit ein bisschen mehr Waffeneinsatz. Ja, also du hast wirklich ganz, ganz viele Waffen, die du auch irgendwie schmieden lassen kannst und verschiedene Also ich hatte nachher irgendwie so verschiedene Blades und je nachdem, wenn du Leute damit vermöbelst, kriegst du Energie dann abgezogen, beziehungsweise Punkte abgezogen, weil das dann unehrenhaft ist, die dann mit so einer derben Waffe zu verprügeln. Mm-hmm. Ich krieg das jetzt aber auch nicht mehr ganz so zusammen. Wie gesagt, das mit Musashi, das, ja, ich habe halt da nicht mehr wieder nachgelesen. Das ist halt echt schon ein Stückchen her. Ich glaube, es ist auch schwierig. Ich habe es mir jetzt auch in dieser Dürreperiode im Sommer dann nochmal nachgeholt, wo ich dann keine neuen Yakuza-Spiele mehr hatte. Ja? Ja, ich weiß nicht, einfach, ich war wirklich auf dem Trip im letzten Jahr. Ich habe fast nur Yakuza gespielt die ganze Zeit, nachdem mich der vierte so angefixt hat und ich mit denen komplett durch war. Und ich habe versucht, da reinzukommen, aber ich habe da auch schon gemerkt, ich brauche eigentlich ein bisschen Verständnis von der Story, um meinen wirklich maximalen Spaß dort rauszuholen. Und natürlich auch diese ganzen Sidequests bringen dir nichts, wenn du einfach dorthin gehst, den Text wegdrücken musst und dann von Punkt A zu Punkt B gehst und wieder zurück. Das macht für mich nicht so den Spaß dann direkt aus, leider. Ja, es gibt halt, alle Charaktere treten ja auch wieder auf und Goro ist halt auch mit dabei. Mhm. Und der verliert an einer Stelle auch sein Gedächtnis, dass er halt nicht mehr weiß, irgendwie, ob er jetzt mit Kazuma befreundet ist und liegt in so einer geilen Szene nachher auf dem Dach von dem einen Tempel und guckt irgendwie in den Sternenhimmel und fällt dann runter und fällt wieder auf den Kopf und erinnert sich dann daran, dass er eigentlich doch der Bösewicht ist. Und da sind so abstruse, witzige Sachen drin. Das kann ich mir sehr gut, vorstellen. Es gibt ja auch diese eine Szene, das hast du auch mal in irgendeinem der Game One-Beiträge verbaut, so diese Kuh-Entführung mit, Alter, Aliens ist, oder so. Ich weiß nicht, ja, eigentlich, ich glaube nicht, dass die meisten Leute das spielen. Das ich glaube, diese Szene kann man ruhig verraten. Das ist so eine, ist halt eine Sidequest, da kommt man an ein, so ein kleines Stück Farmland und die Bauern beschweren sich, dass ihre Kühe verschwinden. Nacht des Nächtens. Des Nächtens. Und riesige Kornkreise da sind, so wie von UFOs irgendwie gemacht. Und es gibt ja auch diesen Tag-Nacht-Wechsel dann in bestimmten Bereichen. Und wenn man dann da hingeht in der Nacht, dann kommt man zu so einer Zwischensequenz, wo einer von den Bauern dann von Panik erfüllt aus dem Wald rausläuft und irgendwie ruft so, die Außerirdischen sind da. Und dann geht man da hin, dann kommt die Musik von 2001. Und du siehst wirklich, wie eine Kuh so nach oben schwebt, so in den Baum rein. Die ganzen Leute unten am Boden so beten, so von, oh nein, die Aliens sind da und sie entführen unsere Kühe. Und Kazuma bleibt dann eine längere Zeit da stehen, wenn die anderen schon weg sind. Und dann siehst du, dass die Kuh mit einem Seil den Baum hochgezogen wurde und mit so chinesischem Feuerwerk sozusagen so ein Lichtschuh gemacht wurde. Und dass andere Bauern sind, die einfach nur die Kühe klauen. Aber diese Aktion ist einfach, sieht so geil aus, wie die Kuh in den Baum schwebt. Ich glaube, das kann ich dir auch mal hochladen. Die Szene kannst du anwählen, weil die einfach so genial ist. Ja, das wäre cool. Dann kann ich das nochmal irgendwie als Bonus nochmal mit anfügen. Aber genau sowas ist es. Du findest immer wieder so ein bisschen diese Art von Schwachsinn in den Spielen. Aber es hält sich eben gut die Waage, dass du trotzdem immer noch in die Geschichte investiert bleibst und nicht, dass es in den einen oder in die andere Richtung komplett abgleitet. Ja. Es ist nie so bierernst, dass du sozusagen irgendwann einfach nur vor Depressionen dann das Spiel aufhören willst, aber es ist aber auch nie nur absurd die ganze Zeit, sodass die ganze Schwere der eigentlichen Geschichte und die Emotionalität untergraben wird. Ich wurde von jeder Geschichte immer gut abgeholt und habe mich sehr gefreut, solche kleine random Geschichten zu erleben oder so ein bisschen schwach. Ja, hier kann man vor allem auch alle in so einer Galerie sich noch angucken. Also mein Spielstand ist, ich habe es durchgespielt dann und du kannst dir alle Sachen, alle Zwischenszenen, die waren, angucken. Du siehst aber auch in dieser Galerie drin, in welchen Kapitel und an welchen Abschnitten dir noch Sachen fehlen. Die Lust irgendwie darauf, doch noch die anderen Sidequests zu machen, weil du halt diese ganzen Filmchen irgendwie zusammen haben willst, die ist dann doch vorhanden. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei Kensan schon mal vorhanden war, aber dieser Free Adventure Mode oder wie der auch immer heißt, wenn du das Spiel komplett durchgespielt hast, zumindest in den neuen Teilen, du kannst bei den ab Yakuza 3 zumindest nichts verpassen in den Spielen. Mhm. Ne? Wenn du dann einen Sidequest irgendwie hattest, der nur ganz storyrelevant am Anfang verfügbar gewesen ist und dann kommst du in eine andere Gegend und würdest diesen Sidequest nicht mehr machen können, du kannst sozusagen am Ende, nachdem es durchgespielt ist, in den Free-Adventure-Modus dann schalten und dann werden alle, sind verfügbar, alle Sidequests dann wieder. Aber sag mal, sind diese Special-Moves, sind die denn auch noch verfügbar? Weißt du, was ich meine? Die du erlernen kannst. Bei Kensan ist das so, dass du immer, also es gibt bestimmte Special Moves, die man im Spiel ausführen kann und die muss man erstmal lernen oder gesehen haben. Und in Kensan ist das so, dass es immer irgendwelche Tiere sind. Dann siehst du, wie ein Mungo mit einer Schlange kämpft oder so. Und wenn du dann eine bestimmte Frage, glaube ich, richtig beantwortest, dann lernst du diesen Move. Ja. Das wird dann auch ganz cool gezeigt mit so einem Kalligrafie-Action-Dings. Dann holt er raus und malt ganz schnell das Ding nach. Genau, das ist das. Und dann kann er diesen Move praktisch lernen. Und davon hatte ich, glaube ich, ein oder zwei auch verpasst. Ich weiß aber nicht, ob man die nachträglich, weil die situationsabhängig sind. Ja. So ähnlich wie das mit dem Fotografieren im vierten. Genau, ich und im dritten auch. Ich kann es eben nicht sagen, ob es bei Kensan schon drin ist, aber ich weiß, seit dem dritten Teil kannst du auf jeden Fall nichts verpassen, weil diese Revelations werden sie genannt im dritten Teil. Und du bekommst dann, ja, an bestimmten Stellen ist dann eine ganz beknackte Situation, die irgendwo passiert, wenn du dann dort. Ja, genau. Ne? So und dann holt Kazuma sein Handy raus ab dem dritten Teil und macht davon ein Foto und blockt dann darüber. Und du musst eine Frage richtig beantworten, dann hat er einen Special Move gelernt. Genau, das weil bei Kensan halt genau dasselbe. Bei Kensan genau das gleiche. Also bei dem dritten, vierten, fünften, dann du kannst die, oder auch bei Dead Souls kannst du es jederzeit nachholen. Ne? Ah, okay. Da werden, also du kannst echt weder einen der Moves verpassen, noch einen der Sidequests. Du kannst jederzeit freiwillig dann umschalten, ist jetzt Tag oder Nacht, wenn der Sidequest nur dort stattfindet. Selbst Charaktere, die innerhalb der Story eigentlich nicht mehr verfügbar wären, sind da auf einmal für diesen Teil wieder vorhanden, ne? Damit du dann diese kleinen Abenteuer machen kannst. Und ich weiß nicht eben, ob es bei Kensan mit drin ist, aber das ist auch eine der positiven Sachen, dass du nie das Gefühl hast, trotz der ganzen Sache, dass du, oh scheiße, jetzt habe ich das verpasst, jetzt müsste ich wieder von vorne anfangen, Motivation ist im Keller. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ja, ich würde Kensan jetzt, ich hätte da auch Bock drauf, es gibt ja auch eine Übersetzung davon, irgendwann mal werde ich mich vielleicht mal mit so einem dicken, ausgedruckten Stapel neben der PS3 hinsetzen und dann mal versuchen, das richtig auszuloten. Das sind vor allem so schöne Sachen, also gerade relativ weit im Spiel, später gibt es so einen coolen Kampf am Strand, wo man irgendwie zu zweit dann irgendwie so ganze Horden von Leuten, die da dann an Land kommen, irgendwie bekämpfen muss und auch so einfach schöne Szenarien, so mit Waldstücken, und das hat echt eine ganz eigene Atmosphäre. Und weil man ja die Umgebung von Tokio, die das Spiel Kamurocho, ja auch schon aus den anderen Teilen kennt, und da hast du halt nochmal was ganz, ganz anderes. Ja, ich fand es sehr schön, nachdem ich wirklich Kamurocho nun auswendig kenne aus den anderen Spielen, so eine Vorabversion davon sozusagen gefühlt dann zu sehen. Ne? Und dann, oh, ach, so war das früher, und da haben sich die Häuser, aber du merkst schon ein bisschen, oh, da haben sich irgendwelche Händler zusammengesammelt und das ist später dann das Shopping District geworden. Und das, ne? Und das empfand ich sehr gut. Und vor allem auch eine Sache, das erste Yakuza auf der PS3 gewesen. Grafisch finde ich das heute immer noch sehr, sehr, sehr schick. Es sieht sehr, sehr gut aus. Die Engine wurde, glaube ich, jetzt, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster hin, auch mit adaptiert, oder wurde für 3 und 4 eine komplett neue gemacht. Also hier steht Engine für Yakuza Kenzan sind es die Havoc Physics. Also damals eine der gängigen gewesen, vielleicht. Ich glaube, für den Fünfer wird sie komplett neu gemacht. Da aber wurde sie ja auf jeden Fall. Aber der dritte und Vierer müssten eigentlich noch auf der gleichen basieren. Das Ding ist, gegenüber den PS2-Versionen, der Detailgrad ist natürlich enorm höher, speziell was die Charaktermodelle angeht. Ja. Du hast immer noch natürlich diesen Mix zwischen gerenderten Cutscenes und Ingame-Cutscenes und so weiter, dass da der Detailgrad ein bisschen runtergeht. Aber allgemein sind die Gesichter echt gut modelliert. Wie bei Shenmue gibt es ja diese extra Bonus-Disc, wo du diese hochpolygonalen Modelle sehen kannst, wo nur eben ein Charakter gerendert ist mit dem kompletten Dreamcast. Die sind hier sogar noch besser. Ja. Eben, ne? Also das ist auch sehr, sehr ansprechend, weil man von vielen Spielen immer sagt, dass die Gesichter oder überhaupt die Figuren so real aussehen, gerade in Zwischensequenzen. Und da ist Yakuza, da geben sich schon richtig Mühe, weil auch die Charaktere alle sehr, sehr unterschiedlich aussehen und nicht so generisch. Also hat auch einer mal eine Narbe irgendwo oder dann irgendwie unreine Haut. Und dadurch haben die Charaktere auch viel mehr Charme als jetzt in so einem generischen Spiel, wo dann alle einfach gleich aussehen, einer mal dunkle Haare hat, einer helle Haare. Und gerade bei Japanern oder bei Asiaten haben ja viele das Problem, wenn sie halt mit der Kultur nicht so, und dass du die nicht halt so gut unterscheiden kannst. Die sehen alle verdammt ähnlich aus da. Ja, aber tatsächlich, selbst für das untrainierte Auge eben hier, da so ein großer Detailgrad bei den Japanern ist, die vor allem auch endlich mal in einem Spiel realistisch dann dargestellt werden. Ne? Du hast keine großen Kulleraugen, ne? Ja, ey, also ich habe auch nichts gegen Anime-Grafik oder bei solchen Geschichten, aber es passt wirklich zu diesem, ob es jetzt hier so ein bisschen fantastischeres hier feudales Japan-Szenario ist oder die modernen Sachen dort. Du hast trotzdem das Gefühl, dass es könnte so ausgesehen haben. Mhm. Ne? Und da trägt der Realismus speziell in den Gesichtern und die Bewegung der Mimik und die Augen, finde ich, auch ganz cool gelungen. Dort ist es ja speziell bei vielen Spielen immer ein Problem, dass du das Gefühl hast, in so ein tote Plastikaugen zu starren und so weiter. Der Polarexpress. Genau, ne? Und das ist es zum Glück eben nicht. Also auch selbst für heutige Verhältnisse, die Grafik wurde immer besser mit jedem Teil, aber Kensan durch den anderen Look und das antike Japan, was dargestellt wurde, immer noch eines der schönsten Samurai-Adventures. So, das kam leider nicht im Westen raus, ne? Und da dachte ich, es ist Essig mit der Yakuza-Serie. Okay, jetzt sind die komplett dort abgeglitten. Der zweite hat sich dann gar nicht mehr verkauft. Zu meiner Freude wurde es aber dann angekündigt und im besten Fall habe ich den Game One-Beitrag hier auch verlinkt, den ich dann gemacht habe. Ich habe ja zum Nerdgott gebetet, dass, lieber Gott im Himmel, bitte ermögliche es mir, dass es Yakuza 3 im Westen rauskommt. Ne? Und dann ist es auch tatsächlich rausgekommen. Yakuza 3 wurde knapp. Da hat der Döhler Druck gemacht, ne? Da hat der Döhler Druck gemacht. Danke dir, Döhler, dafür. Du sollst beim 6er, auch mal, beim 5er auch mal Druck machen, wenn es geht. Nein, in Japan rausgekommen, so knapp eineinhalb Jährchen nach Kensan, war Yakuza 3, Ryugakutoku 3 im Februar, 26. Februar 2009. Im Westen war es dann 9. März 2010, dann soweit. Auch knapp ein Jährchen später. Und du kannst dir vorstellen, wie groß meine Freude dann gewesen ist, ne? Weil ich habe die Yakuza sehr gern gemocht und hatte auch endlich wieder Bock auf ein schönes Adventure dort gehabt. Ne? Und danach kam aber gleich die bösen Petitionen, oh, als das Spiel rauskam. Böse, ne? Die böse Petition. Also rein inhaltlich setzt Yakuza 3 dort an, wo Yakuza 2 aufgehört hat. Ein paar Jahre später. Es gibt eine neue Geschichte, ein bisschen anderen Hintergrund, da gehe ich gleich nochmal mehr mit ein. Aber es spielt wieder im modernen Japan. Natürlich hat sich Sega wieder nicht die Mühe gemacht, dort eine englische Synchro reinzutun, aber finde ich auch vollkommen okay. Was aber zum Opfer gefallen ist, sind eine Handvoll von Inhalten aus der japanischen Fassung, die für den westlichen Markt, oder zumindest dachte man es zum damaligen Zeitpunkt, für zu japanisch empfunden worden waren. Ja? Eine Nummer von Sidequests, die sich speziell um diese Hostessenclubs dann dort dreht, wurde rausgenommen. Es gibt ein paar Sidequests, die sich um... Ja, das finde ich aber, ich erzähle auch gerade darum, warum ich es nicht so tragisch finde, dass die jetzt so weg sind, die ganzen Sachen dort. Es gab so Sidequests, wo du dann Japanern gelernt, mit Japanern zusammen gelernt hast, wie sie Englisch sprechen können, so Englischtraining, das kannst du natürlich eins zu eins nicht wirklich im Englischen übersetzen, was sollen die denn da lernen, Japanisch oder was, wird da nicht funktionieren und es sind insgesamt, glaube ich, einige Clubs gestrichen worden, wo man reingehen kann, plus so 20 Sidequests oder so sind dann dem entfallen und da ist natürlich der große Nerd-Shitstorm dann losgegangen. Sega, wie könnt ihr es euch erlauben, ein halbes Spiel hier rauszubringen? Ich zahle Geld dafür und ihr nehmt einfach diesen fucking Content raus und so weiter. Nie wieder, nie wieder. Also die Nerd-Rage war hoch. Ja, vor allem, weil es so wieder so undankbares Pack ist. Ah. Ne? Da denkst du denn so, ey, jetzt könnt ihr euch mal freuen, dass der Kram hier rauskommt und dann geht's irgendwie los, als ob jeder, na gut, Fans der Serie freuen sich natürlich dann darüber, aber andererseits, bevor es dann gar nicht erscheint und das... Warum man allerdings denn so ein Teil rausstreicht, ist mir jetzt, also ich glaube, das Budget wird das auch nicht mehr gesprengt haben. Ich glaube, es war rein zeitmäßig dann geschuldet. Ne? Es ist bestimmt auch ein Hintergrund dort gewesen, okay, wenn wir jetzt einen adäquaten Ersatz für diese Sidequests, die nur in Japanisch funktionieren, müssen wir was komplett Neues ausdenken, komplett Sachen anders programmieren. Nimm mal die Layton-Spiele als Vergleich. Mhm. Dort sind sehr, sehr viele Rätsel in den japanischen Spielen vorhanden, die nur auf japanischer Sprache basieren und die japanische Kultur dort angehen. Und die kannst du einfach nicht nur ins Englische machen, dass sie dann funktionieren. Die haben wirklich bei einigen, ich weiß jetzt gar nicht bei welchen das war, da waren mehrere Rätsel ausgetauscht, weil ich die japanische Version auch immer gespielt habe von Layton. Die sind zum Beispiel schwieriger eigentlich, weil da natürlich dann auf selbst Sachen, ich meine, in Deutschland ist es ja auch nicht so, dass man dann durch jedes Rätsel irgendwie so durchrattert und da sind die japanischen natürlich dann dementsprechend auch schwierig, gerade wenn es um irgendwelche Wortspielereien geht, die natürlich nicht so einfach ersichtlich sind. Eben. Und ich glaube rein einfach, speziell, wenn jetzt der Ausgleich gewesen wäre, Yakuza 3 kommt 4 Monate später raus, damit adäquat diese 5-6 Sidequests, die sich speziell auf japanische Sprache beziehen, dort nochmal neu programmiert werden und nochmal neue Storyschreiber rangeholt werden und so weiter. Das kannst du ja nicht von dem Lokalisationsstudio machen lassen, sondern musst die ganze Maschinerie wieder dort anwerfen. Das hätte sich vielleicht letzten Endes dann gar nicht so rentiert. Dann wäre das Spiel später rausgekommen, hätte viel mehr gekostet, hätte Sega gesagt, nee, wir sind eh so super knapp am Budget, dass wir es jetzt so rausbringen konnten. Ich war okay mit dem Trade-off in der Hinsicht. Ich kann die Nerd-Rage auch verstehen. Ich finde es auch besser, wenn solche Spiele komplett und so weiter dort rauskommen. Ach, dann sollen die Penner Japanisch lernen, sollen sie die japanische Version hören. Echt, also das Rumgemaule geht manchmal einem auch echt ein bisschen auf den Sack. Da schon, in dem Fall ist es auf jeden Fall sehr übertrieben gewesen. Vor allem seitdem ich im letzten Sommer habe ich natürlich Yakuza 3 auch nochmal durchgespielt, ist ja klar. Und das Ding hat eh über 100 Sidequests, die drin sind, ja. An den Sidequests alleine habe ich echt 40 Stunden dran gesessen und ob du da 105 Sidequests spielst oder 125, ne, am Ende war auch so, nee, jetzt ist auch mal gut, Ja, jetzt ist auch, ich habe die echt nicht dort vermisst und auch diese ganze Hostessennummer, die ist lustig, die habe ich im vierten Teil auch komplett durchgemacht und dort die ganzen Sachen dort verdient, die man dort machen kann und auch Hostessen trainiert und alles. Hostessen trainiert, das hört sich ja an wie der Bändiger so. Ich hab's im vierten Teil gemacht, aber es ist, glaube ich, ein Sidequest in der Form, den ich nicht nochmal in einem anderen Spiel machen werde. Da hast du, ich glaube, 8 Stunden hat mich das oder sowas gekostet, die Hostessen dort zu trainieren, damit du dort dann deine Achievement freigeschaltet bekommst oder diesen Abschnitt dann geschafft hast im Nachtclub und wie man mit denen redet. Man kann das gerne spielen, man kann sich das angucken, aber es fällt komplett nebenbei ab. Es macht nicht daraus aus, dass das Spiel gut ist oder nicht. Mhm. Na, man wird es nicht vermissen und es war ein bisschen so sehr übertrieben dargestellt. Ist aber auch klar, Sega wurde dadurch ein kleines wenig eingeschüttet und wir haben so gut wie keine Schnitte mehr in den späteren Teilen gesehen. Aber da kann auch sich jeder selbst davon überzeugen, wieso das funktionieren kann. Hier, ich glaube, falls der Fünfer kommen sollte, da gibt es gleich am Anfang auch irgendwas, was mit so englischer Sprache zu tun hat. Irgendein Rätsel oder irgendein Sidequest. Mhm. Den würdest du, glaube ich, auch nicht so in der englischen Übersetzung finden, weil der einfach komplett neu gemacht werden müsste. Schwierig, sowas dann funktioniert. Erinnert mich mal ein bisschen an X-Files damals, wenn die halt mit bösen Deutschen konfrontiert worden sind. Ja. Und die dann im Englischen natürlich Deutsch reden, aber dann in der deutschen Version reden alle Deutsch und dann. Ja, und du kannst nur bei einer Comedy-Serie sowas machen wie bei Scrubs, ne? Dann redet eben Elliot nicht Deutsch und es klingt lustig für englische Sprache, sondern sie redet Switcherdeutsch. Ja, okay, das funktioniert. Und es ist halb so lustig, wie es im Original dann ist. Aber es ist immer schwierig sowas und im Nachhinein bin ich d'accord mit den Kürzungen, die dort gewesen sind, dass es mir ermöglicht hat, dieses Spiel im Westen zu spielen. Finde ich total okay in der Richtung. Auch kein persönlicher Affront, wir sitzen jetzt nicht und sagen, du bist ein Schwein, weil du dich also der sprichwörtliche Zuschauer, der sich jetzt beleidigt fühlt, das ist kein persönlicher Angriff gegenüber einen. Aber ich denke, es war sehr übertrieben, was jetzt diesen ganzen Backlash dann gegeben hat. Ja. Spiel selbst, natürlich durch die neue Engine, Kamurocho, die Charaktere und alles drum und dran, erstrahlt im neuen Glanz. Finde ich auch ein grafisch sehr, sehr, sehr gutes Spiel, ja, zu der damaligen Zeit gewesen. Storytechnisch musste ich mich ein bisschen dran gewöhnen, muss ich sagen. Ne? Weil Kazuma nach den Folgen des zweiten Teiles ist er jetzt selbst Chef der Sunflower Orphanage geworden. Ja? Und das Spiel, also ich glaube, damals habe ich den Off-Text-Satz reingepackt in den Beitrag, anstatt Ärsche zu treten, wischt er sie jetzt lieber ab. Ja? Und die ersten 6-7 Spielstunden bist du quasi Vater einer Kinderherberge gefühlt. Ne? Du hast dort deine Kids und die haben Probleme in der Schule. Und ist das in Okinawa? Oder in Okinawa ist es, genau. Ich weiß nicht, ob das gleiche Sunflower Orphanage ist, wo er aufgewachsen ist, oder ob er das gleich benannt hat, zu Ehren seines Ziehvaters und so weiter. Aber dort wohnt er als Leiter zusammen mit Haruka und kümmert sich um so 7, 8 dann Waisenkinder. Ne? Und jeder hat seine eigenen Vivechen, die haben untereinander mal Streit. Der eine wird dann in der Schule dann drangsaliert und dann löst das Kazuma, indem er den Vater mit dem Schulleiter zusammenbringt und irgendwelche solchen Geschichten. Und es fühlt sich mehr wie so ein Kids-Simulator sozusagen an. Was ich sehr, sehr strange empfunden habe. Aber nach und nach kommt natürlich dann auch wieder die Crime-Komponente. Dann wieder durch, aus gewissen Gründen muss dann Kazuma aus der neuen Stadt, eben aus Okinawa, wo das Waisenhaus ist, plus so eine kleine, eher so ein kleines verschlafenes Städtchen mit einer lokalen Mafia, die dort unterwegs ist, muss er dort raus und wieder nach Kamurocho zurück und dort sich den Irrungen und Wirrungen darstellen mit, ich glaube, CIA ist wieder dabei und es gibt einen Machtkampf im Tojo-Clan, wo wieder Leute gegeneinander kämpfen und so weiter. Am Anfang gefiel mir Okinawa nicht so besonders gut, ne? Weil ich bin es natürlich gewohnt in Kamurocho, das ist eine große, bunte, das ist ja das Vergnügungsviertel Tokios sozusagen, was dargestellt wurde. Und Okinawa selbst wirkt wie so ein kleines verschlafenes Städtchen, es gibt nur eine Handvoll Straßen, wo du rumlaufen kannst, eine große Einkaufsstraße ist dann nochmal eine Arkade sozusagen, ein Markt, dahinter hängt, du kannst zum Strand hin und fischen und so kleine Sachen machen. Und es hat sich für mich nicht ganz so wie Yakuza angefühlt, vor allem, weil du eben auch eben diese ganzen Kids-relevanten Sachen machst. Ne? Neues Minigame, was da ist, ist Golf zum Beispiel. Ich liebe Golf, ne? Aber das ist auch super. Also man muss sagen, dass die Spiele, wenn so eine Minispiele drin sind, die sind auch verdammt gut. Also es ist nicht so, dass du dann das Gefühl hast, dass es irgendwie so ein billiger Abklatsch, sondern die sind echt immer richtig, richtig gut. Ja, ja. Also speziell diese kleinen Sachen wie jetzt das Golf, weil es ist, was dazugekommen ist im dritten, braucht sich nicht von so einem Everybody's Golf groß zu verstecken. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ja? Dass es da irgendwie an die Sparte auch schon recht rankommt. Halt nur realistischer aus. Ja, ne? Und ich, also andere Sachen, die weiß, ich glaube nicht, dass die in anderen Spielen so viel besser dargestellt wurden. Das Baseball macht dort Spaß. Spaß. Mhm. Ne? Die Betting Range ist die, das ja. Die, ne? die Betting Range, die dort ist. Bowling habe ich sehr, sehr gern dort gespielt. Ich war, glaube ich, im dritten Teil auch mal, weil es keiner mehr sonst gespielt hat, auf der Weltrangliste irgendwo kurz. Ist im dritten auch schon das Karaoke drin oder kam es im vierten? Ich glaube, es ist im dritten auch noch mit dabei. Das ist eine Katastrophe. Das Karaoke, das weil Karaoke man das so ist super, geil singt. Ja, Kamutai Nights oder wie das dann, also ist großartig, großartig, das Karaoke. Was natürlich dann so Dance Dance Revolution mäßig dann ist, ne, zum Aufdrücken, aber die sind immer sehr aufwendig designt, um den Punkt oder den Bogen wieder zurückzuspannen. Es hat sich für mich eben ein bisschen so verschlafener angefühlt, als diese wirklich Stories, die Gas gegeben haben in Kamurocho. Aber ich muss sagen, ich habe das dann auch schätzen gelernt, weil ich habe dann eben die Waisenkinder kennengelernt, ne, und ich habe die mit der Situation dann zu leben gelernt. Und mich hat es auch fucking wirklich mal interessiert, was mit den Kids da los ist. Ja, das ist halt ein ganz anderes Setup, weil es halt nicht schnell anfängt, das Spiel, sondern recht gemächlich ja. und so eher mit einem gesellschaftlichen Aspekt, der dann dahinter ist. Ja. Und man eigentlich auch dieses... ja, wie wohl damals Kazuma dann auch aufgewachsen ist. Ja, das, was ich meinte, wenn du so einen Charakter über 10 plus Jahre begleitest fast als Gamer, ich habe das Gefühl, ich kenne Kazuma immer mehr. Ne? Mhm. Und jedes neue Spiel, speziell bei dem Dreier, bringt dann neue Facetten zu tragen, wo du sagst, okay, das ist so charakterbildend dort gewesen. Das ist eine Figur, die hatte effektiv, wenn man alle Spiele zusammennimmt, über 400, 500 Stunden Gameplay-mäßig Zeit zu reifen. Ne? Ja. Und das hast du nicht bei vielen Charakteren. Ne? Du hast da wirklich das Leben von dem miterlebt. Und ich fühle mich sehr verbunden dem Kazuma, was es angeht, aber auch den Kids gegenüber. Als der fünfte angefangen hat, um da mal ein bisschen vorzugreifen, da ist Kazuma ja auf einmal in einer anderen Stadt und ist jetzt Taxifahrer oder sowas. Ja? Das Erste, was ich mir gedacht habe, was ist denn mit den Waisenkindern? Wer kümmert sich denn um die Kinder? Er muss mit Taxi das Geld verdienen. Muss er, wahrscheinlich. Das habe ich mir zusammengereimt dann. Ja? Weil Haruka ist ja jetzt ein Dance-Idol geworden ja. und er muss... weil es gibt, am Anfang sieht man vor allem so kleine Flashes dann später zu den Kids oder sowas. Er muss Geld verdienen als Taxifahrer, glaube ich, um das an die Waisenkinder zu schicken. Oder irgendwie sowas ist da auf jeden Fall los. Habe ich mir so zusammengereimt. Nee, aber der dritte an sich, wenn man ein bisschen über diesen gemächlichen Start dann dort hinwegkommt, der zieht ordentlich an. Ja? Ich habe das Gefühl gehabt, der Schwierigkeitsgrad ist zumindest für mich ein bisschen leichter zu schlucken gewesen, aber auch dort, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man gut blockt. Selbst der erste Endgegner, der dort ankommt, wer nicht trainiert ist, der erste Endgegner haut einen kaputt. Ja. Ne, so ein kleiner Kleinstadtschläger mit einem Messer und einer dummen Schlampe oder sowas. Stimmt, das war die Mutter von dem Kind, was stumm gewesen ist, ja, was dann der Mafioso aufgenommen hat in... in Okinawa dann dort. Ach, Story-Details. Story-Details sind eher irrelevant. Ich erlebe das dann selbst, was dort passiert. Story selbst von sich aus hat Spaß gemacht, ne? Und auch sehr lustig diese japanischen Darstellungen von westlichen Charakteren. Da gibt es so einen westlichen CIA-Agenten und sieht aus wie Albert Wesker ungefähr und redet auch ungefähr so. Ne? I kill you. I'm Agent. Ja, sehr, sehr viele Klischees, dann mal von der anderen Seite. Ne? Ja, auf jeden Fall. Die Sidequests habe ich erwähnt, die sind eben sehr, sehr umfangreich dort. Du kannst in Okinawa und in Kamurocho dann jeweils die Sidequests und du kannst mit dem Taxi immer hin und her fahren. Mhm. Ab einer bestimmten Stelle kannst du eben auch später, wenn du das Spiel komplett durchgespielt hast, jederzeit wählen, zu welchem Zeitpunkt der Story du einsteigst, damit du Sidequests, die du eventuell verpasst hast, nachholen kannst. Was dann noch nicht so ganz gut gelungen war, ich glaube, manchmal wusste ich nicht, ob Sidequests irgendwo noch vorhanden sind oder nicht. Na, bei dem vierten oder fünften Teil wurde noch so ein kleines System mit eingebaut, wo dann Fragezeichen nochmal zusätzlich auftauchen, dass du da hinlaufen kannst und weißt, oh, und es gibt ein Rumor-Monger sozusagen. Es gibt in der Bar, dort bei den Transen, nebendran einen Typen, den du immer ausfragen kannst und sagst, hey, was ist denn los in der Stadt? Und er sagt, oh, du sollst mal in diese Straße gehen. Na, wenn da irgendein Sidequest ist, der getriggert werden kann, den gibt es im dritten Teil eben nicht. Na, und nach manchen suche ich mir die Hulle ab, trotz Lösung, wo ich reingeguckt habe und finde sie einfach nicht. Das ist das einzig Negative. Aber ansonsten schön dargestellte Stadt, viele Sidequests, interessante Geschichte, gute Kämpfe, viel Action und so weiter. Coole Automaten vor allem auch. Coole Automaten. Weil die sind in Kensan natürlich nicht drin gewesen. Klar, in Kensan hattest du ja nur entführte Kühe. Welche Automaten sind denn da gewesen? Es gibt dieses Boxelios, diesen Shooter, diesen selbstgemachten. Den gibt es in 4 auch. Den gibt es in 4 auch und Boxelios 2, glaube ich, dann später in den anderen. Was gab es denn noch im Dreier für? Witcher Fighter war ja erst ab dem fünften dann dabei. Ja. Es gibt noch was anderes. Es gibt beim dritten konntest du noch nicht diese hier, wie heißt das nochmal? Pachinko-Maschinen, die gibt es ab dem vierten erst. Oh, die große Pachinko-Halle. Ich habe auch nichts verstanden. Ich habe auch nichts verstanden. Ich verstehe aber auch Pachinko ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß nur, dass es derbe klackert und dass mich das immer nervt, wenn ich irgendwie in so einer Halle drin bin. Ich glaube, es ist eher dann, das ist der Suchtfaktor beim echten Pachinko. Die wollen einfach hinsetzen und nur das Klackern hören. Das ist Flippern verkehrt rum für mich immer mit viel mehr Kugeln. Mehr braucht man zu Pachinko nicht sagen, ungefähr. Welches Spiel konnte man sonst in der Spielhalle zocken? Ich weiß es nicht mehr. Bist du sicher, dass man nicht Dingsen 2 auch schon spielen konnte? Welches? Da drin? Virtual Fighter? Ja. Nein, das gibt es erst seit dem 5er. Virtual Fighter gibt es erst seit dem 5er. No? Was habe ich denn im Vierer noch gespielt? Das ist natürlich, diese UFO-Catcher sind wieder da. Die UFO-Catcher sind da, Boxelios weiß ich noch, aber vielleicht gibt es so, nee, das war ja mehr so Cyberspace-Kämpfen, wenn du dann den verrückten Doktor gefunden hast, der dir diesen Zauberhelm dann gebaut hat, womit du alte Gegner nochmal bekämpfen kannst im Cyberspace. Ich weiß echt nicht, was da drin war für Sachen. Vielleicht können wir auch nochmal dort reingucken. Aber ich würde jedem heute, zumindest wenn er nichts gegen den langsamen Start hat, den kann man tatsächlich nochmal Yakuza 3 dann nachstellen. Und hier nochmal großer Dank an einen der werten Zuhörer hier, der mir nochmal eine Retail-Version davon geschickt hat, von Yakuza 3, weil ich hatte es bisher nur als Promodisc dann daheim. Und jetzt du hast das gut, du lässt dich von deinen Fans aushalten. Ich lasse mich nicht aushalten, die halten mich gerne aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, es ist ja nicht so, dass ich dann irgendwie sage, schick mir Zeug und ansonsten mache ich nichts mehr für euch und so weiter. Wenn jemand mir das als nette Geste oder sowas rüberschicken will, freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Speziell, wenn es mit Yakuza zu tun hat. Hast du noch deine Spinecard dort drin in deinem Handbuch? Nee, hier sind irgendwie so komische Zettel, wo ich irgendwas bestellen soll von Sega. Achso, ja. Spinecards gab es damals, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Bei den PS3-Spielen. Nee. Da habe ich nur so komische kleine Aufkleber. Yakuza 3 natürlich auch nicht so toll wieder verkauft im Westen. Ich glaube, in Japan hattest du so knapp 1 Million verkauftes Zeug. Plus hat noch diverse Awards aus Japan dann abgestaubt bekommen. Das beste Spiel des Jahres und so weiter. Im Westen 40.000 Stück. Ja. Und das ist schon ein ziemlich weiter Unterschied. Sega trotzdem ist gewagt und dem vierten Teil ebenfalls übersetzt. Und ich habe vor einiger Zeit drüber nachgedacht, wenn jetzt die Konsolengeneration zu Ende geht, was ist vielleicht mein Lieblingsspiel der Generation? Es gibt ja ganz viele Sachen, ne? Es gibt die Final Fantasies, es gibt die Uncharted und so weiter. Ich weiß es nicht, aber im Moment würde ich mich echt bequem dabei fühlen und sagen, mein Lieblingsspiel der letzten Generation wäre Yakuza 4. Ist bei mir auch relativ hoch angesehen. Ich habe gerade nochmal, Entschuldigung, geguckt. Answer Cross Answer ist hier auf jeden Fall drin, so ein Quizspiel. Ich glaube, das ist nämlich nicht in der US-Version. Ich glaube, das müsste drin rausgestrichen worden sein, ja. Hier ist auch nur Boxelius, UFO Catcher und dann halt Mahjong und so ein ganzer Krimi. Ja, es sind auf jeden Fall mehr Spiele dazugekommen, speziell im Fünfer, der sich ja anfühlt, als ob da sehr viel lizenziertes Zeug mit bei ist, inklusive einen kompletten Taiko no Tatsujin oder Taiko Drum Master. Ja. Dann später aus. Nee, aber der vierte Teil hinaus, und da war ich leider zu der Zeit, oder naja, nicht leider, aber zu der Zeit haben wir das ja gemeinsam dann in Richtung Play gemacht, und ich hatte leider da keine Zeit, das zu der Zeit zu spielen, und habe gesagt, ey, du bist ja eh dran, probier's dann mal aus, und hier ist dann nochmal verlinkt die Sondersendung, die wir dazu hatten in dem Umfeld. Ich habe es erst wirklich letztes Jahr dann eingelegt, wo ich auf dem Stapel immer drauf liegen hatte, und du hast immer wieder Bock, habe ich mir gesagt, ich habe es gepackt, und ich war für 3 Wochen wirklich versunken in diesem Spiel dort drin. Und alles, was Yakuza 3 an neuen Sachen dazu gepackt hat, bessere Grafik, mehr Sidequests und so weiter und so fort, die Stadt nochmal überarbeitet, wurde verfeinert mit dem vierten und wesentlich mehr Abwechslung reingetan. Statt Kazuma hast du jetzt nämlich 4 spielbare Charaktere. Mhm. Jeder mit seinem eigenen Spielviertel sozusagen, mit eigener Story, die sich am Ende zu einem großen Storyteppich zusammenwebt. Na, also du weißt am Anfang noch nicht ganz genau, wo es hingeht, aber hast eben 4 verschiedene Charaktere, die du nacheinander zocken kannst, und das entwickelt sich dann oder nimmt immer mehr Fahrt auf bis zum großen Showdown dorthin. Und rein von den Charakteren her selber, ich habe gesagt, einer meiner Lieblingscharaktere, neben natürlich Kazuma, der immer da ist, ist zwar Goro Majima, der Verrückte, aber Akiyama, der Kreditei, ist vielleicht der beste Charakter, der in den letzten Jahren irgendwie in einem Videospiel drin gewesen ist. Ich mag den einfach so gerne. Wir hatten auch in der Sendung, also jetzt bei Reload, hatten wir auch ein paar Clips davon drin, ja, weil wir immer mal wieder Szenen brauchen, wo irgendwie Geld gezeigt wird. Und ja, da bietet sich das Spiel natürlich super an, weil da mehrere Szenen drin, wo verdammt viel Geld zu sehen ist. Akiyama macht hinten sein Foto da auf und dann kommt der Riesensafe mit den Milliarden von... Einmal das Ding, dann natürlich das mit der Szene, wo sie in der Badewanne drin sitzt, ja, und Champagner schlürft, so mit ganz vielen Geldscheinen, ja, drin, wo er in der Tür steht. Und dann eine Szene, wo er an so einer Mülltonne so einen Schein verbrennt, mhm, mit seiner Zigarette. Mhm. Und natürlich das Finale, sag ich jetzt. Und das Finale natürlich, da, ja, sieht man genug Geld. Da sieht man mehr als genug Geld drin. Ja, ich erzähle ein bisschen was zu den vier Charakteren, die man spielt. Akiyama ist der erste, an dem man rankommt. Das ist ein Kredithai sozusagen, mhm, aber ja, ein Kredithai mit Herz, kann man fast schon eher sagen. Ne? Der war früher mal Banker gewesen, hat dann all sein Geld verloren und saß als Penner auf der Straße. Und dann ist er durch die Ereignisse des ersten Teiles, irgendwo ist dann eine Explosion gewesen, auf einmal hat er Geld gefunden. Geld hat geregnet von der Decke. Und das hat Welch Zufall. Das hat er dazu benutzt, sich ein Imperium aufzubauen. Ja, Imperium ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber er hatte auf einmal sehr, sehr viel Geld gemacht an der Börse. Und sich gedacht, okay, ich möchte nicht mehr einfach nur so ein Geldherr sein, sondern ich möchte meinen Leuten mit meinem Geld auch helfen. Ne? Er verteilt zweite Chancen sozusagen. Er verteilt zweite Chancen und manchmal hilft er auch selbst nach, wenn die Leute dann Probleme haben, zurückzubezahlen. Und zwar nicht hier russisch Inkasso, sondern er prügelt zwar dort auch, aber meist eben mit den anderen Leuten, die dann Probleme dann dort haben. Und er ist mehr wie so ein guter Engel mit Geld, kann man sich das fast vorstellen, aber der natürlich auch gerne säuft und den Frauen nicht abgeneigt ist und so weiter. Und ich find ihn übersympathisch als Charakter. Ich habe mit ihm sehr gerne gespielt. Die Konversation mit seiner Sekretärin, ja, sind Hanna-chan mit seiner übergewichtigen Sekretärin, dann die zu der einen Stelle auch, wenn sie dann so als Überraschung am Ende nochmal reinkommt, auch wo sie sie durchaus knackig designt haben, mhm, was aber auch nur für 2 Wochen gehalten hat, wenn man dann der Zoll später gesehen hat, wie es dann angeknüpft ist. Aber dieser Akiyama, damit fängt das Spiel dann dort an und rein geschichtemäßig, der eigentliche Plot geht los, dass eine Frau zu ihm kommt und 100 Millionen Yen irgendwie leihen will und das leiert eine Geschichte an, wo dann ja immer weiter Zeug getrieben wird und dann wieder im Tojo-Clan Unruhe ist und jemand Neues an die Macht will und so weiter. Aber Akiyama selbst habe ich fast noch mehr wegen der Sidequests auch wieder gemocht, weil seine Sidequests sind so, ja, Geldleihgeschichten. Ja? Da musst du das Geld von irgendjemandem eintreiben und dann merkt er, oh, nee, das kann ich noch nicht, weil mein Enkelsohn braucht noch irgendwie neue Schulhefte, aber dann stellt sich raus, dass der Enkelsohn nur Scheiße damit baut und eigentlich seine neuen Freundin immer Zeug kauft und so weiter. Und Akiyama versucht das dann irgendwie zu lösen und vernünftig zu machen und es hat mir echt viel Spaß gemacht, das da zu machen. Und Akiyama hat auch einen neuen Kampfstil, ne, gegenüber Kazuma. Kazuma ist ja sehr faustfixiert. Akiyama hat so mehr so richtig so Kickbox-Style fast gehabt, ne, und hat so sehr, sehr gute Kombos. Mit ihm kämpfe ich auch fast am liebsten momentan. Einen anderen Rhythmus, andere Kombos, andere Heat-Actions, also andere Special-Moves, mit denen man was anstellen kann. Und allgemein wirklich eins meiner Highlights, wo ich mit ihm gespielt habe. Und er ist natürlich auch Chef von einem Hostessen-Club und bildet dann Leute zu Hostessen aus. Ja, holt auch mal Leute ran. Ja, ey, du musstest da quasi in dem einen Sidequest dann, oh, uns fehlen Hostessen für unseren Club. Ich gehe mal einfach Frauen anquatschen und hey, du siehst so aus, als ob du eine Hostess werden solltest. Ja? Und dann nimmt man die mit und kann sie dann auftakeln, damit sie... Umdesignen, damit sie dann passend für die Kunden ist. Ja, ey, das war es eben, was ich dann 8 Stunden lang gemacht habe. Du musst immer... Das ist so eine scheiß repetitive Aufgabe eigentlich, ne? Du läufst in deinem kleinen Club herum und hörst, oh, ich mag gerne Tussen, die schlau sind, aber auch ein wenig konservativ. Und dann gehe ich wieder zurück, Backstage, ja, und habe dann irgendwie so Zeitperiode und sage, okay, ich ziehe dir mal jetzt das burgunderrote Kleid an, aber dieser Lippenstift passt besser zu deinen Ohrringen, ne? Und dann, wenn du das richtig designt hast, dann geht die raus und dann sagen die, ach, du bist genau die Frau meiner Träume und verdienst mehr Geld. Ja, was vor allem daran sehr, sehr zeitaufwendig ist, dass man die Kohle erstmal haben muss, um die schönen Ohrringe zu holen. Ja, ey, 3 Tussen musst du dort ausbilden mit Akiyama, damit du diesen Sidequest schaffst. Und das hat mich wirklich 8 Stunden, eine ganze Nacht oder sowas dann dort gekostet. Und es war wirklich so echt, ich lese dabei nebenbei im Internet und jetzt, okay, ich gehe wieder einmal rum. Ich weiß ganz genau, was ich machen soll. Ich habe mir 3 Presets gemacht mit unterschiedlichen Kleidern für einmal, glaube ich, konservativ und schön und einmal jung und knackig und frech und noch was anderes. Und da konnte ich immer einfach wechseln zwischen den Teilen. Und es war einfach irgendwann nur noch Fleißaufgabe, was du dann dargestellt hast. Ich habe es trotzdem gemacht. No? Das scheint wirklich eine extreme Dürreperiode in deiner Spieldings gewesen zu sein. Nee, trotzdem. Also da lagen so Sachen wie Uncharted 3 hier nebenbei rum. Ich habe aber trotzdem das gemacht. Hast du 1000 Punkte etwa bei? Nee, bloß nicht. Ich habe bei keinem einzigen Spiel weder 1000 Punkte noch alle Trophies oder sowas geholt. Ich spiele die Spiele nur so weiter, wie ich Bock habe, irgendwas dort zu machen. Na, also ich bin absolut kein Achievement-Hunter, was es angeht. Wenn nebenbei irgendein Achievement oder sowas abfällt, ist cool. Na, aber ich mache es nicht allein, um zu sagen, mir fehlt noch das und das und das und das. Aber was ich gerne komplett haben wollen würde, wäre diese Sidequest-Buttons oder sowas. Mhm. Das wird ja aufgelistet. Du hast von 16 Sidequests 15 erfüllt mit dem Charakter. Und die hätte ich gerne alle voll auf Gold. Na, dann ist für mich dann sozusagen, okay, jetzt bin ich gut. Ich muss nicht in jedes Restaurant gehen und alles essen. Ich brauche nicht alle Trophies, die vorhanden sind. Akiyama habe ich sehr gerne gespielt. Die anderen Charaktere kurz nochmal. Es gibt den Seijima. Das ist ein Knastvogel sozusagen, oder das Spiel fängt mit ihm auch im Knast an. Der hat vor 20 Jahren, war der beste Kumpel von Goro Majima und hat dann ein Massaker angerichtet, angeblich in einem Restaurant. Seijima heißt der, ne? Tiger Seijima, genau, heißt er. Und der hat kampftechnisch, oder auch sehr schön das erste Mal, das hat sich ein bisschen so wie Prison Break zum Spielen angefühlt, weil der fast der komplette Part am Anfang spielt mit Seijima eben komplett im Knast. Der hat nicht diesen Kickbox-Stil von Akiyama gehabt, sondern Wrestling, ne? Ein bisschen. Er hat ein bisschen so mehr Griffe gehabt und er hat so Auflademoves gehabt, ne? Mhm. Wenn du mit Viereck deine Kombos machst und dann machst du normalerweise Dreieck, um dann nochmal einen Finisher zu machen, der konnte mit Dreieck dann die Moves aufladen, ne? Und du musstest einen ganz anderen Rhythmus, eine ganz andere Taktik dann dort machen. Wrestling hat er auch ein bisschen was gehabt, ein paar verschiedene Griffe, aber die musstest du nach und nach erst freischalten. Mhm. Ich glaube, später, wenn du dann im Fünfer mit dem Bären gegen den kämpfst, ne, dann kannst du wahrscheinlich hier so schön wie Armor King und King aus Tekken dann schön deine Wrestling-Manöver ablassen. Früher haben ja auch Catcher gerne mit Bären gekämpft, fällt mir da ein. Seijimasu, der gefällt mir nicht ganz so gut wie Akiyama, weil er auch ein bisschen, ja, der ist durch seine Situation, dass er 20 Jahre im Knast saß, weil er so viele Leute umgebracht hat und seine Schwester jetzt sucht, wo er wieder im Freien ist und mit Goro wieder zusammenkommen will, ist ein bisschen zu ernsthaft. So ein bisschen, der ist immer so Trübsal. Oder hat die ganze Zeit so, oh, ist alles scheiße, ich habe keinen Bock auf Frauen, oh, keinen Bock auf gar nichts. Na, aber dafür macht das Kämpfen ganz gut Spaß. Es gibt Tanimura, einen chinesischen Cop, der in Chinatown dort unterwegs ist und so leicht korrupt ist. Na, also der nimmt gerne so dann Bestechungsgeld dort an und sieht mal weg, wenn es soweit ist. Aber eigentlich hat er auch das Herz am rechten Fleck und nimmt nur das Bestechungsgeld an, damit seine chinesische Familie irgendwie dann dort überleben kann in Chinatown. Den fand ich kampfmäßig... der hat mich vielleicht am wenigsten Spaß gemacht, weil er komplett konterbasiert ist, dieser Charakter. Ne? Ist aber ziemlich schnell auch. Er ist ein schneller Kämpfer, ist eben so ein Bruce Lee-Style fast ein bisschen, mit so einer coolen Jacke noch ausgestattet, läuft dann dort rum und kann schön schnelle Kombos machen, selbst wenn du zum Beispiel jemanden gegriffen hast und auf den Boden geschmissen hast, durch den Rückstoß fliegt er wieder nach oben, da kannst du ihn in der Luft nochmal greifen und nochmal irgendwie was machen, so spezielle Moves, und der kann auch gut runterrutschen und da 3 Kicks oder sowas dann hingeben, aber der hat eben so ein System, wo die Gegner dann aufblinken, wenn sie dich hauen, und du kannst die dann auskontern, ne? Und das wird speziell darauf hingegangen, dass du dieses Kontern machen musst, und das habe ich nie so gut beherrscht, leider. Na, ich habe lieber geblockt und dann ausgewichen und Zeug gemacht, statt zu kontern. Und manche der Gegner waren wirklich sehr, sehr schwer, wenn du das Kontern nicht richtig konntest. Mhm. Und der vierte ist natürlich Kazuma, der letzte. Ja, Kazuma, der dann als letzter Charakter auftritt. Jeder hat vom Kapitel her, also jeder Charakter, den du spielst, knapp 4, 5, 6, 7 Stunden. Ne? Und dann tritt Kazuma am Ende auf und ganz am Ende kommen alle 4 nochmal zusammen und versuchen, das Problem aufzulösen. Und ja, ich habe es gesagt, diese 4 Charaktere, mehr Abwechslung, mehr Moves, jeder kampfmäßig anders. Die Story ist interessant aufgebaut, manchmal ein wenig hanebüchen, speziell das, was mit Seijima dann passiert. Und ich sag nur, Pistolenkugeln aus Gummi. Also schon ziemlicher Schwachsinn dann dort drin gewesen. Aber ich war sehr investiert in das Spiel, habe wirklich alle normalen Sidequests gemacht, habe diese Hostessen-Dinger dort gemacht und das Ding hat mich, obwohl bessere, also naja, bessere in Anführungsstrichen, obwohl viele coole Spiele hier bei mir lagen, habe ich 3 Wochen lang nichts anderes als das gemacht und selbst ein paar Monate später habe ich es mir nochmal gegriffen und okay, ich laufe mal hier wieder ein bisschen rum und mach was. Ne? Ja, das kann man, also am Anfang sind die Geschichten, die muss man dann spielen sozusagen, um in der Hauptstory voranzuschreiten, also die unterschiedlichen Charaktere musst du spielen, am Ende kannst du aber zwischen denen wechseln, wenn du alle 4 hast, dann kannst du halt, treffen die sich sozusagen in ihrer Location, wo dann alle rumsitzen. In der Bar Serena. Und dann kannst du halt switchen zwischen denen und verschiedene Sidequests noch weiter erledigen. Und der, was viele dem Spiel vorgeworfen haben, dass eigentlich das Areal auf den ersten Blick relativ gleich ist. Mhm. Der Unterschied ist, dass man bei diesem, es gibt Verfolgungsjagd neu und dass man zusätzlich noch auf den Dächern und in der Unterwelt, also praktisch in, wie nennt man das denn, in der Kanalisation der Stadt noch rumlaufen kann. Über die Dächern, gerade die Verfolgungsjagden bringen total Bock, wo man Leute dann irgendwie hinterher rennt. Die fand ich immer ein bisschen schwierig, dann auf dem Dach fand ich sie schwierig. Ja, wenn du irgendwo hängen bleibst an irgendwelchen Dingsen. Aber sonst war das ganz cool gemacht und bringt auch so eine neue dynamische Variante dann noch mit rein, wenn die Leute dann erstmal stellen musst oder auch nicht schaffst, die zu verfolgen. Und die Quicktime-Events nehmen auf jeden Fall wieder mit dem dritten Teil schon zu. Es gab mehr Quicktime-Events auf jeden Fall. Also rein, was so Sidequest-mäßige Geschichten dann dort abgeht. Du hattest mit jeder einzelne Charakter hatte noch zusätzliche Sachen, die nochmal Gameplay-mäßig dazugebracht haben. Wenn du mit Tanimura unterwegs bist, der hat so einen Police-Scanner im Ohr. Mhm. Und dann heißt es, ist jemand in der Nähe von Ecke, Kreuzung, Street, komm vorbei, dann gibt es dort einen Fall, der stattfindet. Und dann kann man so rivalisierende Gangs bekämpfen. Es gibt ein Kolosseum, wo man fighten kann. Seijima hilft einem alten Penner, ein dickes Loch zu graben in dem Untergrund und so weiter. Die Chase-Scenes hast du dann dort erwähnt. Übrigens, die Bootszene noch. Mit dem Boot kannst du auch noch herumfahren, eine Verfolgungsjagd mit dem Boot machen. Es ist unglaublich, wie viel abwechslungsreiche Zeug die da reingestopft haben. Rein, was so auch vor allem sehr aufwendig, es muss aufwendig gewesen sein, diese Gameplay-Sachen zu machen, weil es wirkt nicht einfach so hingerotzt. Ja. Na? Jeder kleine Bereich wirkt wirklich bis in die Haarspitzen durchdacht und für jemanden, der jetzt, wie ich, 3 Spiele lang Kamurocho dann kennengelernt hat, es hat sich wieder verändert mit den Jahren ein kleines bisschen, es gibt ein bisschen andere Locations, aber dass jetzt der Untergrund nochmal zugekommen ist und dann oben auf den Dächern, dass du da noch anstellen kannst und die Parkgarage und alles, was da ist, es hat sich organisch angefühlt, dass es weiter Zeug dann damit gekommen ist und wirklich eines meiner liebsten Spiele, vielleicht das liebste der Generation gewesen und der Fünfer konnte bis jetzt noch nicht ganz daran halten, aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich die Story noch nicht verstanden habe. Ich kann es auf jeden Fall jedem nahelegen und das würde heutzutage eh auch nur ein Apfel und ein Ei kosten, solange man nichts dagegen hat, dass viel, viel gelabert wird. Ja, das stimmt. Wie gesagt, das ist was irgendwie ein 10er oder 15er kriegt und auf so eine Spiele auch nur annähernd steht, dann sollte man, und dem Japanischen nicht so abgeneigt ist vom Szenario her. Wenn man nur eine Spiel aus der Serie probieren wollen würde, klar, ich habe ja schon erzählt, der Ballast ist natürlich da, wenn man die Charaktere kämpft, ist es cooler, dann in dieses Spiel reinzugehen, aber den Vierer kann man auch so genießen. Ja. Ja? Den Vierer kann man auch so spielen, ohne dass man die Vorbelastung hat, man erlebt es eben ein klein wenig anders und es ist eines der besten Open-World-Spiele auf der PS3. Punktum. Nicht eins der besten Open-World-Spiele, aber trotzdem eins, was ich fast an die 80 Stunden gespielt habe. Achso, das ist jetzt, okay. Yakuza of the End ist es natürlich. Oder im Westen bekannt als Yakuza Dead Souls. Oder hattest du noch was zum Vierer gehabt? Nö. Yakuza Dead Souls, als es das erste Mal angekündigt wurde, habe ich mir gedacht, okay, sowas kann echt nur Sega machen. Ja? Wenn sie eine Serie beenden wollen, warum nicht mit einer Zombie-Apokalypse? Ja? Und für eine Serie wie Yakuza, die eigentlich trotz des ganzen Wahnsinns ein bisschen in der Realität fixiert war, ne, dass du das Gefühl hast, es hätte so ablaufen können, jetzt bricht in Yakuza of the End oder Ryuga Gotoku of the End oder Yakuza Dead Souls einfach mal in Kamurocho eine Zombie-Apokalypse aus. Oh, schöne Sticker hat deine japanische Fassung noch. Ja, ich habe hier leider nur die kleine Promo, die europäische. Presse muss da nicht verkaufen. Du hast hier die gleich mit Pappschuber und Aufklebern. Das ist und auch lebendig angekommen, was mich sehr gewundert hat. Ja, sieht sehr gut erhalten aus. Das hast du ja leider nicht immer bei solchen japanischen Gelötsachen. Ah, ich müsste mir irgendwann mal die... Du hast auch die andere Special Edition hier, ne? Die westliche. Ist die noch verpackt original oder ja. Nicht, dass ich die nicht... Habe ich natürlich nicht aufgemacht, weil ich die japanische schon gespielt hatte. Ja, sieht aber auch schön aus mit so einem Steelbook und dann so klares Plastik zum drüberlegen. Da gab es auch... Gewalt liegt ihnen im Blut. Schade, das habe ich jetzt natürlich nicht mit. Da gab es so ein... Sah aus wie ein Damenstrumpf am Anfang. Warum auch nicht? Hast du das gesehen? Nein. Das ist, kann man über den Arm rüberziehen und dann ist da eine Tätowierung sozusagen drauf und weil dieser Stoff so ähnlich wie so ein Strumpf, eine Strumpfhose, eine dünne ist, siehst du dann praktisch das Tattoo, als ob das auf deinem Arm drauf ist. Oh, aber sowas hatte ich mal. Ich wusste nicht, dass das von Yakuza war, da habe ich ein Foto mitgemacht, wo Leute sagen, wo hast du denn das Tattoo her? Sehr gut. Das lag bestimmt in der Redaktion rum. Es lag, glaube ich, rum und ich habe es einfach, wenn es so, ich mache das ja gerne mal, dann einfach, oh, eine Perücke ziehe ich an. Vielleicht hat Annabelle auch was liegen lassen. Wahrscheinlich. Es ist direkt, können wir nachher dann zum Metal-Konzert dann damit. Oder Danzen Johansen. Sein Strumpfband verloren. Ich glaube, hängt noch an den Strapsen dran. Nein, Yakuza Dead Souls, da gibt es natürlich auch in Folge 200 von Trant einen sehr schönen Beitrag dort dazu. Aber da habe ich auch noch mal ein bisschen länger mit Trant drüber gequatscht, weil es jemand ist, der eben nicht der Yakuza-Serie so zugetragen ist wie ich. Und er hat gemeckert. Er hat gemeckert, aber auch zu Recht gemeckert. Was Yakuza Dead Souls eben gemacht hat, rein storytechnisch, bricht in Kamurocho eine Zombie-Plage aus. Ich glaube, auch wieder storymäßig dann durch einen verrückten Professor, der irgendwelche Viren dann wieder rumbringen will mit irgendeinem Typen aus dem Westen, der dazu kommt. Also ganz schön B-Movie-Style-mäßig erklärt. Aber im Grunde wirkt es so, als ob sich die Sega-Leute gesagt haben, bevor ich es gespielt habe, okay, wir beenden Yakuza jetzt. Wir machen einfach jetzt jede Normalität werfen wir aus dem Fenster. Ja? Es kommt eine Zombie-Apokalypse, Leute müssen dann Zombies weghauen, verrückte Doktoren, riesige Frankenstein-Monster, die überall herumlaufen. Und Yakuza Dead Souls ist nicht mehr ein Prügelspiel, sondern es ist ein Shooter eigentlich, so ein Third-Person-Shooter. Aber anders als jeder Third-Person-Shooter, den ich je gespielt habe. Ne? Du hast wiederum vier Charaktere, diesmal Akiyama kehrt zurück. Ist wieder der erste spielbare Charakter, den man machen kann. Dann hast du Goro Majima, das allererste Mal spielbar und glaube ich auch eine meiner liebsten Cutscenes aus dem ganzen, aus der ganzen Serie dort, wenn er einsteigt. Ich überlege gerade, bist du sicher, dass es das erste Mal spielbar ist? Weil es gibt ja noch eine Spin-Off-Serie und die haben wir jetzt leider beide nicht. Oh, okay, die PSP-Spin-Offs meinst du? Ja, die, wie heißt die? Black Panther? Nee, Black Panther sind die mit dem Arm oben. Achso, ja. Also irgendwas mit Black Tiger, das stimmt, die PSP-Dinger, die habe ich aber leider nie gespielt. Ich glaube, da gibt es auch einen anderen Hauptcharakter, ne? Ich weiß nicht ganz sicher, wer da jetzt... Ja, ich habe mal geschaut, aber die sind relativ teuer zum Bestellen, sonst hätte ich für die Sammlung einfach mitgenommen. Und ich müsste mir mal ein paar Videos angucken, ob sich das lohnt, ob ich überhaupt Bock habe, die zu spielen. Ich habe dieses ein bisschen ähnliche wie Yakuza auf der PSP, dieses Kenka Bansho oder Badass Rumble. Hast du das mal gespielt? Nee. Da spielst du irgendwie so einen Schuldelinquenten, der durch so eine Stadt läuft und dann Leute kaputt haut und so weiter. Das hat mich ein bisschen an Yakuza erinnert. Kann ich dir gerne nachher mal zeigen. Nicht sowas wie Bully? Nee, nicht wie Bully. Es ist mehr auf Kampf dann ausgelegt als auf Open World. Aber vielleicht so wie ist es, Cromarty High School? Kennst du den Anime? Beispielsweise mit so Schulschlägern, die sich untereinander hauen und sowas. Mm-mm. So hat sich das ein bisschen angefühlt. Aber ich habe die auf der PSP noch nicht gespielt. Zumindest in großen Spielen, sagen wir mal. Es ist das erste Mal, dass Majima dann spielbar ist als richtiger Hauptcharakter. Und die Katze, mit der er eingeführt ist, der sitzt in seinem großen Turm und schaut sich Zombie-Filme an. Ja, und wünscht sich, ach, wäre das toll, wenn die Leute echt Zombies wären, dass ich sie erschießen kann. Und dann kommt ein Zombie rein und nimmt seine Pumpgun und erschießt ihn und er freut sich wie ein kleines Kind. Ja, die Zombie-Apokalypse ist da. Der einzige Mensch, der sich freut darüber, dass eine Zombie-Apokalypse da ist. Und genau der Richtige, der dann sowas reinpasst. Der läuft dann mit seiner Shotgun rum und haut alle oder schießt alle tot. Nur der Töter, besser gesagt. Also ist das. Auch zurück, weiterer Charakter Goda oder Godai. Godai, glaube ich. Godai ist dann, glaube ich, der Antagonist aus dem zweiten Yakuza. Das Gegenstück zu Kazuma aus Osaka, glaube ich, gewesen. Der größte Nachwuchs-Yakuza, der hätte sein sollen. Er hat auf einmal seinen Arm verloren und hat stattdessen eine ausfahrbare Gatling-Gun dort. womit er dann Monster baut, was auch im ersten Moment auch sehr, sehr strange wirkt. Und da gibt es auch eine ganz tragische Geschichte dahinter mit seinem Meister, wo er dann Octopus-Breter geworden ist, aber dann ist sein Meister mutiert und den muss er jetzt dann erschießen mit seiner Gatling-Gun und so weiter. Aber zum Glück hat er jemanden gefunden, der ihm eine Gatling-Gun an den Arm baut. Und Kazuma natürlich am Ende dann wieder, der das zusammenholt. Alle schießen jetzt wirklich mit Waffen. Ne? Akiyama hat so Dual Guns, zwei Pistolen, aber man kann sich auch so ziemlich alle Waffen selber dann zulegen und dann dran bauen. Aber jeder hat eine Hauptwaffe, mit der er dann besser kämpfen kann. Wie gesagt, Akiyama hat zwei Pistolen. Das Beste für Majima ist dann die Shotgun, die er weghauen kann. Godai hat die eingebaute Gatling Gun und Kazuma hat... Hat er was Spezielles oder so? Ich glaube, er hat so ein Assault Rifle oder so. Oder irgendwie so ein Ding, auf jeden Fall so eine Doppelhandfeuerwaffe. Genau, jede Waffe agiert anders, schießt anders. Man kann sie sich auch kaufen. In einem Waffenladen kann man sie sich dann zurechtschneidern lassen. Und, aber jeder hat eben mehr Talent mit einer Waffe oder nicht. Man bekommt je tausende abgeballerte Zombies oder mit einer bestimmten Waffe weggemacht, dann Erfahrungspunkte freigeschaltet. Und dann kannst du mehr Munition tragen, kannst mehr das machen, kannst Items finden zum Crafting, damit du bessere Waffen und so weiter dort bekommst. Und es fühlt sich ein bisschen nicht eben nur wie so ein altes Yakuza an, da ist alle Sachen drin, die du auch davon kennst, mit Sidequests und Geschichte erleben und Cutscenes und so weiter, aber es hat auch ein bisschen was von so einem Roguelike teilweise, ne? Du kommst rein und musst dir vorstellen, die Plage bricht in Kamurocho an einer bestimmten Stelle aus, aber das bedeutet nicht, dass die gesamte Stadt gleich belegt ist. Und im Laufe der Story kommen immer mehr Bereiche sozusagen in Quarantäne. Ne? Das ist immer geil, wenn man aus dem Untergrund dann durch einen Gully irgendwie durchkommt und dann bis zum anderen Stadtteil und da ist dann noch nichts passiert, beziehungsweise dann die Polizei ja, es ist, und so. Es ist sehr strange, das Trant ja eben auch anerwähnt. Also in der Story ist es einigermaßen so verdrahtet, dass die Polizei oder die Nationalgarde alles mit dicken Wänden dann drum gemacht hat, ne? Und dass die Leute außen nichts merken, was da los ist. Aber wenn du nah an die Wand rangehst, hörst du aber sobald du dann einen Gully benutzt hast, um von unten da durchzukommen, sieht es aus, als ob gerade Atomkatastrophe gewesen wäre, so, obwohl eigentlich nur eine dünne Metallwand von der einen oder anderen Seite dann dort liegt. Ne, und im Laufe des Spiels werden immer mehr Bereiche dann so atomisiert oder verzombiet. Ne, und du kannst dort entweder reingehen, um deine storyrelevanten Sachen dort zu machen, oder eben einfach nur reingehen und Zombies ballern, die immer wieder respawnen. Es gibt tatsächlich auch so Spezialgullis, die tatsächlich wie Roguelike sind. Mhm. Ne? Du wirst reingeworfen in den ersten Level und musst dann bis zu Level 20 hinkommen und wenn du das nicht richtig schaffst, musst du wieder von vorne anfangen oder musst mit den Items raus, die du dann gefunden hast. Es macht echt Bock eigentlich, obwohl die Steuerung sehr... Genau, die Steuerung ist nicht der gut. Knackpunkt, weil, wie war das noch, wenn du in die Ego-Perspektive wechselst, spielst du nicht mit dem, steuerst du praktisch mit dem anderen Stick, mit dem anderen Analogstick. Und die Steuerung ist so ungewöhnlich dann. Du läufst mit dem linken Analogstick und lenkst dann die Waffe mit dem rechten. Mhm. Sobald du in die Ego-Sicht dann schaltest, um näher zu zählen, auf einmal bleibt er stehen und der linke Stick ist zum Zielen. Was absolut unverständlich ist, warum das so sein sollte. Ja, vor allem, weil es doof ist, weil du natürlich irgendwie eine gewisse Feinmotorik schon entwickelst, wenn du irgendwie mit einer Waffe schießt oder irgendwas steuerst und das auf einmal dann mit einem anderen Daumen sozusagen bewerkstelligen musst. Und das ist halt nicht ersichtlich aus dem Spiel raus, warum man das einfach jetzt umgetauscht hat. Ja. Und du kannst es nicht selbst belegen im Spiel. Nee, du kannst es nicht selbst belegen und du merkst, dass, ich glaube, die sind natürlich angewiesen gewesen auf die alte Engine und Steuerung aus den Prügelspielen. Das lässt sich nicht ohne komplett neu zu programmieren auf so einen Shooter direkt anwenden. Ja. Und das Probleme mit der Steuerung, dass die ein bisschen hakeliger ist. Die Kamera ist teilweise extrem schlimm durch die engen Gänge, die da sind. Du bist natürlich wesentlich schneller als bei den Prügelspielen dort unterwegs. Ne? Und die zuckelt manchmal wie blöd hin und her. Findest du, dass man so viel schneller ist? Weil ich hatte das Gefühl, dass es sich für ein, sag jetzt mal, für einen Shooter oder wenn man jetzt sagt, so Uncharted, wo man auch rumrennt, ist es halt dynamisch und bei diesem Spiel habe ich das Gefühl, es ist sehr, sehr träge. Also wenn ich jetzt sowas wie als Ego-Shooter Left 4 Dead oder so nehme, wo es echt schnell ist dann. Ne? Im Vergleich mit dem Left 4 Dead, was natürlich aber auch inspirationstechnisch für viele der Monster dann Pate gestanden hat. Ja, ne, deswegen erinnert mich das auch daran. Nachgemacht und ist natürlich gemächlicher, aber ich meine, im Vergleich jetzt zu den Prügelausgaben von Yakuza hat sich es für mich auf jeden Fall schneller angefühlt. Ne? Und da kommt die Kamera eben nicht hinterher, weil die für das Prügel dann gemacht wurde. Wenn du da in engen Gängen unterwegs bist und dann teilweise Zombies von vorne und hinten kommen, du dich umdrehen musst und die anvisieren musst, dann klatscht die Kamera an den Rand und zuckelt wie blöde hin und her. Da gab's, was hat der Trant gemacht? Diesen Lucky Two, der da immer da so entgegenschubbert an der Wand, weil die Kamera. Aber mit der Kamera, genau, das ist ja mit dieser Wolkendings, der dann hinterher fährt wie bei Mario Kart. Bei Mario 64. Bei Mario 64. Aber Mario Kart ist er ja auch. Nee, bei Mario Kart ist es sein Bruder, der dann rausholt. Die ampelt. Und erstmal die Ampel und dann holt er sie raus. Ja. Jeweils. Es hat einige Fehler, natürlich, was jetzt so das Spielerische angeht und so weiter. Aber ich finde, es hat auch ein schönes Schussgefühl dort. Ne? Weil ich muss nicht zielen bei dem Spiel, sondern ich muss so die Waffe generell in die Richtung halten. Und dann macht so das letzte Zielen der Charakter selber. Und an der Seite ist immer so ein Kill-Count, der immer hochgeht. Und so, oh, die ersten 1000 Zombies gekillt. Ne? Und oh, Mission, Untermission, kille 300 Zombies mit dem Flammenwerfer. Ne? Bonus geht los und so weiter. Und es hat mir Bock gemacht, ne? Trotz der Steuerungsgeschichten. Es macht Spaß auf jeden Fall. Das Einzige ist, dass, wenn wir jetzt vorhin gerade bei Kensan davon gesprochen haben, dass es ein Spin-off ist, ja. Da ist es aber noch eigentlich in demselben Kontext. Es ist dieselbe Spielmechanik und dasselbe Spiel, wohingegen ja. Yakuza of the End oder Dead Souls, Dead Souls ja. Doch ein ganz anderes Spielprinzip ist und eigentlich auch eher mehr so Comedy-Elemente drin hat. Also die Geschichte, die du jetzt ja, von... Ja, die Regisseursnummer, meinst du die auch? So ja, auch Goro, Sidequest? Die Geschichte auch. Goro Majima sowieso. Oh, auch, ich habe es in einem anderen Cast, glaube ich, nochmal erwähnt, wie das mit Majima dann aufgelöst wird, was dort mit ihm passiert. Das ist einer der beknacktesten Story-Twists, die ich je in einem Spiel gesehen habe. Dann gewesen. Aber es passt. Es passt. Zu ihm passt es auf jeden Fall. Ich glaube, Sega hat offiziell dieses Spiel dekanonisiert, sozusagen. Also es findet eigentlich nicht statt im offiziellen Story-Kontext. Das bedeutet nicht, dass Yakuza 4 ist zu Ende, dann passiert Dead Souls und dann Yakuza 5, sondern es hat in irgendeinem Paralleluniversum dort stattgefunden. Es hätte aber auch durchaus dort passieren können, weil am Ende ist alles wieder so wie vorher. Ja? Mhm. Dann hat Kazuma und die anderen haben dann den Grund der Zombie-Flagge gelöst, ne, oder alles so wieder dann, ja, und in der letzten Cutscene haben die kurz mal durchgefegt und Kamurocho ist wieder wie neu. Die hätten es auch da behalten können. Aber obwohl die Story ein bisschen mehr in Richtung Wahnsinn gegangen ist, war ich trotzdem auch an manchen Stellen emotional von ihr abgeholt. Ne? Also speziell was mit Majima oder sowas passiert, habe ich auch gesagt, nein, das nicht, nein, nee. Oh, nein, Kazuma, aufpassen, nein. Ne, also, da kann ich aber, glaube ich, auch nicht mehr aus meiner Haut, weil ich einfach viel zu tief drin stecke in den Sachen. Es macht Spaß, die Endgegner sind teilweise wirklich dumm schwer, weil die Steuerung eben so lahm ist. Besonders, wenn dann Gegner schnell über dich hin und her fliegen und du mit dem Hinterherziehen nicht rankommst und bist von 1000 Gegnern nochmal beackert. Es gibt bestimmte Gegnerarten, die sofort in dich reinrutschen und du nichts machen kannst, außer versuchen wegzulaufen und hoffen, dass sie irgendwo mal festhaken, wo du sie dann beackern kannst und so weiter. Es gibt sehr, sehr viel, mit dem man kämpfen muss bei dem Spiel dann der Steuerung im negativen Sinne. Aber ich konnte zumindest nach einiger Zeit drüber hinwechseln. Ich habe es nicht umsonst in meine Top 5, glaube ich, des letzten Jahres gewählt. Hui, ja. Das ist sportlich. Ich glaube, ich habe es, ja, aber ich habe ja auch Mass Effect 3 bei mir in der Top 5. Oh Gott, oh Gott. Ernsthaft? Ja. Mir ist das Ende war mir egal. I didn't care. Nee, das Ende ist gar nicht das Problem gewesen, sondern eher das davor schon, die Mechanik für mich. Dieses Geballer fand ich irgendwie... Es war natürlich nur pur Geballer, aber ey... War das letzte Jahr so dünn besiedelt, dass du die echt reingenommen hast? Nee, ich hätte es auch in anderen Jahren relativ weit hochgepackt. Ist klar, man hat ja eine sehr, sehr viel große Auswahl an richtig geilen Spielen mittlerweile. Ne? Es gibt wenige Spiele, die wirklich dann im Grunde viele schlechte Elemente haben, sondern dann kannst du hast manchmal die Entscheidung, nehme ich das 85% Spiel oder das 95% Spiel und weißt, dass du was Gutes da abgeliefert bekommst. Aber ich mag auch Spiele manchmal, die ein bisschen Ecken und Kanten eben haben. Ne? Die haben dann ein bisschen Charakter und versuchen sich mal an irgendwas und dann gibt es irgendeinen Grund, warum es nicht so toll ist, ob es die Steuerung ist, ob es bewusst durch den Spieleentwickler oder so gemacht ist. Auch Lollipop Chainsaw hatte ich beispielsweise in meiner Top-Liste drin. Ne? Was auch ein Spiel ist, was durchaus sehr, sehr viele Fehler hat, aber trotzdem eben genug eigene Ecken und Kanten hat, dass ich mich darin verbeißen konnte. Und das ist das Gleiche mit Yakuza Dead Souls. Ne? Ich glaube, wenn die nochmal einen Versuch bekommen würden, einen Shooter daraus zu machen, würden die wesentlich viele Lehren aus diesen Dead Souls ziehen können, dass das Spiel spielerisch besser wird. Mhm. Aber es nimmt eben nicht weg den Spaß, den ich daran hatte. Ja? Und ich versuche mich lieber an den Spaß zu erinnern und nicht an die Quälerei an bestimmten Stellen. Ja, wie gesagt, das ist wahrscheinlich dann auch dem geschuldet, dass das Trant nicht mit der Serie so warm geworden ist vorher schon und diese ganzen witzigen Anekdoten, die irgendwie auch drin sind, dann in dem Fall einfach nicht bewerten kann. Aber Trant meinte auch, hey, irgendwas hatte das Ding aber. Ne? Er hat es trotzdem eben durchgespielt. Der steht ja auch eigentlich auch auf Japano-Trash ein bisschen. Ja, stimmt, der spielt ja auch Monster Hunter. Also der ist dem Trash nicht abgeneigt. Nein, er spielt Dynasty Warriors. Das ist natürlich so edel Trash. Was ist denn das nochmal? Hier, wie heißt es nochmal? Rumlaufen und 500 Gegner auf einmal. Sengoku Basara. Wie heißt die nochmal? Musou. Die Musou-Sachen. Sengoku Musou? Genau das. Ja, Sengoku Musou oder so ist die Dynasty Warriors-Dinger, spielt er dann hier, oder Warriors, Orochi und wie die dann alle dort. Eins von den neuen Narutos oder nie One Piece? Nee, Naruto ist so, ne? Oder nie One Piece Pirate Warriors. One Piece Pirate Warriors ist so, und es gibt einen Gundam hier rumlaufen und Leute kaputt haben. Und irgendwas anderes kommt doch jetzt auch mit diesem Musou-Ding auf. Also Trant ist solchen Trash nicht abgeneigt, so Edel-Trash. Und Edeltrash. Ja, eigentlich, was kann man auch als Edeltrash klassifizieren? Yakuza, ne? Es ist Geld, es ist Aufwand dort reingegangen, aber es ist auch bewusst scheiße vieles. So ein Deadly Premonition irgendwie. Mit besserer Grafik. Mit besserer Grafik und besserer Story. Jetzt habe ich es gesagt und so weiter. Ich habe es gemocht, aber ich würde das nicht jedem dann empfehlen. Speziell, wenn er andere Shooter gespielt hat. Und da haben wir das aktuelle Schmuckstück bei uns beiden. Wir haben beide die gleiche Version, ne? Wir haben beide aus Asien importiert. Ja, meine ist innerhalb von 3 Tagen hier angekommen. Meine innerhalb, und deine? Meine innerhalb von fast 3 Monaten. Es kommt davon, wenn man den billigsten Versand aus hier mit dem Bananendampfer. Bei Yes Asia bestellt. Ich habe es auch bei Yes Asia bestellt, ja. Ich habe lange Zeit mit mir gerungen, weil ich ein bisschen darauf gehofft habe, dass Ryuga Gotoku 5 oder nennen wir es mal Yakuza 5 für den, damit wir einfach da abstrahieren, auch wenn es diese Version nicht gibt. Ich ob glaub, die denn noch mal raus? Noch. Glaubst du echt, das kommt noch? Ich glaube, ja. Ich konnte nicht an mich halten. Ja, ich habe damals, das ist so eins, das ist nochmal hier verlinkt, das habe ich bei Playtube auch nochmal hochgeladen, mir mal eine Stunde angeguckt von dem Spiel. Das Demo, ne? Die Demo angeguckt, habe ich mir extra, ich bin früh aufgestanden, oh, ist der endlich, kann ich es endlich downloaden aus dem japanischen Store, und ist eben dann da gewesen, und ich wollte mal kurz reinschauen, weil Yakuza 5, als die ersten Trailer aufgetaucht sind, hat es genau das befüttert, was ich an Yakuza mag. Neue Charaktere, neue Städte, bessere Grafik, neue Minigames, du kannst jetzt Auto selber fahren, du hast ein Dance Dance Revolution Tanzspiel und so weiter dort mit dabei, und ich habe einfach so vor den Trailer gesessen, geil, super, das wird ja großartig. Nur, ja, ich habe dann die Demo gespielt und die hat auch schon viel Bock auf mehr gemacht, gesehen, was die alles neu gemacht haben. Die Grafik sieht eben ein bisschen schicker aus. Du hast mehr Spiele in den Arcades, ne, richtig das vollwertiges Virtua Fighter 2, was normalerweise $6 kostet, wenn du es aus dem US-Store kaufen willst. Alleine Taiko Drum Master, das Rhythmus-Game, was die wahrscheinlich ein bisschen trainieren soll, damit du dann später mit Haruka deine Tanzbattle oder sowas machst. Und mich hat die Demo schon so sehr angemacht. Scheiß drauf, egal ob es angekündigt ist oder nicht, du bestellst die japanische Version. Da hast du was zu spielen über Weihnachten. Das dachte ich mir auch. Ich habe die per Express dann bestellt, weswegen die Version ziemlich früh da war. Ziemlich früh beim Zoll, oder was? Nee, die ist durch den Zoll. Also ich muss jetzt. Nee, da muss ich, glaube ich, gar nicht. Yes Asia, gar kein Zoll. Nee, stimmt. Yes Asia soll normalerweise von Belgien aus verschicken, aber manchmal dauert's. Ja, da, wenn das aus Dingsten da mit dem Bananendampfer kommt, wie du gesagt hast. Und ich bin dann aber wirklich, ich habe da nicht so richtig viel von gespielt. Ich überlege wirklich gerade, also ich hatte schon ein paar Sachen. Ja, du hast ein bisschen was für Reload, glaube ich, ja aufgenommen, meinst du, ne? Ich habe ein bisschen gespielt. Ich habe, also es sind wieder, nee, es sind diesmal 5 Charaktere. 5 Charaktere? 5 Charaktere, die dort drin sind. Und 5 verschiedene Städte, sag ich jetzt einfach. Es sind, ja genau, anders als bei den anderen Teilen bist du wirklich mit jedem Charakter in einer unterschiedlichen Stadt. Und ich schätze mal, am Ende kannst du wieder konvergieren mit allen und kannst wahrscheinlich frei hingehen, wo du Bock hast. Kamurocho ist wieder dabei. Also das hatte ich auch schon im Spiel dort gesehen. Die 5 anderen Städte kriege ich jetzt nicht alle zusammen. Dann Osaka ist, glaube ich, dabei und Scheiße, das Gefängnis und so weiter und so fort. Aber die Charaktere, die drin sind, Kazuma, mit dem fängst du das Spiel dort auch an. Ist ein als paar Jahre später, ist jetzt als Taxifahrer und keine Ahnung, ich habe mir die Geschichte zusammengereimt. Seijima ist wieder da, der Ex-Knasti, der jetzt auf einmal wieder im Knast dann dort landet mit glattgeschorenem Kopf und er kämpft gegen Bären im Eis. Oder sowas? Nee, das ist nicht er. Das ist, Gott, wer ist denn, dass der im Dingsen kämpft? Kämpft er nicht? Also er hat für mich wie Sage immer ausgesehen, das, was ich gesehen habe, wo du Bären auch im Eiswald jagst oder sowas, ne? Das ist so ein eisiger Wald und da gehst du rum und jagst. Ich bin, glaube ich, gerade verwirrt, weil er so eine komische Klappenmütze, so ein Dingsen, wie heißt denn das, diese Sherlock Holmes Mütze da auf hat. Es kann durchaus sein. Ich werde parallel, während wir reden, mal kurz anmachen, Yakuza 5. mir damals sagen. Also ich glaube, es müsste Seiji mal sein, weil der sein ganzes Kapitel dort im Eis spielt, sozusagen. Weil im Gefängnis ist das dann so von... Habe ich das gerade irgendwie verwechselt gehabt? Von Schnee überwandert, ups, schnell, oh Gott, oh nein, was ist das, mitten im Leben? Schnell weg damit. Ist das bei dir eingespeichert? Hat das dein Tivo aufgenommen? Ich glaube, das letzte Mal vor 4 Monaten, dass ich den Fernseher gemacht habe, war RTL dann da. Das Interessante daran ist, dass das Spiel in einer relativ dicken Box kommt. Und der Soundtrack mit dabei ist... Die asiatische Version, die wir bestellt haben, ja. Genau, und da ist noch aber irgendwas anderes bei. Noch eine Disc, da sind 2 Discs. Der Soundtrack ist mit dabei. Und obwohl, nee, ich habe hier noch so ein Handbuch, wo so die Karten von den Städten jeweils sind. Ja. Und da sind nochmal Lyrics für die Karaoke-Songs drin, die man lesen kann. Und warte dann mal. Ist da ungefähr auf einer PS3-Box dicke... Ein Buch dabei. Es ist ein Buch, wo alle Dialoge verzeichnet sind. Alle Dialoge, die im ganzen Spiel vorkommen, wirklich 1:1 praktisch zum Mitlesen. Ja, was ich eine tolle Sache finde. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Speziell von dem Spiel, was nur in Japanisch vorhanden ist. Ja, ich mir auch. Und ich habe dann irgendwie ein bisschen rumgeblättert. Und es hat wirklich ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich zwar ein paar Sachen lesen kann, aber dass es verdammt nochmal Chinesisch ist. Es ist die asiatische Version für den asiatischen Markt. Und dort haben sie tatsächlich jeden Dialog aufgeschrieben und übersetzt, weil es nicht im Spiel direkt vorhanden ist, hätten sie auch gleich ins Spiel reintun können eigentlich. Eigentlich ja. In einem dicken, gedruckten Handbuch. Und ich hätte das so toll gefunden, wenn das in Englisch vorhanden gewesen wäre. Das Schlimme ist, dass da auch Bilder drin sind, die wahrscheinlich Sachen spoilen, die man nicht gucken soll. Ja, ich hab da auch nicht direkt reingeschaut in das Ganze drin. Die Charaktere wollte ich kurz ausführen. Kazuma ist dabei, Seijima ist dabei, Akiyama nochmal in dem Kapitel, den habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Du hast deinen Ex-Baseball-Profi mit dabei. Ich kenne seinen Namen jetzt nicht direkt, also kann ich dir nicht sagen. Und das allererste Mal spielbar in der Serie Haruka. Haruka, ja. Haruka selber, die als einzige, glaube ich, nicht herumgeht und Leute bekämpft, sondern sie hat Dance-Offs. Ja? Sie tanzt gegen andere Tänzer, weil sie so ein Pop-Idol werden will. Ja? Sie will große Karriere im Showbusiness machen oder, ach, wahrscheinlich ist es irgendwie da, um Geld zu verdienen für die anderen, für die anderen Orphans, für die anderen Waisenkinder. Aber auf jeden Fall macht sie irgendwie Karriere im Showbusiness und läuft dafür auf der Straße rum und macht es da. Guck mal, das habe ich dir, da bin ich gerade angekommen. Sagt dir das was? Ich laufe gerade mit Seijima durch eine Stadt und alles ist im Cyberspace. Das habe ich auf jeden Fall schon gespielt. Ja, also ich muss hier hinlaufen jetzt. Das ist doch aber, du bist eigentlich noch im Knast, meinst du? Ich bin noch im Knast, ja, und auf einmal hat das Cyberspace hier angefangen. Und ich habe auf einmal wieder Haare und eine Goldkette. Ja, das ist die Erinnerung an die Vergangenheit. Achso, ist eine Erinnerung? Was er jetzt machen muss. Deswegen sieht das auch, er sieht noch so aus, wie er damals aussah, okay, in dem Segment. Ah, okay, und jetzt kann ich seine Erinnerung von damals, auf einmal kriege ich Geistergeld, habe ich gerade bekommen. Ja, du musst jetzt Sachen erfüllen. Ich weiß nicht, ob man die damals ausgelassen hat oder so. Auf jeden Fall, oder ist das... Schwierig. Auf jeden Fall ist es wirklich das sind die vergangenen Sachen, auf die er zurückgreift. Deswegen sieht er noch so aus wie vorher. Ich glaube, weißt du, wenn ich Yakuza 5 mal durch habe, man kann ja jede Cutscene aufnehmen. Ja? Mhm. Ich werde ihn dann nehmen und dann schneide ich ein Video zusammen, wo ich einfach meine Geschichte erzähle, was ich verstanden habe. Würde ich auch machen. Ja? Aber hier siehst du es auch. Ist das so hier, Hostessen. Geisterhostessen. Sieht aber recht lebendig aus. Quasi, als ob ich in den Hostessenclub gegangen bin und muss mir aussuchen, was das Lieblingsgetränk ist von der. Sie mag bestimmt Rot. Champagne Gold braucht sie. Ja, das hat geklappt. Ich habe Herzlinie dazu bekommen. Was ihr gerade nicht sehen könnt, ich bin in einem Hostessenclub gelandet und jetzt eine Frau gegen Geld setzt sich mit mir zusammen, trinkt Alkohol und bespaßt mich für eine halbe Stunde. Gefühlt. Ohne weiteres dazu. Also wie dein normales Wochenende. Guck mal, jetzt kann ich sie angucken, aber ich gucke jetzt mal auf die Tetas. Da. Kann ich nicht noch reinzoomen? Da. Meine Augen sind oben. Oh, da. Kreis? Siehst du, ich denke mir das alles einfach nur aus, was da ist. Okay, das bedeutet also Cyberspace, das ist Erinnerung. Genau, du hattest den Baseballschläger oder den Baseballtypen, den Ex-Baseball-Profi, bin auch gespannt, wie der dann kämpft. Und eben Haruka mit diesen Dance-Battles und ich bin sehr gespannt, wie diese Dance-Battles spielen, weil ich bin ja eher allgemeiner Fan von so Rhythmus-Games und... Das ist auch ganz gut gemacht, so ähnlich eigentlich wie beim Golfen. Das wirkt nicht so, als ob das einfach nur so ein Zwischenspielchen ist. Deswegen, als du das erzählt hattest mit dem Cyberspace kam, dachte ich, dass die Geschichte ist mit dem, weißt du, mit dem anderen Typen, dem anderen Spiel. Deswegen bin ich da eben nicht drauf gekommen, was du meinst, dass er so bläulich aussieht dann. Ja. Sehr merkwürdig. Also, ja gut, ich bin ja hier noch quasi in der Tutorial-Phase am Anfang vom 2. Kapitel von 5, glaube ich. Und da war noch kein Hostessenkram freigeschaltet. Ah. Na, was muss ich hier machen? Oh. Was könnt ihr denn mal geben? Ich weiß es gar nicht mehr. Das Parfum, Problem ist bei mir, ist Kreis und X sind auch noch ausgetauscht, weil ich ja die westliche Fassung habe. Also eigentlich ist Kreis X so, wie es dort angezeigt wird. In manchen Funktionen. Ach, echt? Ja, ja, weil ich dann das westliche Layout habe und japanische Spiele mit den Anzeigen ein bisschen durcheinander kommen. Ja, Kreis ist immer, Dings sind immer zum Bestätigen dann, in dem Fall Kreis. Okay, warte. Ah, da ist auch die Anleitung in Japanisch, natürlich. Page. Ich gehe mal raus. Daraus, da, so viel habe ich dann noch gelernt. Aber das, ja, genau, da, an der Stelle war ich auf jeden Fall schon. Also die Haruka Dance Battles, die freue ich mich schon sehr drauf. Da habe ich viel Bock drauf zu spielen. Ich glaube, einige Leute haben es ein bisschen missfallen, da du nicht wirklich kämpfst mit dir. Einige haben ein bisschen drauf gehofft, dass du rumläufst und die Leute dann vermöbelst. Ach, sieht man sie auch schon. Dann damit. Ah, hier läuft gerade auch der Vorspann von Yakuza 5. Also, ey, ich mag den Grafikstil, ne? So in Richtung Realismus dorthin gepackt, aber eben noch diese Gangster-Romantik drüber hinaus und coole Kamerafahrten und dicke Yakuza-Schläger, Schusswaffen, schnelle Schnitte, dicke Rockmusik und alles. Da fällt mir gerade noch ein, beim vierten Teil gibt es noch diese geile Szene, wo die ganze Straße voll mit den Autos ist, wo die Yakuzas dann praktisch durch die Straße ziehen. Oh, stimmt, das war beim Vierer, ne? Bei Vierer ist das. Ich dachte, das wäre bei Dead Souls gewesen, aber nein, da kommen ja die Trucks und brechen dann durch die Mauer. Durch die Mauer für Kazuma. Brechen sie dann durch. Laden wir das hier nochmal. Bisher, von dem, was ich gespielt habe, dadurch, dass ich kein Verständnis für die Story habe, hat es mir bisher noch nicht so viel Spaß gemacht wie der Vierer. Weil ich das Gefühl, ich konnte noch nicht so richtig ein Gefühl für alles entwickeln und manche der Minigames entgehen mir einfach, ne, weil ich dann einfach nicht wirklich diesen Forscherdrang dort bekomme, weil ich kann ja eh nichts verstehen und ich versuche das gerade so weiterzutreiben, wie es geht. Ich hoffe drauf, ich bete drauf, dass Sega sich doch mir erbarmt und zumindest der Handvoll anderer Fans, die Yakuza mögen. Ah, da siehst du mal, wie storyabhängig wirklich das Spiel ist. Also ja. Das ist wirklich storyabhängig, meine Lieblingsentdeckung. Was steht da oben? Good shit. Good shit. Es gibt Plakate, wo good shit einfach draufsteht. Hier in Kamerun schon. Kannst du auch wieder im Kmart-Dings einkaufen? Kann ich doch, ne? Oder ist es hier der M-Store? Ist es doch, ne? Ja. Übrigens, ich glaube, das hat... ich kann hier nicht rein gerade im Moment. Warum auch immer. In manche der Läden kann ich rein, in manchen nicht. Ich bin gerade hier mit Seijima in Kamurocho unterwegs vom fünften Teil und das ist so ein kleiner Prolog. Ich glaube, ich kann noch nicht alle Sachen hier reingehen. Aber da ist Club Sega auch schon. Kann ich hier rein? Ah, Club Sega geht da rein. Zum Virtual Fighter spielen. Zum Virtual Fighter spielen kann man dorthin. Ich würde es mir wünschen, dass es kommt, weil ich hätte echt Bock, die Story draus zu machen. Falls ich es tatsächlich durchspiele, nur auf Japanisch, dann mache ich echt ein Video, wo ich meine eigene Story erzähle, was ich verstanden habe. Musst du dementsprechend auch zusammenschneiden, ne? Ja, das wäre hier Sega Blast City, da läuft Virtual Fighter, da ist Gunrein, der sieht aus wie Boxelios. Wahrscheinlich irgendwie nur ein Nachfolger davon. Kann auch sein. Hier sind die on Virtual Fighter und da ist Taekwondo Dramas. Guck mal, es gab auch diese Fotokabine hier, glaube ich, noch, wo du dann auf bestimmten Posen dann hingehen kannst und dann machst du Fotos von dir vor virtuellen Hintergründen. Purikura. Heißt das so? Mhm. Was ist das hier? Ach, das... Oh, das, was ist denn das? Das kenne ich gar nicht. Quicktime-Events testen. Naja, aber wenn wir jetzt anfangen, finden wir, glaube ich, gar keinen Abschluss mehr. Ja, aber ich hoffe auch, dass das Spiel noch lokalisiert wird, beziehungsweise wenigstens so übersetzt, dass man einigermaßen da drauf zocken kann. Aber schon mal eine gute Sache, dass du dir das so in den Schrank gestellt hast. Habe ich. Ich werde das auch nicht verkaufen, selbst wenn die westliche Fassung dort kommt, weil es sieht echt schick aus mit dem Pappschuber und so weiter und ist ein kleines Erinnerungsstück dran, dass ich mich tatsächlich mal wieder durch ein japanisches Spiel durchgeackert habe, wenn es denn nötig ist. Und bisher habe ich noch keine Probleme gehabt, dass ich zumindest irgendwo komplett festhänge. Ich hoffe, da kommt was nicht in der Richtung, dass ich irgendwo... Das Spiel geht nur weiter, wenn du dreimal im Uhrzeigersinn dann um die Ecke läufst. Das war echt das Problem bei Kensan, weil das wirklich eine doofe Stelle auf war, wo man nicht weiß genau, oder es wird halt nichts angezeigt, wo man als nächstes hin muss. Was hier immer ein ganz guter Indikator ist, dass man wenigstens der Story, dem Storyverlauf folgen muss. Mm-hmm. Aber wie gesagt, kann ich die behauen? Nein. Wenn man es eben, der sieht doch böse aus. Nee, der war es nicht. Ich will jetzt mal einen hauen. Ich will die nicht. Verdammt. Stell mich wieder wie der letzte Trottel hier an. Ich suche. Du wirst auch nicht angesprochen von den Leuten, ne? Ja, mal, irgendwo müsste doch einer mal einfach mitten auf der Straße stehen und sagt, hey du! Da müsste doch jetzt irgendwo rechts das Büro von Dingsen sein, oder? Ja, Bar Serena ist hier, da wo der Teppich hier, da. Ah, da. Ja, da ist Date, ist ja mittlerweile dort beim fünften Teil und ist dort der Barkeeper. Hinten raus. Ich suche gerade einen Kampf, ich will doch nur welche hauen. Ja, da kriegt man wieder voll Bock irgendwie. Wenn ich die Stadt jetzt hier wieder sehe, sie ist natürlich nachgebildet echten Beispielen, aber die haben die Namen dann teilweise umgenommen. Kamurocho ist eben im echten Leben nicht Kamurocho, sondern Kabukicho, glaube ich. Und auch die meisten Läden haben ein bisschen so Fantasienamen hier, mit Ausnahme von Don Quixote hier. Ich glaube, das ist so ein Publishing oder irgendwie so ein Deal, den die verpackt haben, dass der richtige Laden dort 1:1 dargestellt wird. Oh, nur hier kann ich nicht mehr rein. Oh, schade. Das ist der Eingang sonst. Das ist der Eingang. Gewesen, doch, ne? Da. Ah, stimmt. Und jetzt, da spielt auch immer diese Musik. Dann immer. Don Quixote. Ja, aber im Grunde haben sie alles. Mal sehen, kann man es hören? Langsam. Was für ein trashiger Laden. Jetzt habe ich so laut gemacht, dass wahrscheinlich meine Boxen explodieren, wenn ich das nächste Mal dann das Laute stecke. Nee, aber die Stadt ist sehr akkurat dargestellt, eben mit ein paar Publishing-Deals oder ein paar Deals gemacht, damit ein paar Namen benutzt werden können, ansonsten Fantasienamen. Aber es macht einfach Spaß und ich fühle mich gleich wieder heimisch, wo ich einfach ein bisschen hier durch die Kurven dann dort gegangen bin. Okay, hast du noch was, was du loswerden willst? Weil ich glaube, ich habe eh wieder viel zu lange. Nee, eigentlich gar nichts. Außer, dass ich immer noch der Meinung bin, dass es eigentlich relativ viel von Shenmue-Elementen enthält. Ich auch. Aber, ja. Aber die ganze Shenmue-Geschichte ist es natürlich, wo es denn damals rausgekommen ist, weil das der naheliegendste Vergleich ist. Aber wenn man den Japano-Spielexperten raushängen lassen will, nein, das Spiel ist total anders als das, weil man macht das und das und das und das. Nee, es ist wie eine modernere Fassung von Shenmue. Da habe ich jetzt einen. Modernere Fassung von Shenmue gewesen. Guck mal, ist es zu laut? Normales Gangmitglied nur. Oh, hier mein Lieblingsmove. Guck mal. Jetzt schmeiße ich auf den Boden und jetzt greife ich ihn nochmal. Ach, das macht so einen Spaß. So, hier nochmal ein Curbstomp. Oh, das ist neu. Das hatte ich bisher noch nicht. Kopf-Headbutt, oder? In diesem Spiel jedenfalls. Okay, hier war der, jetzt war der weg. Und Auflade. Und. Komm, den will ich noch. Nee. Jetzt habe ich voll aufgeladen, dieses Kreisding. Wie kann ich das aktivieren mit dem? Na gut, jetzt habe ich ihn eh vermöbelt. Aber gut, nee, ich glaube, ich habe auch alles zu den Sachen gesagt, was ich sagen wollte. Aber es war mir ja auch ein persönliches Anliegen, diesen Podcast. Ja, das ist dann gut. Obwohl, wie gesagt, man jetzt zu der Story oder zu den Stories hätte man bestimmt, wenn ich mich weiter vorbereitet hätte, noch viel, viel mehr sagen können. Aber das ist, glaube ich, auch nicht der Sinn der Sache, sondern einfach nur, was für ein Gefühl diese Spiele transportieren. Und ich hatte mich dort eingelesen in die Storys jetzt hier nochmal, aber ich glaube, es hat auch ausgereicht, dass man einmal kurz den Hintergrund erklärt und wer Kazuma als Person ist. Und es ist ein groß angelegtes, groß gestricktes Crime-Drama, das eben theoretisch auch vor schön gut mit dem ersten und der zweiten Teil hätte zu Ende sein können. Aber es ist ein einzigartiges Ding, das einfach konsequent wie so eine langjährige TV-Serie mit neuen Staffeln, dann immer mehr dazukommt und neue Charaktere und Beziehungen ändern sich untereinander und Verhältnisse, also es wirkt wie so, als ob ich jetzt 7-8 Staffeln einer guten TV-Serie geguckt hätte und an den Charakter mich gewöhnt hätte und richtig da investiert bin, und das haben wenige Spieleserien speziell diesen Effekt auf mich. Ja, eben. Vor allem die lang halten diese Qualität irgendwie, überlegt mal, dass andere Teile oder andere Spieleserien schon mit einem dritten Teil irgendwie stinkend langweilig werden oder nichts Neues mehr dazu haben, und die Yakuza Serie entwickelt sich weiter und packt eigentlich immer ganz nette neue Sachen mit rein. Man hat immer diesen Wiedererkennungswert und dieses Typische, was du eben meintest, so man fühlt sich sofort wieder zu Hause. Und es ist einfach echt eine sehr, sehr gute Serie, die vielleicht mehr Anklang finden sollte. Okay, wenn ihr, die das jetzt fein bis zum Ende durchgehört haben, irgendwelche Anmerkungen oder sowas habt, mich würde es interessieren, wie steht ihr zur Yakuza-Serie? Ist es etwas, was ihr vielleicht ähnlich wie wir erlebt haben, oder ist das Interesse vielleicht geweckt worden, dass ihr zumindest das hier dort ausprobiert? Es soll euch keiner dann irgendwie sozusagen nachtragen, wenn ihr keinen Bock auf Yakuza dann habt, wenn ihr es mal ausprobiert habt, weil es ist schon geschmäcklerisch. Ne? Man muss schon Lust auf das Ganze drumherum haben. Aber wenn ich von der Serie behaupten kann, dass sie im Endeffekt mir als Open-World-Spieler vielleicht sogar mehr Spaß als GTA gemacht hat, mhm. ne? das will echt schon was heißen, zumindest für mich aus. Und wie gesagt, wenn die Generation zu Ende ist, werde ich nochmal Revue passieren lassen, aber momentan steht Yakuza 4 ganz weit oben und wird so schnell, wenn der Fünfer sich nicht noch anders entwickelt, auch nicht vom Thron gestoßen werden. Das ist gut. Vielleicht sind die Dance Battles so geil, so sage ich das Game of the Forever. Fertig aus. Ja, dann hast du wahrscheinlich 8 Stunden dann in Dance Battles dann investiert. Ich mach nur das. Und ich werde auch darauf achten, dass Gregor alle Sachen, die er verlinken wollte, auch wirklich letztendlich verlinkt. Nein! Da beschweren sich immer ganz viele Leute so, wo ist denn das Video? Wo ist denn dies? Wo ist denn das? Und manchmal muss ich ja den Podcast zuerst rausbringen und dann lasse ich mir noch 1, 2, 3 Jahre Zeit, bis ich die Links da... Aber irgendwann gibt's die Links auf jeden Fall. Das ist gut. Das ist gut. Gut, Marc, danke, dass du mir wesentlich mehr von deiner Zeit geopfert hast, als es eigentlich sein sollte. Ja, ich muss jetzt nach Hause und putzen. Und putzen. Ich habe hier schon ein bisschen geputzt. Ich hoffe, man sieht es naja, nicht ganz so. Ja, hervorragend. Ja, ich habe leider, mein Staubsauger ist, der Staubsaugerbeutel ist voll und ich habe keinen als Ersatz. Deshalb muss ich hier mit dem Handfeger durch die Wohnung und auf Knien dann die kleinen Kürbiskernreste. Vielleicht kannst du dir bei Dr. Huhn Dalek abholen. Die erinnern mich immer an Mülleimer so, oder Staubsauger. Stimmt, die oder sehen so. Echt aus wie so Staubsauger aus den 50ern ein bisschen. Ja, raff ich nicht, wie man mir erzählen will, dass das eine ganz gefährliche Rasse ist. Oh, naja. Gut. Marc, wir werden nochmal demnächst mal schauen. Also ich will demnächst wieder mal ein paar mehr Podcasts aufnehmen, ein bisschen mehr was machen und wir gucken mal, was für Themen wir dann zusammenkommen können. Genau, weil irgendjemand hat da auch gesagt, dass ich immer nur auftauche, wenn es irgendwie um so Nischenkram geht und nicht bei so super großen Themen, aber da weiß ich nicht, da gibt es dann wahrscheinlich auch mal bessere Leute, die darüber sprechen wollen. Obwohl, was für große Themen habe ich denn gemacht in den letzten Monaten? Weiß nicht, bei Halo hattest du auch, glaube ich, nicht so viel, ne? Ja, Halo war 2009, glaube ich, habe ich den auch aufgenommen. Schon. Na, also es werden auch 1, 2 kommen, glaube ich, vor der Sommerpause des Podcasts, die schon länger angestanden sind. Also falls mal ein The Wire Podcast kommt, dann wäre ich sehr, sehr traurig, wenn ich daran nicht teilnehmen könnte. Wenn ich es irgendwann mal geguckt habe, dann muss ich auf jeden Fall dich, den Wolfinger und Ede oder sowas einladen. Das sind, glaube ich, die Experten in dem Bereich. Das stimmt. Wenn ich The Wire mal geguckt habe. Ja, ich werde mir das merken. Und wenn nicht, dann werden bestimmt die werten Zuhörer mich dran erinnern mit bitterbösen Mails und Anklagen. Ja, das endet wahrscheinlich damit, dass du dann 8 Stunden Dance Dance Revolution in dem Spiel spielst und nicht The Wire guckst. Ich werde das einfach als Konterprogramm fahren. Während ihr euch über The Wire unterhaltet, werde ich einfach dann Combo, yeah! Dance Dance Revolution. Genau. Damit beenden wir das. Und damit beenden wir das hier. Ich war der Gregor. Ich der Marc. Das war der Plauschangriff. Bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss.

Boom!